Ich will nichts garantieren, was ich nicht halten kann. Will mit dir was erleben, besser gleich als irgendwann. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Sind sie, Abend. Vollständig anwesend, ja. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Weltehrentag für pflegende Angehörige. Ja, das ist schon eine schwierige Sache und neben den üblichen Aufrufen, dass man sie unterstützen sollte und wie toll das alles ist, möchte ich dieses Mal den Aufruf machen. Die Leute, wenn ihr jemanden kennt in eurem Umfeld, nehmt den mal an der Hand, macht mal was Schönes mit dem, dass die sich selber mal wieder was gönnen können, weil das ist meistens für die Leute das Schwierigste, was für sich selber Gutes zu tun. Ja. Etwas bedrüppelnd, ich versuche dem Ganzen positiven Spin zu geben. Ne? Willkommen. Und also ich finde es auch endlich mal einen sinnvollen Tag, den du mitbringst. Auch wenn du in letzter Zeit nicht so oft Sachen mitgebracht hast, oft sind das ja so Sachen, wo man sich denkt, so ja. Ist schon was her, ja. Letztes Mal musste ich ein bisschen. Der Fußgesundheit oder so ist jetzt nicht so prickelnd, aber das ist ja mal was, was irgendwie auch Sinn ergibt. Das also ich stehe drauf. Quentin Tarantino aus Hannover. Mann, steh. Nee, nicht so mal ist das nicht. Mann, ich stehe auf den Füßen. Du machst es doch nur schlimmer. Ja, Kingsburn, du hast richtig geraten im Chat. Ich dachte, ich habe mich von unserem Titel inspirieren lassen. Genau. Ach so. Was ja, ist eigentlich in Köln los? Das frage ich mich ja jedes Mal wieder. Ich wollte noch sagen, letzte Woche wurde ja auch geklärt, was es mit der Apparatur auf sich hat. Oh ja, die Apparatur, stimmt. Das hätten wir fast vergessen. Hat uns wer? Oh shit. Guckst du mal nach, wer es uns erklärt hat? Ja, ich schau noch mal. Das ist nämlich ein abgefahrenes Gerät, das wir da aus Versehen, also ich hab's aus Versehen fotografiert. In dem Tylers Museum in Harlem, weil es einfach abgefahren aussah. Und das war doch so ein Frequenzchecker oder so. Genau, das Ding war die Möglichkeit, hat die Möglichkeit dir gegeben, Audiofrequenzen zu visualisieren und zwar mit Flammen. Über den Spiegel, der da rechts war, konntest du irgendwie kleine Flammen beobachten und dann einen Ton da reingeben und das hat praktisch dir die Frequenzen in der Art, wie die Flammen geflackert haben, angezeigt. Also ein total abgefahrenes Gerät. Das war der Hinkelstein. Der Hinkelstein war es. Danke, Hinkelstein. Ja. Guter Mann, der Hinkelstein. Das war gut, finde ich auch. Ja. Super, auf jeden Fall. Ich habe noch andere Fotos von Geräten und Fossilien. Wenn du möchtest, können wir die auch mal zeigen. Und dann ja, kannst du die alle identifizieren. Woche für Woche. Genau. Ja. Das Gerät war zwar alt und der Kölner Karneval ist auch alt, aber das geht nicht zusammen momentan. Was auch nicht zusammengeht, ist eben der Rosenmontagszug. Und die Kosten, die aufgetaucht sind, durch erhöhte Sicherheitsanforderungen vor allen Dingen. Ja, wie das bloß kommen konnte, ne, mit den Sicherheitsanforderungen. Unsere Gesellschaft wird sich ja nicht verändern, hieß es ja. Alle unsere Kultur können wir beibehalten. Es sei denn, sie gerät dann kostenmäßig aus dem Ruder oder so. Hier, das ist ja das Problem hier bei Kölner Karnevals Rosenmontagsumzug steht vor ungewisser Zukunft. Steht finanziell auf wackeligen Beinen, heißt es im Artikel. Explodierende Kosten und begrenzte Einnahmequellen zwingen das Festkomitee zum Umdenken. Ja, explodierende Kosten, ne. Der Rosenmontagszug bildet in jedem Jahr den krönenden Abschluss der Karnevalstage. Kölnerinnen und Kölner, aber auch Jecken außerhalb, kommen in die Stadt, um sich deutschlandweit größten Umzug unter freiem Himmel anzuschauen. Dieser ist für den Großteil der Besucher kostenlos. Künftig könnte sich das jedoch ändern. Laut dem Festkomitee Kölner Karneval ist der Rosenmontagszug seit Jahren nicht gewinnbringend und verursache jährlich enorme Kosten zwischen 2 und 3 Millionen Euro. Ja, ich habe mich schon gefragt, ob das vielleicht auch mit so einer Art Trend zusammenhängen kann, dass die Leute eben weniger irgendwie auf Veranstaltungen gehen oder so, weil ihnen das möglicherweise zu gefährlich ist. Oder aber so. Alter, warst du mal in Köln, da ist das doch immer noch so. Also da ist ja, da müssen die Leute ja fliehen, wenn sie nicht mitmachen müssen. Also, das stimmt. Nee, da bin ich lange nicht gewesen. Wenn also sich das selbst da nicht mehr, also ich antworte mich vor, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, sicher, aber da waren wir irgendwie kurz vor Fasching in Köln. Und da waren schon Geschäfte, nur mit Kostümen und die waren brechend voll mit Leuten und Bekloppte sind schon in Kostümen rumgelaufen und so. Also Und das waren noch 2 Wochen bis hin oder 3. Ja, ja. Also, wenn das da nicht gewinnbringend ist. Da habe ich schon Kunden gehört, die haben mir gesagt, zwischen 11.11. und Aschermittwoch läuft bei uns eh nichts. Ja. Ein bisschen übertrieben, aber ja, die feiern schon viel, das stimmt schon. Grund für die schwierige Finanzierungslage seien unter anderem die explodierenden Kosten in den vergangenen Jahren. Allein die Kosten für die Sanitätsdienste hätten sich verdoppelt. Das Festkomitee befindet sich aktuell im engen Austausch mit der Stadt, um möglicherweise eine größere Unterstützung zu bekommen. Noch sei der Zuschuss der Stadt sehr gering. Marc Michalska, Zugleiter, erklärte T-Online, was nicht passieren darf, ist, dass Menschen privat irgendwelche Bereiche absperren, Türsteher besorgen und dann Geld nehmen. Ja. Also sie wollen es jetzt richtig vermarkten. Ja. Auch nicht auf Privatgrundstücken? Naja, also ich muss sagen, ja, es gab jetzt eine Welle von Meldungen. Karnevalsumzug muss abgesagt werden wegen Sicherheitsbedenken oder zu hohen Kosten. Diese Meldung kommt da auch so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so, dass sie direkt Finanzierungsschwierigkeiten haben, wie es ja auch im Artikel steht, die werden in den nächsten Jahren, müssen sie überlegen, wie sie einen stabilen Finanzplan machen, also der Zug wird nicht abgesagt werden, aber es wird so genannt, die dürfen nur 25% der Veranstaltungsfläche, also da, wo der Zug lang geht, gehe ich mal davon aus, dass das gemeint ist, ja, überhaupt selber vermarkten und genau, wirtschaftlich nutzen. Da sind sie noch ein bisschen drunter, heißt es auch hier. Ich glaube, die jammern ein bisschen auf hohem Niveau, weil der Karneval in Köln ist halt auch eine sehr wichtige Sache und ich glaube nicht, dass da wirklich Geldmangel herrscht. Ja, die könnten ein Problem haben, wie es hier in Düsseldorf ist, dass die Vereine teilweise Nachwuchsschwierigkeiten und dementsprechend auch finanzielle nicht so super gestellt sind. Das gab es in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal, dass Karnevalszüge abgesagt wurden, das hing mit Corona teilweise zusammen. Aber ich meine, es gab auch irgendwie diese finanziellen Geschichten und vor allen Dingen die Anforderungen durch die neuen Polizeigesetze und so weiter. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man ein Sicherheitskonzept wie für einen Weihnachtsmarkt braucht, für eine Strecke, wo ein Karnevalsumzug stattfindet, was ja eine längere Strecke ist in der Regel, ist das natürlich mit sehr starken Kosten verbunden. Was soll man machen? Ja. Soll man die ganzen Innenstädte abriegeln, dass nirgendwo Laster langfahren können? Also ich gehe jetzt, wie gesagt, jetzt von Weihnachtsmärkten einfach mal aus, weil da kennen wir das ja mit den Betonpöllern und so. Ne? Ja, klappt ja auch nicht so richtig, ne? Magdeburg. Tja, also Düsseldorfer können nicht aufatmen. Der Karneval in Köln findet weiter statt. Schade drum. Aber wenigstens kann man ein bisschen feixen. Aber gut, nee, dann ist mal wieder der arrogante Düsseldorfer, der zu viel Geld hat wahrscheinlich. Ja, also besser nichts. Ja. Ja, von Karneval, das ist ein bisschen komischer Schnitt, von Karneval jetzt auf den Anschlag von München zu kommen. Ja, das ist hier wegen der Sicherheit, ne? Also. Naja, ja schon, aber ja, ist jetzt trotzdem mal, das sind 2 verschiedene Themen. Wie wir inzwischen wissen, sind nach dem Anschlag von dem offensichtlich islamistischen Attentäter in München eine Mutter und ihr zweijähriges Kind, glaube ich, ja, zweijähriges Kind gestorben. Und Tichy. Wie das Auto schon aussah, ne? Und auch der Kinderwagen. Da habe ich schon gedacht, dass, oje, hoffentlich ist das nicht das verletzte Kind, was in dem Kinderwagen war. Und natürlich war es das Kind. Das allein ist traurig genug. Es soll eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreicht haben. Jeder weiß, wie schnell das ist. Jeder weiß, wie schnell Autos an einem vorbeifahren, wenn man gerade aus Versehen auf die Straße gehen wollte, weil man dachte, es wäre frei oder so. Also das ist eine Geschwindigkeit, die halt, ja, die bricht dir halt die Knochen. Tichy hatte früh gemeldet, schon am Donnerstag, dass die Frau und das Kind verstorben sind. Tichy hatte 2 Quellen dafür und Tichy macht es sich laut dem Text hier zur Regel, halt eine Nachricht nur so lange praktisch aufrechtzuerhalten, solange 2 gesicherte, vernünftige, seriöse Quellen da sind. Genau. Tichys Einblick hat die Meldung zurückgerufen, weil eine zweite Quelle ihre ursprüngliche Bestätigung nicht mehr halten wollte und von massivem Druck sprach, der auf ihr laste. Dieses Einblick veröffentlicht Meldungen nur dann, wenn diese von 2 Quellen unmissverständlich bestätigt werden. Wann der genaue Todeszeitpunkt von Mutter und Kind war, konnte noch nicht ermittelt werden. Eine mit der Sache befasste Person sagte zu Tichys Einblick, dass man möglicherweise die Sicherheitskonferenz habe abwarten wollen, um der erwarteten Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance nicht in Anführungsstrichen zusätzlich Futter zu verschaffen. Die genauen Zeitabläufe müssen in den kommenden Tagen geklärt werden, um diesen abenteuerlichen Verdacht auszuräumen. Und das denke ich auch, ja. Ja, ach du Scheiße, das ist ja richtig. Wenn das wirklich so war, dass die am Donnerstag schon tot waren und man uns das verschwiegen hat, um hier um im Endeffekt die Politik der Blockparteien zu schützen vor dem Zorn der Menschen, weil, ja klar, die Rede vom Vance hätte anders geklungen, hätten wir das vielleicht, also in den Ohren von manchen Menschen, ja. Und vielleicht hätte das wieder ein paar Wähler weniger für die Blockparteien bedeutet. Aber ja, das hier, wenn das sich bewahrheiten soll, das wird wieder halt totgeschwiegen werden in den Medien. Selbst wenn es bestätigt wird, werden alle sagen, ja und, das war ja, ja, da war irgendwie, irgendwas wird schon gewesen sein. Ja, ja, die Dame, die da gestorben ist, die Mutter, hat wohl selber Migrationshintergrund und hat sich für Solidarität, Gleichheit und Arbeitnehmerrechte eingesetzt, heißt es in einer Erklärung der Familie. Ja, das war ja generell irgendwie so ein Verdi-Veranstaltung. Das waren die Sozialarbeiter der Stadt München, die da für mehr Geld demonstriert haben. Ich glaube, diese Preradovic hat auch behauptet von Mannheim, der Polizist, der war ja auch ein paar Tage angeblich nicht tot, oder hat schon ein paar Tage weitergelebt oder so. Das wäre nur gewesen, weil sie noch irgendwie Organspenden oder sowas geplant hätten mit ihm. Ist er denn so, ne? Könnte sich ja, leben. Kann ja gut sein, dass er ja bereits praktisch Hirn. Ja, wurde eben halt auch noch nicht als tot vermeldet, obwohl er eigentlich auch nichts mehr zu retten war, sozusagen. Also wer weiß, solange er an den Maschinen hängt. Ja. Ja gut, das finde ich aber nicht so schlimm wie diese Geschichte hier, wenn das wirklich so wäre, dass sie das zurückgehalten haben wegen... Ja, stimmt natürlich, ja. Aus politischen Gründen. Also das finde ich schon richtig krass. Ich meine, was verspricht man sich davon? Früher oder später sind die Leute ja, dann muss man das ja eher eingestehen. Also. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Rede von Vance, wo man später noch zu kommen, jetzt irgendwie dann schon Vergessenheit wäre oder so. Ja gut, aber trotzdem, ne, der Einschlag ist weiter weg. Und das heißt, ich glaube, das wird eine kleinere Erschütterung geben. Vielleicht sehen Sie da drauf. Ja. Naja, ich meine... Mein meistgehasstes Foto des Jahres, jetzt schon. Kommen wir direkt zu dem aus. Aber eine Sache noch zum Vorigen. Wenn das, es werden ja jetzt schon gewisse Motive angenommen. Vielleicht ist es ja auch wegen der Sicherheitskonferenz zu diesem Zeitpunkt überhaupt dazu gekommen, dass es passiert ist. Das ist eine Sache, die ich jetzt in sehr vielen Nachrichtenartikeln überhaupt gar nicht mitbekommen habe. Da hat keiner Spekulation gelesen, den direkten Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz, außer jetzt in dem Kontext, den wir gerade besprochen haben, dass man versucht hat, die Wogen zu glätten vor dieser... Aber ich habe von einigen Leuten auf jeden Fall schon wildes Fantasieren gehört. Ja, da kommen auch dazu. Bono und der ganze Scheiß. Und wer würde denn sowas machen? Und dann zeigen natürlich alle abwechselnd nach Russland und auf die AfD. Ich habe ein paar Sachen gesammelt dazu. Das habe ich gleich noch. Ja, erstmal wollte ich dieses hier noch zeigen. Das war irgendwie in Österreich oder so, ne? Villach in Österreich. Ja. Ein 14-jähriger Junge, totgestochen von diesem grinsenden Etwas da. Und weitere Leute verletzt mit einem Messer. Ja, das ist also echt ein Foto für die Geschichtsbücher, würde ich sagen. Also. Alter. Ist das so blöd, so locker? Das sehe ich jetzt gar nicht. Ist das nicht irgendwie in Ketten oder so? Naja, ich denke mal, der hat sich da hingesetzt, nachdem er gemerkt hat, dass er nichts mehr machen kann und hat dann sich auf seinen Glauben bezogen und allen Menschen gezeigt, dass er ein frommer Mensch ist, weil das bedeutet die Geste, ja, die wir da sehen. Das bedeutet nicht, den Ungläubigen den Kopf abschneiden oder ähnliches, wie viele Leute ja irrtümlich, nachdem ISIS die Geste populär gemacht hat, glauben. Aber Antonio Rüdiger hat uns ja eines Besseren belehrt. Das bedeutet einfach nur, dass man ein frommer Mann ist. So wie Allahu Akbar bist du schön an der Corniche in Nizza. Ja, der ist ja Nationalspieler, der muss das ja wissen. Ja, immer wieder dieser Finger, immer wieder dieser fucking Finger und niemand nimmt es ernst, niemand. Vor allen Dingen einem ja hier das Medien. Blut zum Gefrieren bringt, ist dieser zufriedene Gesichtsausdruck. Mhm. Also. Und da hat ja auch jemand dazu geschrieben, so, dass ja hier die Polizistin im Endeffekt die Schusswaffe da jetzt benutzen könnte, irgendwie, wenn da irgendwie was macht oder so. Aber da muss man auch wieder sagen, das ist diesen Leuten scheinbar egal. Also diese religiöse Verblendung. 72 Jungfrauen. Ich wollte sagen, ich überlege mal, 72 Jungfrauen. Da muss er jetzt aber noch drauf warten, wenn er im Knast sitzt. Ne? Also diese Leute sind halt eben der Meinung, dass das super toll ist, was sie da machen. Leute umbringen. Schwerst verblendet, ja. Also das Foto, jetzt mal abgesehen vom Gesichtsausdruck und sowas, ich finde, es ist ein sehr seltsames Foto. Das ist jetzt ein Ausschnitt von einem größeren Foto. Da sieht man noch, das war vor dem goldenen Lamm, was auch immer das bedeutet. Und man sieht ja den einen Typen, der da im Hintergrund so entlang schlendert, der passt irgendwie nicht so ganz ins Bild. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein anderer Polizist ist, aber das... Ne, ihr habt ja gerade gesagt, von der Schusswaffe Gebrauch machen. Ich meine, allein weil der Typ hinter dem da steht, wäre das ja nicht möglich oder raten. Also ich glaube aber nicht, dass er in der Schusslinie steht. Das sieht jetzt hier so aus auf dem Foto. Aber wenn du das mal jetzt so ein bisschen drehst aus Sicht von der Polizistin, glaube ich nicht, dass, also würde er wahrscheinlich hinter dem Poller da verschwinden. Ja, das war jetzt nicht mein Hauptargument, aber einfach der Typ da im Hintergrund, wie gesagt, ich habe jetzt mal das größere Bild nochmal rausgesucht. Der passt irgendwie nicht ins Bild, okay. Als ob der nicht bemerkt, was da passiert. Ja, vielleicht hat er vielleicht AirPods drin oder so, du weißt es ja nicht. Ja, nee, ohne Scheiß. Also, ja, gut, so gut also oder Welt, du weißt nicht, wie diese Situation abgelaufen ist und wo er herkommt. Also das müsste man dann, da hätte ich gerne ein Video natürlich dann, um die Situation auch zu analysieren, aber nur einfach durch die Präsenz von einer Person dann zu sagen, das gefällt mir nicht, das ist mir ein bisschen zu Aluhut. Ja, aber wie gesagt, wie dieses Bild auch zustande gekommen ist, hat er halt seine Sachen gemacht und dann hat er sich da hingesetzt und auf die Polizei gewartet? Oder wie war der genaue Ablauf? Ja, auf jeden Fall ist ja die Polizei auch angehalten, nicht zu schießen. Von daher, wenn er sich festnehmen lässt, dann nehmen sie ihn eben fest, anstatt ihn zu erschießen. Das ist ja nun mal so. Nicht in Amerika. Ja. Ein sehr seltsames Foto. Ein ikonisches Foto, leider. Mit traurigen Anlass. Ja, und jetzt sind wir beim Thema Verschwörungstheorien. Die erste habe ich hier. Cui bono. Sprechen wir darüber mit dem Sicherheitsexperten und Notfallseelsorger Jörg Traubot. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Studio. Herr Traubot, man hat den Eindruck, oder nicht nur den Eindruck, sondern diese Anschläge haben sich gehäuft in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Was sind die Hintergründe aus Ihrer Sicht dafür? Das könnte Spekulation sein, aber interessanterweise habe ich vor der Sendung einen Anruf gekriegt von meinem Sohn aus Berlin, der in der Branche arbeitet, Sicherheitsbranche, und der sagte nur zwei Worte, cui bono, wem nützt es? Wenn in einem Unternehmen eine Anzahl von Anschlägen in kurzer Zeit passieren, fragt sich jeder Unternehmer, wer greift mich hier an und was will er? Und ich glaube, die Angriffe, die wir im Vorfeld der Bundestagswahl haben, so gehäuft und jetzt auch im Zeichen der Sicherheitskonferenz, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Einzeltäter ist, der mit seinem Mini da einfach so lang fährt in diese 1500 Menschen Demonstration rein und der das spontan. Du, das haben schon Leute mit Lastern gemacht an Weihnachtsmärkten oder an der eben erwähnten Corniche in Nizza. Kann er sich nicht vorstellen. Nee. Mein Vater arbeitet bei Nintendo und der hat gesagt, ja, genau. Ja. Anekdotische Evidenz. Und das ist dafür holt man ihn in die Tagesschau oder was das hier ist und befragt ihn, damit er Meine Lieblingsformulierung war, es könnte Spekulation sein. Jo. Das war das Beste. Es könnte Spekulation sein. Ja, wir wissen doch auch, er hat ja gesagt, man wüsste nicht, wer uns bedroht und was sie wollen oder so. Doch, eigentlich wissen wir das, ne? Wer uns bedroht und was sie wollen. Ja, vielleicht stecken ja in Wahrheit die Rechtsextremisten dahinter, die die Bundestagswahl beeinflussen wollen. Oder Putin. Ich habe gesehen, wie Höcke dem Zentralrat der Afghanen einen Umschlag zugesteckt hat. Doch, ganz sicher. Die packen das in die asymmetrische Kriegsführung rein. Ja, ich muss mal ein bisschen albern werden. Ich meine, man hat ja jetzt viele Meldungen auch gehabt, ne, irgendwie beschmierte Autos zur Auspuffe. Genau. Die klauen Bärlauch, die klauen Autoteile. Also im Moment sind die Russen ziemlich am Durchdrehen, habe ich den Eindruck. Und und jetzt wieder ernsterweise so, ja, islamistische Attentäter, die von Geheimdiensten gesteuert werden, um Anschläge in Ländern auszuführen, um die zu destabilisieren. Ja, gibt es viele Beispiele in der Geschichte dafür, in sehr vielen verschiedenen Ländern. Deswegen ist das Grundkonzept eigentlich gar nicht so abwegig. In diesem Kontext würde ich sagen, ist es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Vor allem, weil man in jedem anderen Kontext ja solche Verstrickungen als Unsinn abtut und das ist ja Verschwörungstheorie und sonst was wäre. Gerade der Satz cui bono ist ja, hatten wir bestimmt schon auf irgendwelchen Hate-Aid-Webseiten, dass das ein Hinweis ist für rechte Verschwörungsnetzwerke. Ja, genau, damit sind doch bestimmt die Juden gemeint oder so. Mit dem das ist der Witz an der Sache. Jetzt drehen sie so auf. Ich meine nicht, dass Russland nicht die Möglichkeiten hätte, das zu tun, aber ich glaube es jetzt in dem Fall nicht, dass sie es waren. Vielleicht war es wer anders? Fragezeichen. Und seit wann brauchen denn Netzwerk oder einfach ein Einzeltäter? Ja, eben, cui bono hier, alla bono. Eben, also, seit wann brauchen die denn noch eine externe Motivation, um sowas zu tun? Die Tätergruppe. Ja, aber Hauptsache halt mal geschwafelt. Shitburgertum goes full Aluhut, schreibt Ulf Poschardt übrigens dazu, für die Leute, die uns nur zuhören. Dahinter könnte was ganz anderes stecken. Was? Wissen Sie was? Was vermuten Sie? Ich vermute, dass durch die Häufung dieser gesamten Anschläge ein System dahinter steckt. Irgendetwas sagt mir, der Wahlausgang soll beeinflusst werden. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es sind Er sieht ein Muster. Irgendetwas sagt mir, der Wahlausgang soll beeinflusst werden. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Oder hatten Sie Hilfe aus dem Weltall? Es sind überwiegend ausländische Täter. Es sind sogenannte Low-Level-Täter, die möglicherweise von irgendwoher eingekauft wurden und die einen Auftrag haben. Und der Auftrag ist es eben, diese Unruhe zu bringen und möglicherweise die gesamte Migrationspolitik eben nochmal auf den Prüfstand zu stellen, kurz vor der Wahl. Ich meine, du könntest sowas, ich meine, realistisch gesehen, wenn du sagst, hier, deine Familie kriegt eine Million Dollar, ist auf ewig abgesegnet, bla bla bla, und dann machst du das. Könnte wahrscheinlich funktionieren, da hat er recht, aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die externe Motivation brauchen, diese Freunde Allahs. Also sogenannte Low-Level-Täter. Wir sehen es ja auf der anderen Seite in den Drogenauseinandersetzungen, dass immer mehr offensichtlich halt Glücksritter eingekauft werden, die dann Taten begehen, wie diesen Anschlag in Düsseldorf zum Beispiel. Irgendwie in der Straße, wo ich früher mal gewohnt habe, lustigerweise, als kleines Kind. Ja, oder so. Ja. Wir sehen das schon, dass sowas getan wird, aber Putin, der die Strippen zieht und der hier irgendwie ist, das halte ich schon für echt gewagt. Ja, es ist so ein bisschen die Ablehnung der Anerkennung, dass es überhaupt islamistischen Terrorismus gibt. Ne? Und das ist ja so ein bisschen auch so das, was sich bei verschiedenen Leuten durchzieht, wie zum Beispiel so einem Ganser oder so. Ne? Die wollen das ja alles gar nicht so richtig wahrhaben. Dahinter steckt dann eben immer der Ami oder so. Das riecht ja, ich so ein bisschen bei ihm. Sagen, der Prozess der Normalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Ich möchte kurz noch einschieben. Ich habe inzwischen mal nachgeguckt. Also der Täter in Villach hat um 16 Uhr am Samstag begonnen, wahllos mit einem Klappmesser Menschen zu attackieren. Dabei verletzte er einen 14-Jährigen tödlich. 5 weitere Passanten verletzte er zum Teil schwer. Ein 42-jähriger Essenszusteller, der ebenfalls aus Syrien stammt, beobachtete die Tat. Er habe den Angreifer dann mit seinem Auto angefahren. Dadurch habe man den Attentäter festnehmen können. Und das erklärt vielleicht auch einiges von der Szene. Zwischen Notruf und Festnahme seien 7 Minuten vergangen. Ich gehe mal davon aus, dass der ihm vielleicht das Bein gebrochen hat. Der hat ja auch auf dem Foto auf der einen Seite keinen Schuh am Fuß gehabt. Vielleicht konnte der gar nicht mehr anders als da sitzen. Und das würde auch erklären, warum dann Leute im Hintergrund vielleicht vorbeigegangen sind oder sowas. Ja, oder halt da standen, damit er nicht wegrennt. Okay, ja. No. Also könnte sein, dass es daran liegt, dass der so lässig sozusagen da saß, weil er nicht anders konnte. Also wenn man einem den Fuß bricht, dann sind, glaube ich, die wenigsten Leute irgendwie. Aber das ja, aber er weiß doch, dass ihn die Dankbarkeit von vielen Leuten erwartet, sage ich mal. Ich formuliere es vorsichtig. Ja. Es ist ein sehr ikonisches Foto, aber ich weise nochmal auf eine Sache hin, keine Ahnung, bei sehr vielen solchen Taten spielen Drogen auch eine gewisse Rolle. Jetzt nicht, weil es unbedingt drogenabhängig sind, aber halt um sich in einen Zustand zu bringen, die Tat überhaupt begehen zu können oder so. Vielleicht hat er deswegen so gegrinst, aber ja. Ist ja, und hier aber die nächste, die sich fragt, nämlich Frau Shayani von den Neuen Deutschen Medienmachern und öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich komme nicht umhin zu fragen, wer könnte von solchen Anschlägen profitieren? Könnte es Auftraggeber geben, die an einer Destabilisierung von Deutschland interessiert sind? Jetzt ist hier eine Destabilisierung hier. In diesem Fall ist Destabilisierung hier, was die Leute irgendwie wollen. Haben wir das links? Die destabilisierte Gesellschaft haben wir doch schon, oder aber nicht? Wenn du irgendwie die Grenzen aufmachst oder so, ist es natürlich keine Destabilisierung. Oder wenn der Stürzenberger niedergestochen wird und ein Polizist stirbt, da war das noch keine Destabilisierung. Klingt nach Verschwörung, aber klingt nur so, ne? Aber Anschläge vor Wahlen ist nur immer Koinzidenz? München zumindest eine Frage. Ja, wir stellen nur Fragen. Wir stellen doch nur Fragen. Es wird doch nur erlaubt sein, oder? Kann es nicht sein, dass die Sonne kalt ist? Vielleicht. Ist ja nur eine Frage. Ja, eben. Nur eine Frage. Also eine Sache nimmt zumindest ab. Früher hat sich irgendwer dazu bekannt. Oder manchmal gab es ja auch sogar Fälle, wo irgendwelche Gruppen, ISIS oder sowas, gesagt haben, ja, das war einer von uns, obwohl das gar nicht so war, aber das scheint gar nicht mehr so der Fall zu sein, dass die Leute den Fame für sich reklamieren. Ja, obwohl das gar nicht so war, da wurde sich ja immer nur drüber lustig gemacht, so nach dem Motto, ja, die haben sich jetzt schon wieder bekannt, weiß ja keiner, ob das überhaupt so ist. Ja, und jetzt bekennt sich keiner mehr, seltsamerweise. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen, bei den letzten mehreren. Ja gut, wenn das jetzt mal wieder für die irgendwie sinnvoller ist, das nicht zu machen, für eine Zeit lang oder so. Das ändert sich ja mal regelmäßig. Ist ja auch gut in diesem Buch hier von der Cynthia Farahat beschrieben, dass die immer so Zyklen haben in ihrem, wo sie dann irgendwie wieder so tun, als wären sie jetzt gemäßigt und dann aber. Siehe Syrien. Ja. Ja, und Frau Neubauer haben wir ja auch. Wenn ich einen rechten rassistischen Wahlkampf vorantreiben würde und das damit rechtfertige, dass Frauen besser geschützt werden müssten, ja, dann hätte ich auch Angst, dass den Leuten irgendwann auffällt, dass genau genommen nicht Migranten, sondern Männer das Problem sind. Genau. Luisa, eine Frage, die ich jetzt öfter auf Twitter gelesen habe. Was ist mit den Männern in Bratislava falsch? Oder in Prag? Oder in Dubrovnik? Oder in Budapest? Was ist mit denen falsch? Warum machen die das nicht, Luisa? Warum stechen die da nicht Leute nieder? Warum Gruppen vergewaltigen die nicht in Kecskemét? Warum? Warum ist in Posen kein Ärger? Genau, warum ist in Krakau kein Ärger? Warum gibt's das da alles nicht, wenn das doch alles nur an den Männern hängt? Luisa, erklär's mir. Aber genau war's. Sind doch Männer das Problem. Genau. Ja, aber kann ja nicht sein. Ich hab's doch gerade bewiesen, dass es nicht die Männer sind. Ich hatte neulich auch irgendwo eine Statistik gesehen, da hieß es, ich glaube, es ging um Gewalttaten, dass ausländische Frauen immer noch häufiger da als Tatverdächtige auffallen als deutsche Männer. Zahlenmäßig einfach mehr. Okay. Ja. Ja, also so ist es, es ist nicht immer so. Da hätte ich dann gerne mal eine Quelle für. Das war muss ich raussuchen, das Video vielleicht. Guck ich mal nach. Diese Zahlenspielereien, ja. Ich glaube, es war tatsächlich auch so, aber es ist ja auch, es wird ja einfach wieder nur getriggert. Ne? Also das ganze Posting ist ja auch nur da, um Leute zu triggern und um Reaktionen hervorzurufen. Ne? Ja, genau. Talking Point Gamet, auch Männer sind das Problem. Wieder, ja, die Leute wollen es nicht einsehen und bla bla bla. Ne? Also. Ja, und wenn du dann um dein Kind Angst hast, weil du diese ganzen Nachrichten liest und weil du eine Verbindung siehst zu dem, was vielleicht gerade passiert, und dann sagst du, hey, weil mein Kind soll nächste Woche eine Moschee besuchen. Nur aufgrund der Sicherheitslage möchte ich das nicht. Und dann kriegst du Ärger. Wir sind in Köln wieder. Ja, Magdeburg, Aschaffenburg, München, die verheerenden Anschläge der letzten Tage und Wochen sorgen überall für Unsicherheit. Auch die Kölnerin Jennifer H. macht sich große Sorgen. Deshalb meldet sie ihre Tochter Hannah 9 von einem Schulausflug ab. Das sorgt für Ärger. Die Schule drohte sogar mit einem Bußgeld. Ja, die wollten diese Atommeiler-Zentralmoschee da besuchen. Aufgrund der ganzen Vorkommnisse in Deutschland sagte ich unserer Schulleitung, dass ich gerade große Bedenken habe, mein Kind zu einem Ausflug zu schicken, sagte die 36-jährige Mutter im Gespräch mit Express.de. Mir wurde sofort damit gedroht, dass meine Tochter somit auch an keinem weiteren Ausflug wie an der Abschlussfahrt teilnehmen darf. Was ich schon mal sehr geil finde. Nimmst du an dem einen nicht teil, dann darfst du auch die Sachen nicht. Aber das eine ist halt ganz zufällig ein Besuch in der Moschee. Okay. Und sie hat dann einen Brief gekriegt, von wegen, dass die Nichtteilnahme halt die Verpflichtung, ein Schulpflichtverstoß ist und das vom Bußgeld abgesehen wird, worauf die Mutter sagte, ja, mein Kind war an dem Tag in der Schule in einer anderen Klasse und hat ganz normal am Unterricht teilgenommen. Nun. Außerdem steht in dem Schreiben der Schule, dass es einvernehmlich gewesen sei, dass die Tochter an keinem Ausflug wie auch an der Klassenfahrt teilnehmen dürfe. Dies sei nicht korrekt. Sie habe nie ihr Einverständnis dazu gegeben. Vielmehr habe ich gesagt, dass ich nicht weiß, ob sich die Lage in Deutschland beruhigt oder wie ich in 5 Monaten fühle, ergänzt die 36-Jährige. Sie habe inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Ja, ist wohl eine gute Idee. Alter, bin ich. Ich bin jedes Mal, wenn ich sowas lese, froh, dass ich keine Kinder habe. Manchmal macht es mich traurig und manchmal bin ich echt ganz froh. Die Schule sich da rausnimmt. Ja, also ich finde, solche Ausflüge sollten überhaupt nicht stattfinden in der Schule. Weder in der Kirche noch in der Moschee. Wenn ich einen schönen Bau habe, den ich irgendwie besuchen kann. Wenn jetzt wir sowas hätten wie die Moscheen in Istanbul oder wenn wir den Kölner Dom einfach als Bauwerk auch besuchen, okay, wegen mir. Aber ein Moscheebesuch, warum? Was soll die da lernen? Die Toleranz. Ja, die Toleranz. Und dann lesen wir mal in dem Buch und denken uns, scheiße, das klingt überhaupt nicht so tolerant. Aber das leistet die Schule dann irgendwie nicht aus Angst. Ja. Weil eigentlich müsste jeder Religionsunterricht eine Kritik an dieser Religion enthalten. Und zwar eine feurige. Ja, am besten an allen. Und ich meine, der Moscheeausflug an sich ist jetzt ja nicht das Problem, sondern dass da halt im Hintergrund Unsinn gelaufen ist. Das ist ja das Problem. Ich meine, jedes Elternteil kann jedes Kind von jedem Ausflug abmelden, natürlich. Warum nicht? Da sollte es keine Konsequenzen für geben. Sehe ich so. Ja, aber ich mache trotzdem einen Unterschied. Früher in Urlaub fliegen oder anderen Sachen, die ja streng geahndet werden. Ich hätte keine Probleme mit einem buddhistischen Tempel oder einer Synagoge. Warum denn nicht missionierend oder friedliche Religionen? Oh, ja, Kinder, die nicht sehen. Anschauen. Das ist eine gute Idee, findet meistens nicht statt. Ja, die toten Hosen waren vor Rechtsextremismus. Es ist soweit. Ja. Wir müssen jetzt alle links wählen. Jetzt, also wo bin die toten Hosen, wenn, also. Da schmeißen die sich immer richtig rein, oder? Da gehen die richtig ins Feuer mit dieser Aussagen. Wahnsinn. Okay, ich gebe es zu. Ich war auf der Kreuzzug ins Glück-Tour, ich war auf der Hier kommt Alex-Tour und habe beide Platten damals gemocht. Mit den Saufhosen konnte ich nicht so viel anfangen und mit allem, was sie nach Alex gemacht haben, eigentlich auch nicht mehr. Aber diese zwei Platten und die Touren waren echt unterhaltsam, aber halt dieses angepasste Gesabbel, dieses rechtsextremen Jubeln heimlich über Gewalttaten in München oder Aschaffenburg, denn sie sind das Öl, das ihren Motor schmiert, postete die Band auf Instagram. Nee. Das wäre andersrum viel besser, Campino, vom Bild her, weil dieses Blut ist offensichtlich nötig, um die Einwanderungsmaschine am Laufen zu halten. Wir können nicht so genau gucken, wir können niemanden aussortieren, wenn er irgendwie anfängt rumzukrakehlen und mit dem Messer zu fuchteln. All diese Dinge, ich sehe das Blut eher als das Öl, das Blut der Menschen als das Öl, das die Maschine am Laufen hält. Aber ja, das sind wir unterschiedliche. Ja. Ansicht, genau wie bei Musik. Und Sie fragen selber, braucht es da noch eine weitere Stimme aus Düsseldorf? Wir wissen es selbst nicht genau. Nein. Sie hätten länger überlegt, ob sie sich überhaupt äußern sollen. Wir haben ganz simpel das Gefühl, dass wir mit unseren Gedanken nicht alleine sein wollen, begründete die Band ihren Anruf. Ihr hättet euch doch gegenseitig auf die Schulter klopfen können, wie ihr das sonst auch immer macht. Die Tat sei abscheulich und schockierend, die Anhäufung solcher brutalen und Überfälle erschütternd und besorgniserregend. Und die wird auch eine neue Platte in der Pipeline, wie die Toten Hosen, wie die Fanta 4 neulich. Die sich dann auch überall zu Wort kam und so. Und dann, oh, super. Ich merke mal hinterher, es geht nur um eine Platte wohl. Wer weiß. Unsere moralischen Wertvorstellungen sind ein hohes Gut und dürfen auch in den schlimmsten Momenten nicht von Wut zerfressen oder in Frage gestellt werden. Zugleich braucht es eine bessere und differenzierte Migrationspolitik auch zum Schutz der Zugewanderten, die friedlich in Deutschland lebten. Aha. Nazi oder was? Auf einmal wieder steuern, der Campino. Hat er im letzten Satz noch so eine rechte Kehrtwende versteckt. So. Ja, die Toten Hosen, meine Damen und Herren. Staatstragende, Kulturschaffende sprechen der Gesellschaft ihr Vertrauen aus. Also diese Reaktion, dass man immer gegen rechts aufspringt, sobald irgendwo ein islamisch motivierter Anschlag passiert, die finde ich schon ganz schön komisch. Also wirklich. Ja, naja, dass das den Leuten Zulauf verschafft, ist, denke ich, unstrittig. Jo. Aber die Strategie, dass man einfach nur sagt, ja, aber die sind doch pfui, die geht halt nicht auf. Ja. Andersrum geht das ja auch nicht auf, wenn die Rechten sagen, die Ausländer sind alle pfui, das geht ja auch nicht auf. Warum sollte das aufgehen? Und halt das gegen die Täter und die Ideologie der Täter nicht ein Wort fällt von diesen Leuten. Nicht eines. Ja, das ist das, was dann wegfällt, genau. Geflüstertes Wort. Ja, aber die sind Opfer der Gesellschaft und vom Kapitalismus und von unserer Intoleranz und von weißer Vorherrschaft. Und ja, und rechter Unterdrückung wahrscheinlich. Heteronormativität und das, allem, was die das meine ich ja. Mögen halt. Der Psycho-Dad nennt sie im Chat nach ihrem Rechtsruck schon die Blut- und Bodenhosen. Pfui, Deibe. Nee, dann mit solchen Rechten wollen wir nichts zu tun haben. Ich wusste nicht, dass der Artikel danach kommt. Sehr schön. Tolle Überleitung. Ja, Kanye West. Ich weiß nicht, Chris, du hast den Super Bowl nicht geguckt, ne? Weil das ich hab's geguckt, ja. Aber du konntest natürlich wahrscheinlich dieses Ad nicht sehen, weil das wohl nur ja, lustigerweise, also ich gucke das ja tatsächlich in so einem Stream, wo eigentlich die Werbespots auch drin sind, aber das scheint so eine lokale Sache irgendwie gewesen zu sein. Also zumindest habe ich es nicht mitbekommen, weil ich achte ja dann bei den Werbespots natürlich nicht so genau darauf, was da jetzt gerade läuft. Also ich gucke ja schon das Spiel. aber die meisten haben wahrscheinlich für die Werbespots erst zugeschaltet. Ja, das ist wahr, ja. Und ich finde es auch tatsächlich ganz gut, dass die Sachen da wenigstens drin sind, weil in der deutschen Übertragung, da hast du halt irgendwie drei Werbespots, die auf Endlosschleife laufen und das ist absolut unerträglich. Also insofern. Ja, also außerdem, sie schreiben mir hier. Was mir dann großen... Jahre da immer mal wieder vor aufgefallen ist, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also es sind vor allen Dingen immer so deutsche Firmen, die immer beim Super Bowl so woke Werbespots machen, aber habe ich jetzt tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Aber es war von Audi immer so ein Gender Pay Gap Ding und von T-Mobile war es, glaube ich, irgendwas mit Sarah Silverman, die irgendwie ein Kind zur Welt gebracht hat und gesagt hat, tut mir leid, das ist dein Junge und doch da so eine Scheiße. Aber in letzter Zeit und vor allen Dingen jetzt nach Trump, also gibt's da mehr für Jesus und Leute, das ist so, ja, diesmal war es wirklich nicht so schlimm mit der Werbung eigentlich, aber diese Geschichte hier, die hatte ich halt nicht mitgeschnitten. Ja, die lief nur in großen, aber einzelnen Gebieten, wie jetzt sagen wir mal L.A., Philadelphia, Atlanta, schreiben sie hier. Und man konnte halt wohl ein Selfie-Video sehen, wie Kanye West mit einem Mund voller Brillanten auf einem Zahnarztstuhl sitzt und dann irgendwie sagt, ja, ich habe alles Geld, was ja eigentlich für das Commercial da sein sollte, habe ich schon ausgegeben für die Zähne. Und jetzt muss ich mit meinem iPhone meinen eigenen Werbespot für den Super Bowl filmen. Und dann am Ende hat er gesagt, geht auf meine Website auf Yeezy.com. Ja. Und irgendwie auf Yeezy.com gibt es halt Klamotten wohl. Und es gab dann eine Auswahl an Klamotten an dem Tag des Super Bowl. Aber am Montag nach dem Super Bowl gab es auf einmal nur noch ein T-Shirt auf dieser Seite. Und auf diesem T-Shirt war ein Hakenkreuz. Genau, das weißes T-Shirt mit einem schwarzen Hakenkreuz drauf. Genau. Ja, und du konntest ja für $20 dort bei Kanye West ein Hakenkreuz-T-Shirt kaufen. Dienstag ist die Seite dann... Und das war auch nicht die hier fernöstliche Variante, nein, sondern das war schon die, die auch auf der Flagge von der NSDAP drauf war. Und das war jetzt nicht gehackt oder so, ja? War nicht gehackt, ne. Nice. Ja, wohl, er hat ja wohl Freitagmorgen auf Twitter schon irgendwie, ich liebe Hitler und ich bin ein Nazi gepostet. Was sagen denn seine Freunde vom Black Jesus Club? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann hat man sich wohl bei Musk. Das hatte ich ja auch schon mal gezeigt. Also es gibt ja wirklich in dieser schwarzen identitären Bewegung, da gibt es ja diese Schwurbler, die irgendwie meinen, dass Hitler irgendwie gesagt hätte, die Schwarzen wären irgendwie die wirklichen Juden und die Juden, die da sind, sind nicht die richtigen und lauter so Zeug und deswegen irgendwie gegen die gewesen wäre oder so. Also, und da gab es auch von irgendwelchen Footballspielern tatsächlich einige, die da so Sachen in die Richtung irgendwie getwittert hatten. Das hatte ich hier auf jeden Fall in der Sendung auch mal thematisiert, weil das ja auch wieder so interessant ist und auch bei dieser Kanye West-Nummer, dass ja eigentlich alle möglichen Leute für irgendwelche Aussagen, die dann so über drei Ecken und Bande irgendwie schlecht sein sollen, irgendwie weggecancelt gehören. Und bei diesen Leuten, da zuckt man dann irgendwie so mit den Achseln und denkt sich auch, ja, die sind ja dunkel im Gesicht. Und die haben ja, also wie dieser Typ, ich meine, der hat ja offensichtlich irgendwelche Persönlichkeitsstörungen da, irgendwie diese Kanye West, also klar, im Kopf ist der ja nicht. Und da wird dann so mit den Achseln gezuckt und halt gesagt so, ja, der ist halt verrückt so. Kann man nichts machen. Spitze. Und ich meine, das Gleiche gilt für andere Leute sicherlich auch, ne? Also die jetzt mit heller Hautfarbe irgendwie so rumspinnen. Aber ist es so ähnlich wie das Verhältnis der Deutschen zu Baerbock? So nach dem Motto Schulterzucken und die ist halt doof, abgehakt. Naja, da gibt es ja auch genug Leute, die irgendwie für die Verkörperung des Völkerrechts halten oder so. Die mächtige Frau, die uns alle zum Schicksal führt und so Dinge. Das kann man, glaube ich, nicht so richtig vergleichen. Aber diese Strömung gibt es da auf jeden Fall. Also, und dass sie da so rumschwurbeln irgendwie mit Hitler, hat irgendwie recht gehabt, lauter so ein Scheiß. Und es gibt ja auch diese Black Hebrew Israelites, ne? Ja, die meinte ich ja, ne? Diese Jesus-Freunde. Ja, die sind ja Black Jesus ungefähr. Ja, ich weiß bei denen aber nicht so richtig. Obwohl, die gehen, glaube ich, schon in die christliche Ecke, aber es gibt auf jeden Fall auch noch diese hier von diesem Farrakhan Typen und die gehen ja eher in so eine muslimische Ecke. Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall so ein Ding, was es auch nicht erst seit gestern gibt, sondern schon seit ein paar Jahrzehnten und wo eigentlich nur die Achseln drüber gezuckt werden, dass Leute da irgendwie rumspinnen. Ja, inzwischen hat er wohl seinen X-Account auch stillgelegt und dann geht der Artikel noch eine ganze Weile weiter, wo drüber gesprochen wird, ob das halt die Auswirkungen sind jetzt davon, dass die Plattform einfach immer mehr zulassen. Auch Shopify hat wohl, wo das Ganze gehostet war, hat wohl vor einiger Zeit halt woke Richtlinien für Produkte kassiert und Und dann haben sie natürlich einen Rechtsanwalt gefragt, der hat gesagt, ja, First Amendment, noch Fragen. Natürlich kann der das verkaufen. Frage ist halt, wie die Leute das finden. Ja, aber ich meine, es gibt sicherlich Leute auch, die sich daran aufgeilen. Vor allen Dingen jetzt halt auch aus dem neurechten Bereich irgendwie, wo die auch irgendwie der Meinung sind, dass dieses ganze Gedöns mit die Nazis waren so böse, nur irgendwie vorgeschoben ist, um irgendwie, keine Ahnung, die linke Weltverschwörung irgendwie anzukurbeln oder so. Aber die breite Masse der Leute, und das ist ja eigentlich wieder das, worauf sie da drauf hinaus wollen, mit diesem ganzen, oh, Twitter erlaubt jetzt dies und jenes. Und die, wenn die sowas sehen, dann sind die doch nur angeekelt. Also. Ja, ist auf jeden Fall gut geeignet zum Provozieren, so ein T-Shirt, ne? Ja, die üblichen Verdächtigen versuchen jetzt natürlich auch da den ganzen Involvierten an Karren zu fahren. Fox, die Sendezeit zur Verfügung gestellt haben, etc. Aber da sagen die Anwälte ja auch, Moment mal, Fox hat ja nicht das Hakenkreuz gezeigt. Fox hat einen Werbespot gezeigt für eine Website, die zu dem Zeitpunkt, als der Werbespot gesendet wurde, halt ganz andere Produkte enthalten hat. Du kannst die damit nicht verantwortlich für den Inhalt der Webseite machen. Nee, ja, auf der anderen Seite, wenn du aktuell irgendwas mit diesem Kanye West zusammen machst, kannst du eigentlich drauf voll ausgehen. Genau, das ist, genau diesen Einwand macht der Anwalt am Ende auch. Genau das. Ne? Also man muss sich halt vorher überlegen, ob man mit jemandem wie West Geschäfte machen will. Ja. Also das würde ich halt schon sagen, dass man sich das gut überlegen muss, aber im Endeffekt, wenn man dann sagt, irgendwie wir machen das trotzdem, weil wir da jetzt aktuell nichts sehen, dann kann man den Leuten das aber auch nicht wirklich vorwerfen, würde ich schon sagen. Also ich meine, der Mann ist ein erwachsener Mann, wenn der da irgendwelche Scheiße baut, das ist seine eigene Schuld. Illegale Wahlwerbung mit Steuergeld. Ja, wie es die Überschrift schon sagt, geht es um genau das. Und wir haben im Endeffekt die Situation, dass es in Deutschland jetzt erlaubt ist, dass über Parteiaccounts, die mit Steuergeld finanziert werden, Wahlwerbung für die Parteien gemacht werden darf. Darf ich mal, ich habe es jetzt nicht gelesen. Bitte? Darf ich mal raten, worum es geht? Bitte? Es geht wahrscheinlich um die Trennung von den Fraktionen und den Parteien, weil ja die Fraktionen ja eigenständig sind und extra Geld bekommen für Fraktionsarbeit und das nicht da reinstecken dürfen, dann wahrscheinlich in irgendwelche Wahlkampfkampagnen. Geht es darum? Ganz genau. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Ende 2024 haben sich die Bundestagsfraktionen entfesselt. Sie kippten die Beschränkungen, denen ihre PR-Abteilung unterlagen, mit einem neuen Abgeordnetengesetz. Jetzt dürfen sie Parteiwerbung mit Steuergeld produzieren und verbreiten. 140 Millionen Euro standen den Fraktionen alleine für 2024 zur Verfügung. Ja, allerdings gibt es eine Ausnahme, die 6 Wochen vor der Bundestagswahl. In der Zeit braucht die steuergeldfinanzierte Öffentlichkeitsarbeit einen besonderen parlamentarischen Anlass, der klar benannt wird. Also da können nur, wenn jemand eine Rede im Parlament hält, einen Redebeitrag in einer Parlamentssitzung, die Ausübung des parlamentarischen Fragerechtes oder die Teilnahme an einer Reise als Teil einer Delegation oder eine offizielle Veranstaltung. Die Sachen dürfen weiter gepostet werden. Da gibt es natürlich auch Grauzonen. Und hier hat Netzpolitik das mal ausgewertet. 682 Posts in einem gewissen Zeitraum, der halt in diesem Wahlsperrzeitraum fällt. Und 201 von denen, also knapp ein Drittel, verstoßen nach deren Einschätzung gegen das Abgeordnetengesetz. Und dann werden ein paar Beispiele genannt. Wenn die CDU auf X postet, dass ein Bundestagsabgeordneter im ZDF-Morgenmagazin 3 Milliarden Euro für ukrainische Luftabwehrsystem fordert, ist es nicht legal, denn es hat keinerlei parlamentarischen Anlass benannt. So. Ein Auftritt im Morgenmagazin ohne entsprechende Debatte im Bundestag reicht nicht als Anlass. Und dann gibt es verschiedene Beispiele von allen Parteien, FDP, CDU, alle Grüne, AfD, alle. Ne, die AfD, wie man sich denken kann, die meisten, also Netzpolitik, ne, die meisten von uns als rechtswidrig eingestuften Posts, nämlich 62, veröffentlichte die AfD, Platz 2 der PR-Übeltäter geht an die Linke mit 50 beanstandenswerten Veröffentlichungen. Dann Bündnis Sarah Wagenknecht mit mutmaßlich 45 illegalen Beiträgen. Also generell ist das eine Selbsteinschätzung von Netzpolitik, deswegen die Zahlen kann man kann man so oder so sehen. Aber es ist halt so, dass es tatsächlich ein bisschen, also einige von denen, ob es jetzt wirklich ein Drittel sein wird, wahrscheinlich nicht, aber viele sind illegal und werden dann geahndet. Die Sanktionierung illegaler Öffentlichkeitsarbeit ist Aufgabe des Ältestenrates, der muss sich jetzt damit befassen. Und der Bundesrechnungshof hat sich auch damit befasst und hat jetzt schon gefordert, illegale Posts müssen jetzt schon gelöscht werden, während diese Prüfung durch den Ältestenrat läuft. Ja, illegale Wahlwerbung mit Steuergeld. Also ja, ich meine, ein kleines Blick in das Fenster, was da halt an Geld bewegt wird. 140 Millionen haben sie sich selber genehmigt, dass sie das jetzt benutzen dürfen, was sie vorher nicht durften. Ne? Ja, Und dann halten sich nicht mal, also ich meine, das ist auch unprofessionell. Ich meine, die wissen die Ausnahme, die haben alle, ne, im Artikel wird es PR-Firmen genannt oder PR-Arme von den Parteien, aber die sind professionell genug, dass sie da eigentlich die Disziplin haben müssten, dann nicht mal eine rechtliche Grauzone anzugehen. Ich meine, damit wird doch nur Aufmerksamkeit auf die ganze Sache gelenkt. They know, shut it down. Ne? Oh, mein Vater, der Erstwähler. Genau, von Volkan Agar, auch einem Stammgast mit seinen Ergüssen hier bei uns. Diesmal hat er sich mit seinem Vater unterhalten, seit 35 Jahren in Deutschland, jetzt eingebürgert nach was weiß ich, 34 Jahren oder 33. Bei der letzten Bundestagswahl hatte er noch keinen deutschen Pass. Also, wen sollen wir wählen, fragt er hartnäckig. Ja, und dann wird überlegt und Vater fragt immer wieder, ich weiß es nicht, das musst du selbst entscheiden, weiche ich ihm aus. Soll ich die Grünen wählen, unterbricht er meine gesellschaftskritische Reflexion. Warum die Grünen, entgegne ich. Ich versuche, meine Gegenfrage so neutral wie möglich zu betonen. Auf keinen Fall möchte ich eine Wahlempfehlung aussprechen. Das Recht zu wählen bringt schließlich eine Verantwortung mit sich. Man muss sich mit den Parteien und ihren Inhalten auseinandersetzen, sich eine eigenständige Meinung bilden. Die Arbeit will ich ihm nicht abnehmen. Weil die einen schönen Namen haben, antwortet mein Vater und lacht. Warum nicht die SPD, hake ich nach. Denen vertraue ich nicht, die unterstützen die Politik gegen Asylbewerber, lautet seine Antwort, schlagartig wieder ernst. Vielleicht sollte ich die Linke wählen, sagt er, weil die Rechten stärker werden und wenn die Rechten an die Macht kommen, dann wird es gefährlich für uns. Wer ist wir? Wer ist uns? Frage ich ihn. Harsch wie ein Blattkritiker, der einen Leitartikel kritisiert, der die unjournalistische Formulierung wir sollten enthält. Wir Ausländer, antwortet er und sein Blick sagt, Junge, was für eine blöde Frage. Und dann erzählt er von den vielen ausländischen Namen auf den Wahlplakaten und er freut sich, dass so viele von uns kandidieren. Weil man dann nicht mehr in Deutschland wie ein Fremder leben muss. Und was ich so lustig finde, ist halt dieses Uns und dieses Wir und dieses Aha, habt ihr schon mal mit der Amadeo-Antonio-Stiftung über deinen Vater gesprochen vielleicht? Weil da habe ich gelernt, dass das Wir gegen die Ding der Anfang vom Faschismus ist. Und halt auch so diese, ja, wir Ausländer finde ich halt auch komisch irgendwie, als jemand, der zu dem Volk gehört, dem dieses Land hier halt gehört. Und gegen wen haltet ihr denn zusammen, ihr Ausländer? Komischer Artikel auf jeden Fall. Postprolet, so heißt die Kolumne. Postprolet. Ja, Postprolet. Aber ich bin ja kein Fremder mehr, ich habe einen deutschen Pass, korrigiert er sich schnell wieder und grinst wieder. Ja. Und jetzt darf er wählen. Na dann. Das fand ich ganz lustig. Zufallsfund auf Twitter. Hier haben wir die Aussagen von Julian Ork. Die Aussagen von einer Wahlkampfveranstaltung in einem Irish Pub in Erfurt dürften noch für Gesprächsstoff sorgen. Da waren der Grünen-Chef Banaschak und die Frau Göring-Eckardt. Und da hat der Banaschak gesagt, beim Gebäudeenergiegesetz war es die freundliche Unterstützung des Kanzleramts bei unserer Pressearbeit, dass der frühe Entwurf dieses Gesetzes an die Bild-Zeitung durchgestochen wurde. Also er sagt hier, Olaf Scholz oder sein Kanzleramt haben gegen den Willen der Grünen einen frühen Entwurf des Heizungsgesetzes an die Presse geleakt. Ne? Ja. Ähnlich deutlich wurde Banaschak zudem bei den Grenzen für Schwarz-Grün. Die SPD wäre immer billiger zu haben. Die würden alles tun, um in der Regierung zu bleiben. Das ist der Respekt vor der Demokratie, oder was? Dass du das ausschacherst hier mit deinem Zirkel, deiner Clique, deinem Klientel. Ihr schachert das aus, oder was? Wer wer billiger zu haben ist im demokratischen Konsensprozess, kommt irgendwie komisch rüber. Als Grüne wissen wir, dass man auch aus der Opposition heraus viel bewegen kann. Er wolle aber alles tun, dieses Szenario zu verhindern. In dem Kontext bezeichnete er die Kampagne der Linken als Bullshit. Was ist eigentlich mit den ganzen Leuten in unserer Politik los? Die reden alle inzwischen, die fressen die Kreide gar nicht mehr. Die reden einfach so raus und poltern ihren ganzen Hass und ihre Verachtung für die Menschen irgendwie und für den politischen Gegner nur so. Kotzen in den Leuten auf den Tisch, auf den Küchentisch, wo vorher noch kurz vorher der Robert gesessen hat und sein Flirtgesicht gemacht hat, nur für dich. Aber ist das nicht Politik, wenn ich darüber rede, wie ich Macht kriege? Ja, aber solltest du nicht ein bisschen mehr engelszüngig und diplomatisch vorgehen? Ja, die bei den Grünen sind einfach schon so besoffen von ihrer eigenen Geilheit. Na, die haben ja sowieso alles durchschaut und wenn man irgendwie gegen irgendwelche von ihren Maßnahmen ist, die sie sich auch überlegt haben, und das sind ja die einzig wahren Maßnahmen, die man nur ergreifen kann, alles andere ist ja Quatsch. Und deswegen kann man schon mal überheblich werden, ne? Also. Das war's schon von der Veranstaltung in Erfurt von unserem Außenkorrespondenten. Böser Verdacht, ja, auch so ein Twitter-Fund meinerseits. Ich habe bis jetzt auch nur einen Artikel dazu gefunden, den von der Bild dazu. Und da ist es wohl so gewesen, dass ein Twitter-User bei der Wahlkampfberichterstattung bei den Landtagswahlen eine Diskrepanz gefunden hat in Sachsen. Ja, ich sage jetzt einfach mal, um 23.20 Uhr laut der auf der Landeswahlleiterseite publizierten Zwischenergebnisse für 431 vollständig ausgezählte Gemeinden bei 3,7% der Stimmen, die Grünen. 13 Minuten später waren dann laut der Homepage des Wahlleiters nur noch 429 Gemeinden in Sachsen ausgezählt, also zwei weniger. Das Ergebnis der Listenstimmen sprang jetzt allerdings auf 4,5%. Im Endergebnis kommen die Grünen dann in insgesamt 435 ausgezählten Gemeinden auf 5,1% und damit halt Einzug. Und das sei jetzt mathematisch unmöglich. Ne? Ich meine, es kann einfach ein Anzeigefehler gewesen sein, war mein erster Gedanke, aber weiß ich nicht. Mathematisch unmöglich, ja. Also ich meine, es könnte ja eigentlich theoretisch sein, dass eine von diesen Gemeinden halt eine große Stadt irgendwie war oder so. Und wenn das eine große Stadt mit einer großen Grünklientel ist, dann kann das ja schon irgendwie sein, dass es ein bisschen Einfluss hat. Oder? Also rein theoretisch könnte ich mir das nur dadurch erklären, man hatte, zwei Wahlkreise mehr. Und dann hat man gemerkt, ups, wir haben irgendwie 50 Wahlkreise doppelt gezählt, da haben wir die Daten einfach übernommen oder was auch immer. Und dann wurde das korrigiert, das würde erklären, warum die Zahl sich verringert hat. Also es wurde mit dem richtigen Datensatz korrigiert. Aber gut, ich meine, die Wahlsoftware hatte während der Wahl sowieso andere Probleme auch, aber es müsste dann ja dokumentiert sein, wie es dazu kam, dass diese Anzeige auf der Homepage veröffentlicht wurde. Wenn es sowas war, wie ich es gerade gesagt habe, ist das ja dokumentiert in der Software. Oder sollte zumindest in den Logfiles irgendwo herauszufinden sein, wenn es eine einigermaßen vernünftige Software ist. Und der Beschwerdeführer hat inzwischen einen formalen Einspruch bei dem dafür zuständigen Landeswahlausschuss im Sächsischen Landtags eingelegt. Das ist aber jetzt zwei Tage her. Ich habe keine weiteren Meldungen dazu irgendwo gelesen, was da jetzt bei rumkommt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber es ist schon interessant. Entweder einfach ein Software und ein Anzeigefehler oder vielleicht ein Hinweis. Ja, ich glaube, Sie hatten auch gesagt, dass Sie das eventuell ablehnen könnten, diesen Anspruch der Prüfung, weil das eben nur vorläufige Zahlen immer sind. Aber Sie wollen es wohl trotzdem prüfen. Ja, die erste Aussage, die auch im Artikel steht, ist, da es nur vorläufige Zahlen sind, kann man daraus nichts ableiten. Und, aber wie gesagt. Ja, nun, vorläufige Zahlen kommen auch irgendwie zustande, ne? Ja, und vor allem finde ich, man sollte auch den Eindruck vermeiden. Ja? Dann zeige ich doch lieber nichts. Also an so einem Wahlabend würde ich ja nicht anfangen, da muss ich eindeutig Prognose oder Hochrechnung oder irgend sowas davon drüber schreiben. Jetzt machen sie es auf jeden Fall nicht dadurch besser, dass sie nicht sagen, okay, es war eine technische Panne, hier sind die Logfiles. Wenn sie das sagen würden, das wäre, ne, aber das sagen sie ja nicht, sie sagen ja was anderes. Sie wursteln ja rum. Das ist wie mit dem Balken im Öffentlich-Rechtlichen. Da ist es ja auch immer ein Computerfehler. Ja, ja, die haben das Programm gekauft, die haben die Lizenz gezahlt, ne? Und solange das Abo läuft, wird das benutzt. Ne? Sonst würden ja Gelder verschwendet. Das machen die Öffis nicht. Ja, eine lustige Party mit einer lustigen Story. Da hat eine Party stattgefunden bei dem Unternehmer Christ. Eine Sekunde, beim Harald Christ. Ich glaube, hat was mit Juwelier zu tun. Könnte auch ein ganz anderer sein. Weiß ich jetzt nicht. Die private Geburtstagsparty des Unternehmers Harald Christ, da waren Leute aus Politik und Journalismus und Unternehmerkreisen und ja, bestimmt auch viele verschiedene andere Branchen. Ja. Und das war eigentlich eine Privatparty, man sollte nicht drüber berichten, aber die Vorkommnisse waren dann wohl so gravierend, dass da doch drüber berichtet wurde im Endeffekt. Und es wurden verschiedene Sachen berichtet, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Ich halte mich jetzt wirklich nur an das, was Scholz selber bestätigt hat. Aber er soll ein bisschen aufbrausend gewesen sein gegenüber mehreren Personen. Und halt dann der Stein des Anstoßes ist der Herr Joe Cialo, den man hier auf der rechten Seite sieht. Und da gab es wohl eine Diskussion über Rassismus in der CDU und was für eine Rolle der Herr in der CDU spielt. Der Kanzler selbst räumte ein, hofnah gesagt zu haben, wies den Rassismusvorwurf in einem Statement aber als absurd und künstlich konstruiert zurück. Ja, also die haben über Rassismus gesprochen, aber da gibt es natürlich keinen Bezug zu Rassismus. Andere Leute sagen dann sowas wie, ja, wenn du das so... Um die Frage, ob Scholzes Aussagen so verstanden werden konnten, dass er Cialo gerade aufgrund seiner Hautfarbe als hofnah und Feigenblatt bezeichnete. Wäre dies der Fall, hätte Scholz den CDU-Politiker mit diesen Formulierungen sinngemäß zu einem Token seiner Partei erklärt. Damit beschreibt die Rassismusforschung eine Person, die von einer Organisation als Repräsentant in der marginalisierten Gruppe, der sie angehört, instrumentalisiert wird, um Diversität vorzutäuschen. Oh. So, und worum geht es jetzt ganz konkret? Um folgenden Satz. Als CDU-Politiker Joe Cialo einwandte, ob er das wirklich so meine mit dem Rassismus der CDU, jener Partei also, in deren Bundesvorstand er sitzt, fuhr Scholz ihn an, der Schwarze, sei nicht mehr als ein Feigenblatt, Anführungszeichen oben, jede Partei hat ihren Hofnamen, Anführungszeichen wieder, sagt der Kanzler an Cialo gerichtet. So, und das Problem an diesem Satz ist, der Schwarze, Alles andere, gar kein Problem, sagt Scholz, alles so gewesen, aber diesen Satz hat er nicht gesagt. Diese in indirekter Rede unterstellte Formulierung sei von Scholz zu keinem Zeitpunkt getätigt worden. Erst durch diese der Wahrheit zuwider untergeschobene Ergänzung bei der Wiedergabe der Aussage wird aber überhaupt ein rassistischer Bezug zu dem im Artikel wiedergegebenen Wortwechsel hergestellt. Dann lesen wir den Satz jetzt mal ohne das. Als CDU-Politiker Joe Cialo einwandte, ob er das wirklich so meine mit dem Rassismus der CDU, jener Partei also, in deren Bundesvorstand er sitzt, fuhr Scholz ihn an, er sei nicht mehr als ein Feigenblatt. Jede Partei hat ihren Hofnamen, sagt der Kanzler an Cialo gerichtet. Ich weiß es nicht. So, und rechtlich geht es halt wieder um das, was wir schon mal hatten. Es kommt im Presserecht darauf an, wie der Durchschnittsleser diese Aussage versteht. Versteht er den Bericht dahingehend, dass Scholz Cialo explizit als Schwarzen angesprochen hat? Ja, oder natürlich. Böse Zungen würden behaupten, man weiß es nicht. Und der Fachmann sagt, die Worte der Schwarze seien ein erläuternder Einschub, in der Fachsprache eine Apposition. Die sei immer untrennbar mit einem Bezugswort verbunden. Dieses sei hier das Wort er. Ein Pronomen der dritten Person, in der Scholz seinen Gesprächspartner wohl kaum angesprochen habe. Daher unterstelle der Fokusartikel Scholz auch nicht gesagt zu haben, Sie, der Schwarze, sind nicht mehr als ein Feigenblatt. So, und ich erspare euch jetzt den Rest, wir sind ja hier nicht in der Deutschstunde. Und generell sei es fernliegend, dass Scholz sein Gegenüber mit Sie, der Schwarze, ansprechen würde. Daher würde der Durchschnittsleser das auch eher nicht so verstehen. Ja, ich meine, auf was soll er sich denn sonst beziehen? Experten, die hier genannt werden im Text, die Namen sind ja nicht wichtig. Und was ist los? Was für ein Fettnäpfchen ist denn der da getreten? Da kann man jetzt wirklich nur spekulieren, wie feuchtfröhlich diese Party gewesen ist. Und ich weiß nicht. Jetzt hat er, glaube ich, seinen Ruf als Choleriker weg, könnten böse Zungen behaupten. Ne? Tja. Gut, und ja, was haltet ihr davon? Ja, ich meine, auf was hat er das sonst bezogen damals auf seine Haut? Das ist doch irgendwie Blödsinn. Das nicht ja, ich finde es hart. Also, ob das rassistisch ist, ist nochmal eine andere Frage, aber irgendwie wahrscheinlich, also man hätte diplomatisch reagieren können, zum Beispiel, dass man irgendwie sagt, ja, wenn ihn das jetzt getroffen hat, tut es mir leid, oder so diese übliche Floskel. Aber einfach sozusagen, ne, stimmt nicht, leg mich an die Füße. Ja, Scholz, ne. Der soll ja noch ein paar mehr Leute da angepöbelt haben. Ja, genau, den einen Journalisten. Ja, vom Hörensagen nach, wie gesagt, da soll ich ja vorsichtig sein, aber soll. Ich beziehe mich halt auf das, was Scholz selber gesagt hat, ja, das stimmt. Und was er nicht, ja. Wie gesagt, was nicht stimmt, ist er, der Schwarze, das hat er nicht gesagt, was ja auch stimmt. Ja, auch das war nicht. Ja die Opposition. Das ergibt sich schon, das finde ich nicht so verkehrt vom Fokus, das auch zu schreiben. Ich meine, das hätten sie was einschieben können, das auf eine andere Art, aber ja, verständlich. Ja, gut, aber richtig war es schon, irgendwie, finde ich. Ja. Ich meine, der Typ ist in der Berliner CDU, da zerfleischen sich zwei Parteigänger der Woken-Linie. Habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Ja. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das Quatsch ist von Scholz, weil die CDU schon öfter mal Schwarze hat. Auch. Also. Sowieso. Es ist schon hart, sowas zu sagen. Das ist schon South Park-Niveau. Jo. Wie? Du dachtest, ich heiße Token? Das Wort ist mir auch die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt. Ja, naja, das ist ja auch viel besser, ne? Ja. Ja, dieses hier, das war jetzt diese Woche, fand ich ganz lustig, dass jetzt hier Kubicki ausgerechnet jetzt bei den Vogel und Kuhle in ihrem Podcast aufgeschlagen ist, um mit denen nochmal über das Thema Meinungsfreiheit zu reden. Ja, das war tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, das war jetzt so ein bisschen so die Entschuldigungstour, so nach dem Motto, ja, jetzt, weil Herr Vogel hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob er sogar mit Nein gestimmt hatte oder auch nicht abgegeben hat bei der Geschichte dann neulich, aber er war auf jeden Fall einer von den Leuten, die da nicht mit Ja gestimmt hatten bei der Entscheidung zu diesem CDU-Antrag. Und der Kuhle hat das ja auf jeden Fall nicht abgegeben, seine Stimme. Und da wurde ja schon irgendwie gemutmaßt, dass die jetzt irgendwie Übernahme der FDP vorbereiten würden oder so Lindner absägen, keine Ahnung, irgendwie was. Das hatte auch hier der Spieltheoretiker hier, Christian Rieck. Der hatte das auch irgendwie so nonchalant irgendwie in seinem letzten Video irgendwie gesagt, als wäre es eine Tatsache, wo ich auch denke so, nee, Junge, da verwechselst du jetzt, glaube ich, deine strategische Analyse mit irgendwie, also hältst das direkt für eine Tatsache, dabei ist das halt nur irgendwie, was manche Leute halt irgendwie meinen. Und Kubicki hat ja damals gesagt, so, er soll die jetzt Wahlkampf weitermachen, war ja so ein bisschen angepisst von der ganzen Nummer. Und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen so die Tour war, sagt so der Motto, ach ja, die Leute meinen ja jetzt irgendwie, wir können nicht miteinander oder so, aber hier, komm mal in unseren Podcast und, und dann reden wir irgendwie darüber, also die pudern ihm schon so ein bisschen den Hintern, sagt der Motto so, ja, Wolfgang, du bist ja so ein alter Hase und warst schon hier in der Bonner Republik im Bundestag. Und ja, ich hätte jetzt auch mal angenommen, dass er so ein bisschen mit der Faust in der Tasche sitzt. Erzähl uns mal dies und erzähl uns mal jenes. Und also, ich glaube, man hat sich da schon so ein bisschen bemüht, irgendwie wiederzugeben, dass man sich ja total respektiert und total froh darüber ist, dass die anderen irgendwie auch dabei sind oder so. Und dass da ja überhaupt gar kein Dissens irgendwie herrscht. Also zwar in der Sache schon bei manchen Dingen, aber jetzt nicht so im Grundlegenden oder so. Ne? Also das kam mir so ein bisschen wie Schadensbegrenzung vor, auf jeden Fall. Aber das kann man sich schon anhören. Also es war nicht das Schlimmste. Normalerweise ist das alles ein bisschen oberflächlicher da bei denen. Und das war schon eine gute Folge. Der Kubicki hat ihnen schon ordentlich was erzählt zum Thema Meinungsfreiheit und die meinten ja auch wieder so, ja, das wird irgendwie so hier und da. Und der Kubicki hat aber schon ganz klar gesagt, also wenn in irgendwelchen Umfragen rauskommt, dass irgendwie mehr als die Hälfte der Leute der Meinung sind, dass es da ein Problem gibt, dann kann man nicht einfach so tun, als wäre das nur eingebildet oder hätte keine Basis oder so oder es gäbe keine Veranlassung oder so. Ja. Es gibt keine Basis zur Veranlassung. Das hat er, glaube ich, gesagt. Und danach ist die Frau Kota dran gewesen mit ihrer letzten Rede im Deutschen Bundestag. Die habe ich mir angeguckt, weil von ihr eigentlich immer eine Menge vernünftiger Kram kam. Und ich dachte, das passt eigentlich genau hierher. Frau Präsidentin, liebe Bürger, am 23. wählen wir eine neue Regierung. Und die Frage, die alle umtreibt, welche Partei macht es besser als die andere? Und ich verstehe diese Frage. Aber nach 12 Jahren in der Politik und 7,5 Jahren im Deutschen Bundestag lautet meine Antwort keine. Parteien sind nicht die Lösung. Parteien sind Teil des Problems. Alle, die hier sitzen, haben sich den Staat zur Beute gemacht, profitieren von einer Parteienfinanzierung in Millionenhöhe, von einem gut geölten Beziehungsgeflecht, Diäten und Pensionen, Privilegien und Klungeleien. Und trotzdem gibt es Spendenaffären, Korruptionsaffären, Berateraffären, weil einige den Hals nicht voll bekommen. Es geht selten um Deutschland. Es geht um Geld, um Macht und um die Wiederwahl. Und deswegen müssen wir uns in Deutschland ganz andere Fragen stellen. Wie begrenzen wir die Macht der Parteien? Wie bekommen wir das Geld aus dem System? Wie beenden wir den Erkauf von Mandaten, das Peter-Prinzip? Wie werden wir demokratischer? Wie werden wir freier? Das sind die Diskussionen, die wir in den nächsten Jahren führen sollten. Die Probleme sind seit Jahrzehnten bekannt, nur tun wir nichts dagegen. Eine Wende ist aber möglich. Wir müssen sie als Gemeinschaft nur wollen. Wir vergessen sie nicht. Die Bürger, Sie da draußen, Sie sind der Arbeit. Was meinst du denn mit gekauften Mandaten? Wüsste ich jetzt gar nicht, was da. Ja, das gab es ja zum Beispiel in Niedersachsen bei der AfD, ne? Dass sie da irgendwie Geld dafür genommen haben für die Aufstellung auf den Listenplätzen. Autsch, das wusste ich gar nicht. Ja, okay, interessant. Naja, da haben wir ja mehrfach drüber geredet, dass das deswegen angefochten wurde, ja auch die ganze Wahl, weil das ja eigentlich nicht in Ordnung ist. Ja, ich verdrängt. Und ich glaube, wenn du mit Geld im Hintergrund in einem CDU-Ortsverein auftauchst, hast du auch bessere Chancen, da ein Mandat zu, also einen Listenplatz zu bekommen. Ja, so eine Wahl zu bestreiten. Oder in irgendeinem anderen Laden. Wenn du jetzt nicht gerade schon im Bundestag sitzt und da dein Geld halt einstreichst und den ganzen Tag dich darum kümmern kannst um solche Sachen, ist halt für einen normalsterblichen Arbeitnehmer eigentlich auch nicht zu machen, aber du musst ja quasi, also diese Bundestagswahl ist ja jetzt sogar noch verkürzt, aber normalerweise bist du halt irgendwie mindestens ein halbes Jahr da im Gange, ne? Zu irgendwelchen Veranstaltungen hinzuhuschen und das ist halt alles tagsüber und dann kriegst du noch 1000 Briefe, ich habe das ja auch mal mitgemacht, aber natürlich bei der Piratenpartei, wo es halt im Endeffekt egal war, ne? Also wo das dann Schnuppe war, wenn man, also man wurde eh kaum eingeladen und ja, und das Interesse ist ja nicht so groß dabei, aber wenn du jetzt irgendwie in der CDU oder SPD oder aktuell auch noch bei der FDP und so bist, wirst du ja bombardiert mit dem ganzen Kram. Das ist schon ein Vollzeitjob. Da gibt es kein Geld für, erstmal. Wenn du dann gewählt bist, ja, dann schon, aber das kann halt nicht jeder einfach so wuppen. Immerhin muss man keine Legionen mehr aufstellen nach der Wahl und so ein Unsinn. Da hat sich schon einiges geändert. Ja, aber es ist halt schon irgendwie so, also es hat ja auch der Kemmerich, hatte ich mir jetzt heute nochmal angehört, irgendwie von letzten Sonntag, da war er irgendwie in so einem Twitter-Space hier von der, na, die immer so aussieht wie die auf der Osterinsel, da, hier, wie heißt die Anerwischung? Aber die war tatsächlich ganz vernünftig eigentlich in dem Space. Ja, also, das ist ihr Trick, der alte Mareile-Trick. Ja, kann sein, ja. Aber redet ganz vernünftig daher und wenn du nicht hinguckst, gibst du dem Hund Eierlikör. Hier, der aus Thüringen war halt da, hier der Kemmerich. Und der hat halt eben zu den ganzen Sachen, also die ganzen Zuhörer, da waren alle so Feministinnen, die ihn mit Selbstbestimmungsgesetz und sowas gekommen sind. Und er sagt halt auch immer nur so, ja, ich kann mich nicht mit allem irgendwie beschäftigen, weil der Tag hat ja nur 24 Stunden und so. Und also ist jetzt paraphrasiert von mir, aber er hat halt aufgezählt, was er alles so an Dingen zu tun hat. Und der ist ja auch Unternehmer und dort so Sachen. Da hat immer gesagt, ja, es ist bei diesen Parteien halt ein großes Problem, dass ganz viele Leute, die halt jede Menge Zeit haben, dann so eine Partei halt ausrichten, weil sie es halt können, weil sie dafür die Zeit halt haben. Und das sind halt nicht die Leute, die irgendwie bodenständig sind oder so, sondern das sind halt die Leute, das ist halt auch jetzt wieder nicht so gesagt, aber das sind halt die Leute, die im Endeffekt ja irgendwie Studenten oder sowas sind. und sich halt schön verrennen können in lauter so ein, wie die Welt sein könnte, Krempel halt irgendwie, der halt nichts wirklich mit der Realität zu tun hat. Der hat aber die Leute halt dazu angehalten und das sehe ich eigentlich im Endeffekt ja auch so und das ist ja auch so der Grund, warum ich ihn noch nicht irgendwie hingeschmissen habe und so. Dass halt genau solche Leute wie er oder wo, wie ich ja auch, wo ich mich ja auch dazu zählen würde, die halt eben diese Einsichten halt haben in gewisse Dinge und solchen Leuten dann da halt Gegenrede geben können, dass die da halt auch nicht sofort die Segel streichen und sich verabschieden, weil dadurch ist halt im Endeffekt ja der Sache halt auch nicht geholfen. Ja, stimmt. Arbeitgeber von allen, die hier sitzen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie haben die Macht, die Regeln zu bestimmen. Sie haben die Macht, Deutschland demokratischer zu machen. Glauben Sie an sich. Meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre, Ihnen im Deutschen Bundestag dienen zu dürfen. Vielen Dank und wir sehen uns an anderer Stelle wieder. Okay, das Glauben Sie an sich war jetzt an uns gerichtet oder wie? An die Leute da draußen und nicht an die Leute, die da sitzen oder wie? Weil die Leute, die da sitzen, die glauben ja wohl an sich. Also. Ja, würde ich von ausgehen. Ja. Und das hatte der Vogel da in dem Podcast, den ich eben gezeigt hatte, auch eigentlich gemeint, dass ja die Leute, die in Parlamenten sitzen, ja alle nur extrovertierte Leute wären und introvertierte Leute wären da falsch oder so, hat er irgendwie gemeint. Da dachte ich mir auch wieder so, weil ich bin auf jeden Fall jemand, der nicht extrovertiert ist, auch wenn ich mich hier irgendwie jede Woche ein paar Stunden hier mit euch unterhalte, aber also ich bin nicht der Meinung, dass diese Sabbelköpfe da immer so die beste Auswahl sind und es gibt genug Leute, man könnte das introvertiert auch mit reflektiert übersetzen, was so Leuten wie Herrn Vogel vielleicht mal ganz gut tun würde, ein bisschen mehr nachzudenken bei den Sachen, bevor man seinen Mund öffnet. Ja, man darf das Schwanz an nicht. Es werden ja sowieso auch weniger Abgeordnete und sowas, ne? Also und ich glaube, hauptsächlich Listenleute oder wie war das? Ja, es ist ja diese neue Regelung, dass es diese Zweitstimmendeckelung, wie sich das nennt, halt geben muss. Aber es gibt ja immer noch die Ausnahme für diese Grundmandate, die Grundmandatsklausel, die haben sie ja eigentlich kippen wollen, aber ist ja dann aufrechterhalten worden vom Verfassungsgericht. Ja. Das bedeutet also, wenn jetzt die Linkspartei oder das BSW zum Beispiel mindestens 3 Direktmandate erreichen, aber nicht auf die 5% kommen, obwohl das halt eigentlich so vorgesehen war, dass es dann nicht mehr so ist, aber es ist jetzt halt doch noch so, dann würden die halt wieder aufgestockt werden auf diese Grundmandate und das würde dann halt im Endeffekt auch bedeuten, dass die anderen Parteien dann natürlich wieder irgendwelche Ausgleichsmandate erhalten, damit das prozentual wieder auf die gleiche Sache dann, weil das ist ja der Grund gewesen, ne? Also diese ganzen Direktmandate plus Liste plus diese Geschichte mit den Grundmandaten bei den, wenn man eigentlich unter 5% und dieses ganze Zeug, das hat dazu geführt, dass wir jetzt 700 Abgeordnete da haben, weil ja dann trotzdem immer noch dieses Zweitstimmenergebnis prozentual sich wiederfinden muss in der Verteilung von den Plätzen und dann werden halt die ganzen anderen Fraktionen alle aufgewertet, also denen wird dann halt was hinzugerechnet, damit man wieder auf diese gleiche prozentuale Verteilung kommt. Und das ist halt der Grund, warum der Bundestag jetzt so groß ist. Super. Aber das hat man ja im Endeffekt geregelt. Also wenn es mit dieser Grundmandatsgeschichte da nicht reicht, dann wird er auf jeden Fall beim nächsten Mal wesentlich kleiner werden. Da hat man schon recht, ja. Der Vigo hat angemerkt, dass niemand geklatscht hat. Das ist klar, weil das ja eine Bundestagsabgeordnete ohne Fraktion ist. Aber schon viel sagen, dass nach so einer Demokratierede, so ihr seid die Angestellten der Bevölkerung und ihr müsst hier irgendwie was drehen und so, dass da keiner, das nicht ist einer sich befleißigt fühlt, die Hand irgendwie, die Hände zusammenzuführen und ein klatschendes Geräusch zu machen. Das ist der Vance auch Dance. Blicken. Das ist der Vance Dance, der geht ohne Applaus. Ohne Musik und so, einfach so. Aus ist man. Make social media telephone again. Okay. Safe social will soziale Netzwerke wieder als demokratische Kraft etablieren. Unser Kolumnist findet, da hilft nur das Telefon. Ja, und dann sagt er, das ist alles ganz schlimm. Hierzulande haben knapp 30% laut Bundesamt für Migration einen entsprechenden Migrationshintergrund. Es läuft eigentlich ganz gut und rund, ganz egal, was Union, BSW oder AfD behaupten. Ich weiß gar nicht, von wann ist der Artikel? Ach shit, ich sehe es hier nicht. Von wann ist der? 13. Wann war das in München? Ich weiß es nicht. Ja, läuft rund auf jeden Fall. Läuft ziemlich rund. Auch wenn Union, BSW oder AfD das Gegenteil behaupten, ja, läuft rund. Zwei Leute tot, läuft rund. Diese Parteien und ein bisschen auch fast alle anderen propagieren aber aggressiv das Gegenteil. Also die anderen sind auch schon ihm eigentlich, er möchte Stalin-mäßig. Eine Partei, die sagt, nein, da war nichts in München, nein, wir haben die Fotos retuschieren lassen, geh weg, da liegt kein hier Eisensteinscher Kinderwagen irgendwie mitten auf der Straße. Nee. Wie tief das geht, machte letzte Woche bei einer Veranstaltung an der Evangelischen Akademie Tutzing Ella Schindler von den neuen deutschen MedienmacherInnen klar. Die Veranstaltung hieß, was, wenn Journalisten zum Feindbild werden? Ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit unter irgendwas, was ihr geschrieben habe, ihr hasst Journalisten einfach noch nicht genug. Ihr macht euch die Suppe selber, also, und jetzt löffelt ihr sie gefälligst auch aus. Ihr habt die Leute jahrelang belogen, um euren politischen Ideologien irgendwie Raum zu geben und das Gegenteil nicht stattfinden zu lassen. Ich meine, bei der Taz erwarte ich das ja fast schon, da ist das fast noch okay, aber trotz allem, auch die Taz hat einen Informationsauftrag und dem kommt sie aus meiner Sicht selten genug nach. Genau, und dann sagt er, ja, irgendwelche Leute aus der Ukraine und Medienschaffende mit Migrationshintergrund werden heftig attackiert und sind massiv betroffen. Viele überlegen, weiterzuziehen, weil sie Angst haben, weil für sie Deutschland nicht mehr sicher oder lebenswert ist. Das wiederum hat viel mit der Asozialität der sozialen Medien zu tun. Deren Ruf ist zwar schon länger unten durch, aber wir haben uns an sie gewöhnt. Aber sie sind so wunderbar bequem und so kommt es bis zur Schizophrenie, dass bei Umfragen zwar 80% sagen, dass es mit der Desinformation bei Social Media ganz schlimm ist, aber nur 15% der Befragten sich selbst betroffen fühlen. Um mit solchen intellektuellen Sockenschüssen aufzuräumen, hat sich jetzt die Initiative Safe Social formiert. Klingt ein bisschen wie Truth Social, will aber das Gegenteil. Also soziale Netzwerke als demokratische Kraft retten. Und man, also im Endeffekt möchten sie da dann irgendwie eine weitere Vernetzung unter Aufsicht, halt so richtig schön europäische Lösung und das muss weg von den chinesischen und US-amerikanischen Monopolkonzernen. Es gibt schon Mastodon oder Friendica im Fediverse, aber das ist für viele immer noch ein bisschen kompliziert. Es braucht wie früher offene Standards. Telefon und E-Mail funktionieren auch heute noch wie eine gute demokratische Gesellschaft. Divers, mit vielen Anbietern. Wobei aber, anders als zwischen den Social-Media-Plattformen, alle mit allen kommunizieren können. Was soll er da machen? Er schließt seinen 2600 Baut-Modem an und surft ein bisschen. Wo ist das Problem? Der Kurs ist also klar. Make Social Media Telephone again. Oder wenigstens E-Mail. Von Telefonstreich bis Telefonterror kann alles dabei sein, sagt die Mitbewohnerin. Ah nee, kann alles great again dabei sein, sagt die Mitbewohnerin. Okay. Ja. Social Media muss mehr wie Telefon werden. Irre. Ich meine, ich lehne zum Beispiel bis heute WhatsApp ab, weil ich keinen Bock habe, dieser Lawine von Leuten ausgesetzt zu sein, die Leute kennen. Und ja, warum sollte ich das in Social Media wollen? Verstehe ich nicht. Was alles mit allem vernetzt ist. Das kann man natürlich dann gut kontrollieren, da gibt es halt nur noch eins. Und wenn dich dann die eine Plattform sperrt, bist du auf allen Plattformen gesperrt. Das ist dann einfach für die Leute von der Meldestelle Respekt. Ja, das Witzige ist ja, dass du bei dieser Fediverse-Sache ja eigentlich dich nicht alle auf einmal sperren können, weil es gibt ja dann mehrere. Aber auf der anderen Seite wiederum kannst du halt schon diese Blasen bilden, weil du ja auf der anderen Seite wiederum als Moderator von so einer Instanz entscheiden kannst komplett, dass andere Instanzen halt komplett deinen Leuten nicht ausgespielt werden. So also wie auf Reddit. Okay. Ja, da ist doch, wenn du in Kotaku in Action Mitglied bist und in manchen anderen Foren postest, wirst du, wirst du ohne Ansprache gesperrt. Ja, aber so, das ist, bei der Sache ist es eigentlich so, dass du es erst mitbekommst, wenn du irgendwie nachschaust oder so. Okay. Dass du da nichts lesen kannst oder so. Also, ja, es ist halt wild, diese Geschichte. Also, das ist halt so richtig die Blasenbildung, die komplette Blasenbildung eigentlich. Weil du dann da halt nur die Obermotze von deinem Server halt eben dann entscheiden, irgendwie, was okay für dich ist und was nicht. Nach ihrem eigenen Gutdünken. Und ich glaube, deswegen mögen das die SJWs auch so gerne, dieses Ding. Weil sie da so richtig schön sich abschotten können gegen alle Communities, die ihnen nicht gefallen. Uta Zörker sagt im Chat, einfach wahllos irgendwo anrufen und erzählen, was man heute gegessen hat. Make Social Media Telefon again. Das finde ich auch gut. Ich fand es auch gut, wo sich irgendwie jemand auf die Straße gestellt hat. Gibt es auch so ein Foto, wo jemand sich auf die Straße gestellt und irgendwie draußen isst, so bevor es Social Media gab. Guck mal hier, hab ich gekocht. Sehr lecker. Ja, der Habeck hätte auch so eine tolle Vision von einem europäischen Netz, in dem irgendwie Fernsehsender mitmachen oder so und die öffentlich-rechtliche. Ja, da reden sie auch schon seit etlichen Jahren davon. Holy moly, was die Geschichte. Ja. Zwitscher. Aktivismus ist mein Leben, das ist alles. Ein großartiger Artikel und ich, ja, er berührt mich halt auch persönlich ein bisschen. Ich fühle mich gerade ein bisschen alt bei diesem Artikel. Ich kann mich erinnern, vor Jahren gab es mal einen Artikel über eine Frau, eine Französin war das, glaube ich, die hat was ganz Wahnsinniges gemacht. Die hat nicht gearbeitet und hat dauernd Aktivismus nur gemacht und sich dafür bezahlen lassen. Es war damals ein ganz neues Konzept, sodass man eine ganze Nachrichtenreihe über die gemacht hat. Ja. Heute heißt das doch nicht mehr die letzte Generation. Das sind doch diese. Die machen das doch alle so, oder? Ich sage ja, damals war das was Besonderes. Das Konzept musste man den Leuten erstmal erklären. Moment mal, die macht Aktivismus und die geht auf irgendwelche Bäume, damit die nicht abgeholzt werden, wird dafür bezahlt. Hä? Das haben die Leute gar nicht verstanden. Und jetzt ist es. Naja, wer hätte es gedacht? OnlyFans hat auch keiner vorher gesehen. Der dicke Schlüsselbund an Finn Emmerichs Hose klimpert. Egal, wohin er geht. Ständig schließt er Türen auf und wieder ab, zu linken Treffpunkten, Versammlungen und Lagerplätzen. Was lagern die Linken da? Irgendwie die Leichen, die eigentlich im Keller sind, oder was? Ja, Propagandaschriften. Die Plakate von den Demonstrationen. Das Kapital. So sedimentartig, ganz unten sind noch die mit Lenin drauf und so. Vollausgabe. Finn Emmerich sagt, er sei einer der am meisten vernetzten Aktivisten in Hessen. Und wenn man ihn ein paar Tage begleitet, kommt man nicht umhin, ihm das zu glauben. Er plant, spricht und demonstriert für Fridays for Future, Studis gegen Rechts, Widersetzen Gießen und die Verkehrswendeaktion Gießen. Finn Emmerich ist 18 Jahre alt. Er lebt in Gießen. Die Schule sei bei ihm zweitrangig. Oft sitze er in der letzten Reihe und schreibe dort Texte oder organisiere Treffen. Aktivismus ist mein Leben. Das ist alles, sagt Emmerich. Ja, und dann geht es darum, dass wir halt hier 95.000 Einwohner haben, von denen 45.000 Studenten sind. Und nirgendwo in Deutschland haben junge Menschen einen so hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung, was halt eine reine Nebelgranate ist, das mit den Studis. Also wer in die Straßen hier in Gießen geht, der weiß ganz genau, dass das keine Studenten sind, die das ausmachen, dass wir hier so viele junge Leute haben und dass da nicht die Universität dran schuld ist, weil die heißen Hassan, Hussein, Amir oder sonst irgendwie der Großteil von diesen jungen Leuten. Und ich habe eher das Gefühl, dass es das Gegenteil ist. Ich habe das Gefühl, dass das studentische Leben fast vollständig aus der Stadt gewichen ist. Aber das ist nur meine Beobachtung. Ich bin ein alter Mann. Ich kriege das nicht so viel mit, außer an zentralen Plätzen. Aber allein Kneipenkultur und Clubkultur ist tot eigentlich. Ja, und dann geht es darum, dass viele junge Leute halt auch rechts wählen. Und gibt es denn überhaupt in Gießen, wenigstens in Gießen, noch eine linke Jugendbewegung? Fragen Sie Finn. Ja, sagt Finn. Man trifft ihn in der Küche. Na, versteht ihr? Küche. Also eine Art Verköstigung, die nach einem Mann benannt ist, der schon gerne auch mal irgendwie Homosexuelle in Lager gesperrt hat und Bauern erschossen hat, eigenhändig, die das Land nicht irgendwie den Revolutionären übergeben wollten, die das dann kollektivisieren wollten. Nun, ja, es kann man machen. Kann man machen, den als Namenspatron auszusuchen? Der ist ja halt wie so eine Krankheit in diesem 68er-Ding drin, von Anfang an. Aber ja, wenn ich überlege, wessen Standbilder alle abgeräumt werden müssen und wer alles eine Tafel im Museum bekommen soll mit einer Anmerkung und was weiß ich. Und dann aber Küche. Ja. Man muss nichts kaufen, die Küche ist ein konsumfreier Raum. Waffeln und Tee gibt es gegen freiwillige Spenden. Emmerich trägt schwarze Jeans, Zopf, Wollpulli und eine Kufia mit kurdischem Muster. Am Ende des Abends wird Emmerich die Küche mit einem seiner vielen Schlüssel abschließen. Gießen habe viele linke Orte, sagt er. Der Dannenröder Forst ist nicht weit. Schauplatz einer der größten Waldbesetzungen der Bundesrepublik. Da pilgern die wahrscheinlich hin oder so. Dann ist da Renabi, der Imbiss mit dem besten Seitan-Döner Gießens, dessen Besitzer sich antifaschistisch in der Türkei organisiert und jetzt öfter mit bei dem Emmerichs Demos mitläuft. Und Piz Pinte, ich wusste gar nicht, dass es den Laden immer noch gibt. Da habe ich früher ab und zu Billard gespielt, als ich in der Ecke gewohnt habe. Der war damals schon so abgeranzt und runtergekommen und der ist wahrscheinlich seitdem nie geputzt worden. Hammer. Da gibt es das AK-44, das autonome Zentrum. wunderbar. Und dann gibt es halt den Kontrast mit Helge Braun und Volker Bouffier und dieses Jahr ist es Frederik Bouffier, der Sohn von Volker, der hier im Landkreis antritt für die CDU. Ja, und dann macht sogar die AfD, sagen sie, macht Stände in Gießen, in der Stadt, ja, in der Stadt. Wo die sind, da sind wir auch, sagt Emmerich. Ja, aha, super. Leute anpöbeln, die ihrer demokratischen, freien Meinungsäußerung nachgehen. Na klar, das ist Aktivismus, das ist Leben. Und was ich richtig gut fand, ist die Diskussion hier. Ein Kollege ruft an, sie besprechen, wie das Sharepick für Social Media aussehen soll. Schwarz, weiß, beige, fragt Emmerich. Weiß, sagt der andere. Emmerich antwortet, aus meiner Sicht ist das nicht ideal, wenn ich das sagen darf, weil sich das farblich tendenziell nicht so abhebt im Feed. Aber ich höre dich. Ich Botschaften senden. Diplomatisch diskutieren, gewaltfrei kommunizieren, das linke Aktivisten einmal eins. Und deswegen kommt bei euch auch nie was raus. In dem Ding habe ich verstanden, warum eure Kunst so scheiße ist, warum eure Filme so scheiße sind, warum eure Bücher so scheiße sind. Ja, aus meiner Sicht ist das nicht ideal, wenn ich das sagen darf, weil sich das farblich tendenziell nicht so abhebt im Feed, aber ich höre dich. Ja, wer so über Dinge spricht, wird nie an einem Punkt ankommen, wo er was Gutes schafft. Nie. Finn. Bei Finn muss ich immer dran denken, an den alten Witz von Phil aus Berlin irgendwie. Ja, meine Freunde haben ihr Kind Finn genannt, weil sie hassen französische Filme. Da kommt Finn immer am Ende. Ja, fand ich damals sehr lustig. Das ist gut, ja. Phil ist sowieso eine Granate. Der Mann ist viel. Das ist der unterbewertetste Komiker in dieser Republik. Der schaue Phil. Phil Tegert. Finde ich auch gar nicht. Absolut. Didi und Stulle. Die Kenner wissen, wovon ich rede, vor allem die Berliner Kenner. Nee, der Mann ist so, also ist der Hammer, dass der nie wirklich irgendwie groß rausgekommen ist. Aber nebenbei hier Finn, dessen Name aus dem Witz von ja, der weiß das, ja. Der weiß, dass die Menschen irgendwie vor allem so jung sind und dass da so wenige halt nur unter 30 sind, 14%, die wählen. Dabei gibt es so viel zu tun, wie natürlich zum Beispiel, und dann kommt die Sache mit unserem Verkehrsversuch hier. Wir hatten ja so einen teuren Verkehrsversuch, den die Leute dann weggeklagt haben, wo sie alles wieder abbauen mussten, nachdem sie es für Millionen aufgebaut haben, wo sie riesige Fahrradspuren in die Stadt gemacht haben und die Autostrecke um den Innenstadtring komplett halbiert haben. Und er sagt natürlich, jetzt ist Fahrradfahren in Gießen wieder lebensgefährlich. Ja. Er habe sich sehr schnell radikalisiert, sagt Emmerich. Radikalisiert worin? Ja, Klimakrise, drastischer Systemwandel, Kapitalismus abschaffen. Wir haben einen Rechtsruck in allen Bereichen, auf den wir laut aufmerksam machen müssen, und soziale Gerechtigkeit. Boah, wir hätten das bloß angeredet, ey. Ja. Wir haben die Leute das immer an, ne? Die Linke steht in bundesweiten Umfragen aktuell bei 4%, die AfD bei 20%. Warum bewirkt linker Protest gerade so wenig? Der Protest ist zu unkreativ, sagt Emmerich. Vor 100 Jahren schon hätten Antifaschisten das Auto von Hitler blockiert. Fast 100 Jahre später machen wir in Riesa immer noch das Gleiche. Ja, Das Auto von Hitler blockiert. Macht er immer noch. Ja, ja, er kommt nicht von der Stelle mehr, der Hitler. Nee, der geht nirgendwo mehr hin. Ich bin linksradikal, sagt Emmerich. Was heißt das? Die Dinge an der Wurzel verändern zu wollen. Und da bin ich wieder, weißt du noch, Radix damals? Oh Gott, ja, Radix, ja. Das hat, Radix, das hat, die Wurzel. Das hat mir ja die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Bär erzählt. Sie wäre ja Radikalfeministin und das wäre ja nichts Schlimmes, weil radikal bedeutet ja, kommt von Radix und bedeutet die Wurzel, ja. Das, und genau das sagt er auch, das Problem an der Wurzel verändern, ne? Und dann läuft er mit dem Bollerwagen rum und sie hängen Demo-Plakate auf. Und dann geht er zu einem antifaschistischen Plenum junger Menschen und dann Fridays for Future, Studis gegen Rechts, Widersetzen Gießen, Aktionsbündnis gegen die Bezahlkarte für Geflüchtete, all diese Dinge. Ja. Eine junge Frau erzählt von der Blockade in Riesa, ihre erste Blockade, dass sie zwischendurch Angst hatte, als sie von Polizisten aus ihrer Kette gerissen wurde, dass sie es wieder tun würde. Das Potsdamer Treffen der AfD Anfang 2024 habe sie radikalisiert. Oh wow. Mädchen, hätte sich genauso gut von der Bibel radikalisieren lassen können. Beides ist ähnlich irgendwie, abgesehen von den Wertigkeiten, ähnlich wahrscheinlich, dass es so passiert ist, wie es drin steht. Die junge Frau sagt, 1933 wiederholt sich und wir können nicht dabei zuschauen. Ein junger Mann sagt, in Gießen stehen wir alle zusammen gegen den Faschismus. Am Ende der Diskussion schließt Finn Emmerich den Plenarsaal ab. Nach dem Plenum sitzt Emmerich mit seiner WG in der Küche und schneidet containerte Blutorangen und stellt sie auf den Holztisch. Schön Formulierung. Wie geht es diesen jungen Menschen? Eine Woche vor der Bundestagswahl. Wir haben alle Angst, sagt eine Mitbewohnerin. Man müsse jetzt mehr denn je zusammenstehen gegen rechts. In Riesa haben wir gemerkt, dass wir nicht alleine sind, sagt Emmerich. Seine Augen haben dunkle Ränder. Es ist ein Schultag. Seit 7 Uhr morgens ist er auf den Beinen. Dann teilen sie sich in Dreiergruppen auf, nehmen sich alle einen Stapel Demo-Plakate und gehen raus. Bis 3 Uhr morgens werden sie plakatieren. Ich bin gerührt, dass jemand so... Das ist genau. Die jungen Leute nicht alle so faul sind, ist doch gut, ne? Dann bist du 3 Uhr nachts plakatiert. Oh, man möchte sie anschreien. Schüttel. Ich war nicht anders. Also, ich war nicht ganz so bekloppt, aber ich war auch der Meinung, Sozialismus ist eine gute Idee in dem Alter. Der alte Spruch stimmt. Wenn du mit 40 noch Sozialist bist, dann hast du nicht aufgepasst. Aber mit 18 gehört es dazu. So, insoweit möchte ich Finn ein wenig in Schutz nehmen. Es wäre nicht der Erste, der irgendwann einsieht, dass Utopien halt nur möglich sind, wenn man Menschen... Soll ich noch das Foto von Finn zeigen oder lassen wir es lieber beim Inhalt? Ich meine, das ist in der großen Tageszeitung erschienen. Wir können das Foto von Finn, glaube ich, schon zeigen. Und ist halt so einer von diesen jungen Männern, die es halt heute gibt. Ne? Das Blutsäufer-Halstuch steht ihm halt echt nicht gut, muss ich sagen. Sonst könntest du eigentlich schon ein netter Kerl sein. Schneid mal die Haare. Ich glaube, Schütteln würde auch helfen. Ordentliche Klamotten. Ordentlich so schütteln, das würde auch helfen vielleicht. Oder Sachen akkurat falten bei der Bundeswehr. Ja, selbst glaube ich, irgendwie einfach mal 12 Monate wäre Ersatzdienst in einer entsprechenden Einrichtung, die ihm zeigt, was... Stetigkeit und Hingabe an die Tätigkeit und so sind. Jo, The European Democracy Shield. Ui. Oh, wow. Democracy Shield, mal wieder super Timing von mir. Ja, Democracy Shield. Kennt man ja schon ein bisschen, allerdings kommen immer wieder neue Sachen dazu jetzt raus. Und hier geht es um einen Artikel, da geht es ein bisschen um Kritik zu Democracy Shield. Fand ich ganz interessant, von der Berliner Zeitung zwar, aber wird ja meist einfach nur verkündet und wird gar nicht drüber gesprochen. Und ja, dieser Democracy Shield, das ist im Endeffekt ein Sonderausschuss, der nur Vorschlagsrecht hat für bestimmte Sachen. Wurde von der Kommission eingerichtet jetzt. War ja ein Wahlversprechen von unserer Lieblingsimperatorin. Und ja, ein paar Sachen daran sind natürlich besonders interessant, weil wir haben ja vorhin schon über die ganzen Russen-Angelegenheiten geredet und um gewisse Fälle vor dem Europäischen Gerichtshof dann wahrscheinlich irgendwie zu rechtfertigen, braucht man natürlich eine Aktenlage, die sehr viele Einmischungen plausibel macht, ne? Stichwort hybride Kriegsführung und sowas. Ja, und dieser European Democracy Shield soll in den kommenden 12 Monaten zunächst untersuchen, wie Desinformationskampagnen, Cyberangriffe und autoritäre Staaten die Demokratien in Europa bedrohen und anschließend Vorschläge erarbeiten, wie dagegen vorgegangen werden kann. Ne? Und ja, sorry, das müsst ihr euch jetzt mal kurz anhören. Demokratie ist unser wertvollster Schatz. Heute sind die europäischen Demokratien Angriffen ausgesetzt. Ja. Die Rechtfertigung könnt ihr euch ja denken. Ja, das ist total obvious, spreche ich jedenfalls den Leuten im Moment. Ja, es gibt jetzt keinen direkten Bezug zu dem, was in Rumänien passiert ist, aber wie wir uns alle erinnern, ne, 2 Monate nach der Annullierung der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien, aus der nicht favorisierte Regierungschef Marcel Cialacu, sondern der rechtsnationale NATO- und EU-kritische Kalin Georgescu als Sieger hervorging. Zur Begründung hieß es vom rumänischen Verfassungsgericht, Russland habe sich eingemischt und über TikTok für Georgescu geworben. Eine Behauptung, die sich inzwischen als äußerst zweifelhaft erwiesen hat, weil das war ja eine Social-Media-Kampagne, die wohl eine andere Partei bezahlt hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ja, dieses ganze Thema, da habe ich sehr große Bauchschmerzen dran, weil ich die ganze Zeit jetzt mit meinem Aluhut irgendwelche Sachen höre, dass Russen Bärlauchknollen aus dem Wald klauen und sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Wahleinmischung zählt. Ja, aber ne, ihr wisst ja Bescheid. Ne, die läuft ja, es kommt darauf an, ob die Bärlauchknollen auf der Liste stehen oder als Direktkandidat kandidieren. Dann schon. Ja, der BSW-Europaabgeordnete Thomas Geisse kritisiert die Einsetzung des Sonderausschusses. Es ist erstaunlich, dass wir uns jetzt wie in einer Wagenburg gegen alle feindlichen Angriffe von außen zusammenschließen. Etwas mehr Selbstbewusstsein würde Europa gut tun. Hätte in Rumänien ein von der EU-Kommission favorisierter Politiker die Wahlen gewonnen, hätte man in Brüssel gesagt, toll, dass Demokratie jetzt auch per TikTok erfolgreich gelebt wird. Ja, das Problem ist, dass man das Gesetz schlecht definieren kann. Wo Desinformation anfängt, weiß niemand. Statt so etwas wie einen European Democracy Shield oder ein Demokratiefördergesetz, wie von den Grünen vorgeschlagen, zu verabschieden, sollte man lieber vernünftige Politik machen. So viel der Bündnis Sahra Wagenknecht-Typ, ehemalige Linkspartei, ja. Hm. Ja. Die Grundprinzipien unserer Demokratien würden heute angegriffen wie nie zuvor, sagt unsere Imperatoren. Ich bin besonders besorgt über den Anstieg der ausländischen Einmischung, freudscher Versprecher, und Manipulation in unseren Gesellschaften, unseren Demokratien und unseren Wahlen. In Rumänien, ja, was da übergeblieben Desinformation ist. Oder böswillige Einmischungen sind nicht neu. Allerdings entwickeln sich die Techniken schneller, als die Gesellschaft sich anpasst und reagieren kann. Es ist also jetzt an der Zeit, unsere Maßnahmen auf die nächste Ebene zu heben. Ja. Europa braucht eine eigene spezialisierte Struktur zur Bekämpfung ausländischer Einmischungen. Ich meine, wir haben ja keine Geheimdienste oder sowas, die sich damit befassen. Wir brauchen jetzt auf europäischer Ebene noch was. Kann man nicht. Auf europäischer Ebene haben wir offiziell keinen Geheimdienst, also ja. Kann man nicht so Hunde ausbilden, die den Bärlauch dann riechen können und die stellen wir an die Grenze, an die deutsch-russische Grenze. Ja, also wie gesagt, haltet mich ruhig für einen Aluhutträger, aber jedes Mal, wenn ich irgendwas höre, was Russland jetzt gemacht hat, vor allem, wie gesagt, Bärlauch-Autoteile, alles klar, Auspuffe verstopfen und gegen Robert Habeck auf Autos schmieren. Mhm, ja. Möglich ist das. In Rumänien war doch bloß das wesentliche Vergehen in Rumänien war doch eigentlich nur, dass die Werbung dafür die Partei nicht gekennzeichnet gewesen wäre oder so. Also geht es jetzt um Kennzeichnungspflichten oder was? Ja. Ja. Und das Problem ist natürlich, diese European Democracy hat ja ein Vorschlagsrecht, aber wenn halt irgendwelche Wahlen irgendwie komisch verlaufen, dann passiert das halt nicht mehr so, wie es jetzt in der Vergangenheit war, wie man es bei Rumänien gesehen hat, dass halt durch politischen soften Druck von außen die innere Jurisprudenz dazu angestachelt wurde, quasi da vielleicht ein bisschen zu voreilig zu reagieren. Ich meine, ich weiß gar nicht, was in Rumänien jetzt ist. Wen jetzt neu? Oder? Naja, okay, und schlecht vorbereitet, was das angeht. Aber ist schon lustig. Und wenn dann die EU nicht nur sagen kann, uns missfällt das, sondern einfach sagen kann, nein, es gibt hier laut EU-Recht dürfte das jetzt nicht. Und es ist eigentlich egal, was das nationale Gericht sagt. Das ist, ja, genau, das haben sich die Gründer der Europäischen Union genauso gedacht. Mit Sicherheit. Und natürlich der Digital Service Act, der spielt da auch eine große Rolle. Kommen wir gleich auch noch zu. Kommen wir direkt zu. Systemisches Versagen. Hate Aid reicht Beschwerde gegen TikTok bei der Bundesnetzagentur ein. Von Hate Aid lieber selber, brauchen wir Hate Aid nochmal vorstellen? Ich glaube, ihr kennt Hate Aid, oder? Ja, kennt ihr. Wisst ihr, ja. Finanzierung und so. Brauchen wir gar nicht drüber. Wie vielprozentige Tochter von Camp Act war das? Die haben es gegründet, auf jeden Fall. Eine hundertprozentige, glaube ich. Ne? Ja. Und ja, DSA heißt trotzdem das schwarze Auge. Ich meine, es ist ja schön, es ist wie so eine Welle. Im Moment bemerken die Leute wieder so, Moment mal, die ganzen Leute, das ist gar nicht die Meinung, die werden von irgendwelchen PR-Firmen dafür bezahlt und das läuft teilweise mit Staatskohle. Ja, ich meine, das sagen wir ja nur fast die ganze Zeit, aber gut, dass es jetzt auch mal ein paar anderen Leuten aufgefallen ist. Aber zurück zu Hate Aid und TikTok. Ja, hier gibt es ein neues Buzzword. Kennt ihr Algospeak? Wisst ihr, was Algospeak ist? Nee. Es gibt hier in dem Artikel von denen gibt es gar kein Beispiel dafür, weil ich glaube, die haben kein deutsches Beispiel wirklich gefunden. Also Algospeak ist, wenn man etwas anders schreibt, damit der Algorithmus nicht das automatisch löscht. Ne, man kennt das zum Beispiel auf Twitter, wenn man irgendwie Suicide oder Suicided oder sowas schreibt, dann kann das gefleckt oder gesperrt werden, deswegen schreiben die Leute unlived. Benutzen einfach ein anderes Wort. Ja, bei YouTube ist das auch nicht so geil, aber gut, jetzt hast du schon gesagt. Ja, aber gut, ich meine, darum geht es bei Algospeak und die haben Algospeak und verschiedene andere Sachen an TikTok gemeldet und haben seit 3 Monaten keine Rückmeldung von denen bekommen. Und laut dem schönen Gesetz, der schönen Gesetzeslage, die wir haben, haben die damit das Gesetz verletzt und haben damit jetzt einen Prozess in Gang gesetzt. Der Beschwerdeprozess des Digital Service Act sieht vor, dass die Bundesnetzagentur jetzt nun prüft, eine eigene Einschätzung ergänzt. Sie kann die Beschwerde an die Europäische Kommission weiterleiten, die für die Aufsicht über sehr große Plattformen in der Europäischen Union zuständig ist. Diese könnte im Falle eines nachgewiesenen systemischen Versagens von TikTok ein Bußgeld in Höhe bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes verhängen. Gut, das ist jetzt natürlich die obere Grenze, ne? Aber ja, in mehr als 2 Drittel gab es bis heute in einem Zeitraum von mindestens 3 Monaten keine Reaktion von TikTok. Und Formalbeleidigungen, Volksverhetzungen, die mithilfe sogenannter Algospeak so formuliert sind, dass sie mutmaßlich die Plattformrestriktionen bewusst umgehen. Deswegen, das ist der systemische Aspekt an der ganzen Sache. Können Sie dann eigentlich auch der AfD mit ihrem Slogan an den Karren fahren? Welcher? Ich spreche den mal ganz deutlich aus, damit ich keinen Ärger kriege. Alice für Deutschland. So. Naja, weil aber ist, ja, ist doch eigentlich auch Algo-Speak, oder? Wenn du das Böse auslegen möchtest. Weil es ist ja genau das Kokettieren mit dem, was Björn Höcke nicht sagen darf, soll. Unter Strafandrohung haben wir hier halt umgemähmt zu einem Wahlspruch, der sich rasend verbreitet. Könnte man auch sicher für die Verbotsforderung was draus machen. Ist nur wieder der Aluhut gerade. Hm? Ja, also Algo-Speak. Ne, das wisst ihr. Und ich meine, es ist klar, wer AlgoSpeak benutzt. Ne? Es gibt nur eine Gruppe, eine gewisse Gruppe, die AlgoSpeak benutzt. Könnt euch vorstellen. Ja, klar. Ja. Ne, diese Strategie wird immer häufiger von AntisemitInnen, Rechtsextremen ohne Sternchen und AntifeministInnen genutzt, um antidemokratische Inhalte zu verbreiten. Wisst ihr noch, einer der wichtigsten Regeln für Gamergate Gegner war es damals, den Hashtag nicht zu benutzen nach Möglichkeit oder ihn halt Goober, Gober oder was, Gator oder was auch immer zu schreiben, damit halt die Leute nicht mitlesen, was sie wieder für uns reden. Das war immer so witzig, wenn die deutschen Paar sich da gegenseitig belehrt haben, dass man den Hashtag ja nicht benutzen darf, weil sonst wir das direkt mitbekommen. Ja. Also wirklich wir, die jetzt hier in diesem Stream sitzen, ne? Wir ein paar Leute, die sich in Deutschland mit dem Thema beschäftigt haben. Also, sagen wir mal so putzig. Naja, eine Zensur findet nicht statt. Warum sollte es deswegen AlgoSpeak überhaupt geben müssen? Ich verstehe das gar nicht. Hallo? Ist alles Humbug. Gibt's auch mich da. Erinnert das an diesen Auftritt von, wie hieß der nochmal, Till und Fritz oder wie hießen die da, wo der mit dem Hückenkritz-T-Shirt da stand? Ach so, du meinst hier den Imp und Dorian. Ah, genau. Ja, das ist ja auch so. Die haben FCK, noch einen... AfD, Algo-Speak, ja. Okay. Einer hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Ja, wenn du willst, als kleines Bonbon noch ganz nach unten scrollen, aber ach egal, machen wir beim nächsten Mal, ist lustig. Ja doch, das ist doch auch AlgoSpeak, wenn ich FCK hier Dingens FCK schreibe, statt dem das Wort aufzuschreiben, werde ich im Algorithmus nicht für einen Fakt bestraft. Ja, aber per Definition ist das nicht so, weil das ist ja nicht benutzt von AntisemitInnen. Ah, das ist nur dann, ist es AlgoSpeak, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist wie Reverse. It's okay when we do it. Ja. Das algohaltige Speak-Pulver. Alkoholfrei. Ich mach's nochmal auf, Sekunde. Und dann können wir auch nochmal nach unten scrollen. Das war jetzt genau, einfach ganz nach unten scrollen und dann über Kontakt, da wirst du direkt sehen, was ich meine. Einfach ganz nach unten und ja. Über Kontakt. Und ein Stück weiter. Noch ein Stückchen ganz da unten. Aber hier ist doch Kontakt, oder nicht? Ja, noch weiter. Nee, noch weiter, da wo Impressum und so ist. Da, Kontakt über Kontakt. Da. So, Meldeformular. Dickpics direkt anzeigen? Ich glaube, das bedeutet nicht so ganz das, was ihr meint, aber gut. Wo ist Möpse direkt anzeigen? Geht's dann zur Polizei, oder wie? Ist ein Link, oder was? Naja, also anzeigen kann ja auch bedeuten, zeig es mir, also zeig es an. Also direkt ans Zeigen, ja, genau. Klicke hier für Titten anzeigen. Und so. Genau. Aber das ist, du kannst ruhig draufklicken, keine Sorge, da passiert nichts. Keine Dickpics archiviert. Dickpics okay. Direkt anzeigen, ja. Genau. Willkommen bei Dickstinction. Nee, ich das hat man auch schon mal. Mein Unterschied, Dickstinction. Hast du ungefragt ein Dickpick bekommen? Dickstinction hilft dir, in unter einer Minute eine Strafanzeige zu erstellen, die Ermittlungsbehörden zur Strafverfolgung sind. Ich meine, sagen wir es mal so, es gibt dämlichere Sachen als das. Das hat tatsächlich noch einen gewissen Sinn. Sei es mal gegeben, sei es dir mal gegönnt, aber lustig. Bitte beachte, falls du die Seite direkt von Instagram oder einer anderen App aufrufst, lade das erstellte PDF direkt herunter. Da wir deine Daten nicht speichern. Gut zu wissen. Cool, die Schriftgröße sagt mir schon, das ist, wenn du sich einen einfachen Menschen nimmst, ich weiß nicht so genau, was ist passiert. Der Übeltäter. Ja, und ist kostenlos natürlich. Ja. Das ist klar. Wer dich. Ja. Oh, stimmt. Titpick, gibt es das auch als genderneutral für Frauen? Also ungefragte Bikini-Fotos ohne Preis. Ich muss dich berichtigen, es gibt sowas nicht wie ein kostenloses Mittagessen. Das heißt, auch dieses Ding bezahlen wir über Steuergelder zu großen Teilen mit. Bist du okay? Aber wie gesagt, es gibt Sinn. Drucke die erstellte Anzeige aus und bringe sie zur Polizei? Versende sie per Post. Ist nicht wahr, oder? Es ist nicht wahr. Und es ist wie bei Stenkelfeld. Und dann kriegen sie ihr Passwort, das finden sie im Wald, dann kriegen sie eine Karte. Ja, ohne Scheiß, das hat mich dann so traumatisiert. Ich konnte es nur noch ausdrucken und abheften und stempeln und lochen und direkt anzeigen. Aber vorher die Melkhandschuhe anziehen. Ne, die Abmeldhandschuhe, Entschuldigung. Oh mein Gott, ey. Dickpick direkt anzeigen. Was kann man denn noch melden? Zum Meldeformular. Komm, lass mal gucken, was man da alles melden kann. Ah ne, das ist Hate Zentral dann. Okay, dann ist es uninteressant. Ja, nee. Unterstützende Betroffene stärke Meinungsvielfalt, indem du Leute wegklagst, die ihre Meinung sagen. Ja, aber ja, noch mal zur Erinnerung. Beispiel, na, also es gab ja mal AlgoSpeak und zeigen 600 Sachen dann an. 600 AlgoSpeak. Ha. Sie haben wohl keine Scraping-Methode gefunden, um mehr als 600 Tweets zu finden. Weil wie oft unlive, ich das sehe, unalive oder sowas auf Twitter oder so. Na gut, hier geht es um TikTok. Da also es gab ja schon mal diesen Artikel, der ja auch von lauter Leuten, die ihn anscheinend nicht gelesen hatten oder es nicht in ihren Kopf reinkriegen, verteilt wurden, wo ja halt eben die Leute mal Leute gefragt haben, warum sie diese Dickpics verschicken. Und dieses ganze Narrativ, dass die Leute dadurch eingeschüchtert werden sollen und so von diesem Ding einfach überhaupt nicht gehalten werden, weil die meisten von den Leuten haben halt eben gedacht, dass sie das gemacht haben, um die anderen Leuten quasi damit irgendwie heiß zu machen oder so, denen was Gutes zu tun sozusagen, quasi war deren Intention dahinter. Die Mädels schicken auch Fotos von ihren Genitalien. Ja, das ist natürlich wieder dieses Ding, wo die Männer davon ausgehen, dass die Frauen das Gleiche mögen, was sie auch mögen, geschenkt. Ja, aber also, ja. Ich kann es auch nicht empfehlen. Aber das, was sie ja hier immer meinen, dass das ja irgendwie so die Riesenverschwörung irgendwie wäre, um das Weltfrauentum irgendwie einzuschüchtern, ja, genau. Damit, ist halt eben absoluter Schwachsinn. Und dass es halt eben auch keine Rolle spielt, was die Intention der Leute ist, ist halt auch Schwachsinn. Das spielt die ausschlaggebende Rolle dafür, wenn es darum geht, ob irgendwelche Sachen strafrechtlich verfolgt werden sollten oder so. Also das ist der reine Verschwörungstheorie-Schwurbelei-Blödsinn, der hier gemacht wird. Und ja, Dickpick jetzt anzeigen, lol. Weißes Haus beschränkt Zugang für AP Walter. Ja, AP ist, wie heißt die Presse? Ist Associated Press. Associated Press, ist, ja genau. Die dürfen jedenfalls momentan nicht ins Weiße Haus, beziehungsweise bei den Nachrichten, bei Pressekonferenzen nicht dabei sein. Und zwar, weil sie sich weigern, den Golf von Mexiko Golf von Amerika zu nennen. Ich weiß echt nicht, warum man da so drauf bestehen muss. Ich weiß aber auch nicht, warum man sich so weigern muss. Was für ein Kindergarten in Amerika irgendwie. Aber jetzt stehen sie erstmal da. Ja, also außerdem, ich weiß ja nicht, ob den Leuten das schon aufgefallen ist, aber Mexiko liegt auch in Amerika. Ja, also man will ganz auch Golf von Mexiko heißen, das kann man sich doch genauso gut dran orientieren. Beziehungsweise Golf von Amerika könnte ja auch ein anderes Meer drumherum oder so sein vielleicht. Ne? So ist das schon ein bisschen treffgenauer mit Mexiko. Aber solche Diskussionen würde ich gar nicht führen wollen, die sollen mal aufhören mit diesem Quatsch. Ne? Finde ich wirklich überflüssig. Das Ganze hat einen gewissen Charakter, weil erstmal gut, es geht um Wahlkampf und es geht halt darum, viele Sachen sind ja umbenannt worden in den letzten Jahren, ne? Und ich rede jetzt nicht von Aunt Jemima oder Uncle Ben's oder so, sondern halt irgendwelche Schulen, Armeecamps, andere staatliche Institutionen oder Gebäude oder sonstige Sachen. Und das ist jetzt halt so ein Punkt, wo es ist einfach der typische Trump so, ach, ihr habt das einfach so umbenannt, dann kann ich es ja jetzt auch einfach so umbenennen. Er ist halt nicht. Ach so, ja. Ja, und das, wovon sie auch hier ausgeschlossen haben, ist im Endeffekt aber auch irgendwelche Sondertrips und so, ne, bei Air Force One. Ja, das ist der zweite Punkt. Der Trump hat gesagt, wir wollen die ganzen Nachrichtenagenturen gar nicht mehr machen. Am liebsten wollen wir nur irgendwelche einzelnen unabhängigen Presseleute haben. So, da kann man sich ja darüber streiten, wie unabhängig die sind, aber man muss sich ja jetzt nicht denken, dass die Vorgängerleute da irgendwie jeden mit in ihre Maschine gelassen haben, diesen Zugang den Leuten gegeben haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Haben ja auch so eine Diskussion, welche Journalisten dürfen im Regierungsflieger sitzen bei dem Parodie-Account, wenn die mal irgendwo wieder hinfliegt oder so, ne? Tja, ja, aber mit dem Finger auf die anderen zeigen ist immer gut. Ah ja, wo wir mit dem Finger auf andere zeigen sind. Genau, jetzt sind wir nämlich beim JD, Thema. Der JD. Der JD, ja. Der JD. Ja, JD Vance und seine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er hat da ganz schön ausgeholt, was das Thema Meinungsfreiheit in Europa angeht. Und diese Beispiele, die er gebracht hat, die hätte ich auch alle bringen können. Und finde ich auch, also es ging ja auch um England und Leute, die still beten vor Abtreibungssachen. Und selbst da, ne, also selbst ich als ausgewiesener Religionsfeind, sage ich jetzt mal, ich finde das auch übergriffig und unmöglich, dass man Leute in irgendeiner Art und Weise da irgendwie vom Staat her belangt, weil sie still irgendwo rumstehen und innehalten. Man könnte das Beten ja auch innehalten nennen, was man ja jetzt auch nicht unbedingt, muss man nicht religiös für sein, um das irgendwie irgendwem da madig machen zu wollen. Und das finde ich also auch absolutes Unding, dass da irgendwelche Leute von der Polizei da irgendwie angerückt kommen. Ich habe nämlich dieses Video auch gesehen, da gibt es nämlich ein Video von diesem Vorfall, oder zumindest einem so einem Vorfall, wo die da irgendwie jemanden halt einfach fragen, was er denn machen würde und ob er da jetzt beten würde. Weil das ja verboten wäre. Also das ist also wirklich sowas von abgehoben und unmöglich. Sind Schildbürgerrechte und dann ist es halt dann auch so, dass halt Leute sagen, entschuldigen. Okay. Also es kann mir kein Mensch erzählen, dass da irgendwas besser durch wird, durch solche Sachen. Das ist einfach nur übergriffig hoch 300. Es hat gewisse Hintergründe, aber gerade das mit dem stillen Beten, ich meine, wenn gesagt wird, okay, du musst 200 Meter weit weg sein und die stellen sich dann halt 50 Meter davor, dann ist es natürlich trotzdem, macht das Gesetz nicht besser, aber sowas muss man natürlich bei der ganzen Sache auch im Hinterkopf haben, was ja gut ist. Das ist ja auch so ein Gesetz ist das gar nicht zu machen. Also das ist so ein Gesetz hat keiner zu machen. Egal, ob das jetzt 10 Meter, 50 Meter oder 100 Meter sind, spielt keine Rolle. Also ein Gesetz, was den Leuten verbietet, sich still irgendwo hinzustellen, ist einfach von vornherein für jeden erkennbar einfach totalitärer Schwachsinn. Also das ist ja wirklich Gedankenverbrechen. Ja, also wortwörtlich Gedankenverbrechen. Ja, und es ist ein gutes Beispiel auch wieder für Slippery Slope, weil der ursprüngliche Anlass war ja, du hattest irgendwelche anderen wirklich bescheuerten Aktivistengruppen, von wem auch immer, die natürlich wieder finanziert wurden, anderes Thema, die halt Leute, die auf dem Weg zu Abtreibungskliniken waren, angegriffen haben oder mit Farbe beschmissen haben oder Shame gerufen haben oder sowas. Und davon haben wir uns jetzt soweit, deswegen ja auch das mit den Gebeten, weil es religiöse Hintergründe hat. So weit sind wir jetzt gekommen. Ein stilles Gebet, ne, einfach total übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube aber auch bei dieser Sache auch wieder, dass das aufgebauscht wurde ohne Ende. Weil das haben wir ja in Deutschland haben wir ja so ein Gesetz auch gemacht, weil das ja gerade mal das feministische Thema des Tages war, was man durch die Sau, die man durch Dorf treiben muss mit dieser Gehsteigbelästigung. Und da wurden ja auch Dinge behauptet und da wurde nachgefragt, wie oft das überhaupt passieren würde und so. Und die Antwort war, wissen wir gar nicht. Es wird einfach davon ausgegangen, weil das ja in irgendwelchen Medienberichten von sonst wo auf der Welt irgendwie angeblich mal passiert sein soll irgendwo, wie das, was du auch gerade meintest. Und dann wird einfach davon ausgegangen, dass das ja total allgegenwärtig und jeden irgendwie betrifft und deswegen wir irgendwie ein Gesetz brauchen, weil das ja nicht irgendwie dann einfach mit den bestehenden Regelungen, weil du kannst mir nicht erzählen, dass wenn ich irgendwo hingehe, vollkommen egal wo und da irgendwo hier irgendwelche irgendwie den Larry mache mit irgendwelchen Leuten, dass das dann irgendwie erlaubt sein muss oder so. Also, da braucht man auch keine besonderen Gesetze dafür. Es ist von vornherein schon nicht möglich, da irgendwo Leute einzuschüchtern, daran zu hindern, irgendwo hinzugehen oder so. Vollkommen egal, was da passiert. Also, naja, wir halten uns jetzt hier, gerade an dem einen Ding fest. Ich meine, man muss ja auch sagen, wenn man die Hintergründe kennt und wenn man die Nachrichtenlage verfolgt und diese Fälle kennt, dann wirkt das anders, wenn einem das gesagt wird, als wenn man gar nichts hört. Weil es hört sich ja auch wirklich schwachsinnig an, so wie die Leute dürfen da nicht beten. Was labert der denn da für einen Mist? Es ist tatsächlich so. Das ist ja das Bescheuerte an der Sache. Ja, genau. Und deswegen finde ich es auch nicht ein gutes Beispiel gewesen, was er genommen hat, aber er muss selber wissen, was er tut. Ich finde es ein gutes Beispiel, weil das halt eben wirklich aufzeigt, wie weit wir da schon gekommen sind. Es ist dieser zu Schutz obskur. Der Leute. Es ist zu obskur, weil die Leute, er hätte ein Stockwerk, also gut, ich gebe ihm jetzt keine Tipps. Ich fand es einfach, er hätte ein besseres Beispiel nehmen können. Ja, ich finde das auch sehr passend. Also gerade um zu zeigen, wie obskur die ganze Situation mittlerweile ist in diesen Themen. Ja, also wie gesagt, selbst mich hat das halt eben abgeholt. Ich meine, ich kannte das ja auch schon. Ich fand das ja auch schon unmöglich. Und ich würde mich halt auch auf jeden Fall vor diese Leute da vorstellen. Vollkommen egal, ob die jetzt irgendwelche Ansichten haben, die ich nicht teile oder so. Weil das geht einfach nicht. Also, und das ist halt eben auch das Wichtige bei diesen ganzen Geschichten. Ne? Also man kann da nicht irgendwie nach diesem Jahr, das ist jetzt so taktisch so, wir sind jetzt gerade mal für Meinungsfreiheit, weil wir irgendwie diejenigen sind, die hier irgendwie uns das nicht sagen sollen, aber hinterher billigen wir das natürlich den anderen dann nicht zu, weil die ja böse sind und das ja nicht dann erlaubt sein darf, weil das ja uns irgendwie in die falsche Richtung führt oder so, diese Sachen, was ja teilweise halt eben bei der rechten Truppe ja auch schon so ein bisschen durchklingt bei manchen Dingen. Na, da so weit darf es natürlich auch nicht, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass der J.D. Vance jetzt wirklich in diese Richtung irgendwie gehen würde, ne? Also weiß ich nicht, kann sein, aber... Nee. Man könnte unsere Politiker mal vielleicht mal fragen, wie sie denn zu dieser Frage stehen, zu dieser Absurdität. Ja, das haben sie ja im Endeffekt gezeigt, wie sie dazu stehen, zu dem, was er da vorgetragen hat. Die fanden das ja alles nicht hinnehmbar und grauenvoll und... Aber ja, es ist natürlich nicht hinnehmbar und grauenvoll, aber sie haben es ja so eingerichtet. Die Rede von ihm... Ich weiß schon, wie das meinst, ne? Aber das andere ist ja auch nicht hinnehmbar und grausam. Also... Ich fand es schon wirklich einen NPC-Moment. Ey, ihr habt zu wenig Meinungsfreiheit. Oh, sowas kann man aber nicht sagen. Wirklich so NPC, wirklich. Hallo? Ja, genau. Also ich lese hier nur mal den Anlesetext vor. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hält der US-Vizepräsident J.D. Vance eine famose Rede pro Meinungsfreiheit und für mehr Bürgernähe in der Politik. Was der linksgrünen Bourgeoisie und rückhaltlosen Nicht-Linken nicht gefällt, lässt freiheitliche Herzen überschlagen. Und so ging es mir auch. Also mein freiheitliches Herz hat das überschlagen lassen. Ja, ich finde das auch gut, auf jeden Fall. Aber es ist nämlich wichtig, diese Dinge. Und das kann mir keiner erzählen, dass wir da nicht irgendwie schon lange viel zu weit gegangen sind bei vielen Stellen. Ich frage mich, ob die nicht zugehört haben. Er hat doch gesagt, irgendwie Leute, die so irgendwie, ja, so nach dem Motto, hier mit Meinungsfreiheit so einschränken und so, die brauchen nicht mit unserer Unterstützung rechnen. Ja, und vor allem auch dieses, weil das hieß es ja so, das ist doch jede Sicherheitskonferenz, warum redest du nicht vom Militär oder diesen Dingen? Aber das ist auch wieder diese Sache, diese ganzen Dinge, das gehört alles mit dazu. Weil das ist ja gerade der erste Punkt. Ja. Und das hat man auch bei diesen ganzen hier Revolutionen im Iran und diesen Sachen gesehen. Diese Leute bringen sich erstmal in die Position, dass man sie nicht mehr kritisieren darf, dass das alles Unterdrückung ist. Und dass der nur die armen Leute, die hier irgendwie klein gehalten werden, die wollen ja nur auch mit teilnehmen und hier irgendwie in Institutionen vom Staat irgendwie rein und sich zur Wahl aufstellen lassen und so mit ihren islamistischen Ideen und diesem ganzen Kram. Weil da hast du nämlich Sachen, die du verbieten müsstest. Und die machen dann einen auf, sie sind hier die unterdrückten Opfer und tralala. Und die schmücken sich mit den fremden Federn von Leuten, die in anderen Ländern unterdrückt werden. Und dann schüchterst du halt eben die Leute ein, die die Wahrheit über diese Menschen sagen, weil das ja dann nur rassistisch ist und Ressentiment und weiß der Teufel nicht was. Und das ist genau diese Position, an der wir jetzt sind. Und das ist eine sicherheitsrelevante Position, aber hallo. Ja, sie haben im Prinzip ihm doch gesagt, dass er ein Rechtsextremer ist. Also das sagen sie ja sowieso. Keine Grenzen. Das ist ja selbstredend. Ja, aber es ist doch eine Frechheit, so ein Ami selbstredend zu sagen. Also das haben sie sich ja schon überhaupt nicht selbstredend. Das ist ein Skandal im Prinzip. Diese Ecke sind sie ja schon lange gegangen. Also das würde mich ja wundern, wenn die da mal Abstand von nehmen würden. Das würde mich eher wundern. Also das ist ja bei denen schon Voraussetzung, dass die alle rechtsextrem sind. Da. Ja, so mit Kleinlaut oder so, das ist vorbei, ne? Immer große Fresse. Dass so jemand, der für Meinungsfreiheit ist, ja nur rechtsextrem sein kann, das hören wir ja auch schon seit Jahren. Also, ja. Das ist ja auch die Standardgeschichte. Ja, das ist der Artikel von Krischke hier auch wieder sehr gut, aber ist doch ziemlich lang und deswegen wollte ich es jetzt dabei belassen. Ja, und hier die Lilith Beaumont hat hier wieder was Passendes geschrieben zu Agnes Strack-Zimmermann, die nämlich meinte, die Rede von US-Vizepräsident Vance auf der MSC 2025 war ein bizarrer intellektueller Tiefflug und hat auf einer internationalen Sicherheitskonferenz nichts zu suchen. Blablabla, da redest du da irgendwie auch wieder von unserer Demokratie und unsere liberale Welt und so. Und die Lilith Beaumont sagt ja nur, der Unterschied zwischen USA und Deutschland, die USA wollen eine liberale Welt und Demokratie. Deutschland will unsere liberale Welt zusammengeschrieben mit TM und unsere Demokratie zusammengeschrieben mit TM und genauso ist es. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Weil die wollen nämlich eine liberale Welt und Demokratie. Und mit unserer Demokratie meinen wir Sozialismus. Ja, oder das, was an der Scheune steht halt eben. Das ist doch alles Orwell. Also ich würde jetzt Frau Strack-Zimmermann schon zugestehen, dass sie nicht der Meinung ist, dass das alles in Sozialismus führt, aber ja, progressiven Kram, aber das liegt halt eben daran, weil obwohl man ja immer so schlau ist und alle Leute belehrt und irgendwie mit, sich wie die Axt im Walde verhält, ist das aber tatsächlich nicht so. Also so reflektiert bist du nicht, liebe Frau Strack-Zimmermann. Jetzt habe ich ja auch nochmal den Herrn Wöllmann reingenommen. Der ist ja Kandidat von der FDP in Hamburg und immer sehr vernünftig unterwegs bei X. Und deswegen wollte ich einfach nur nochmal zeigen, dass das, was Frau Strack-Zimmermann da irgendwie meinte, jetzt nicht jeder so sieht. Nämlich Herr Wöllmann meinte hier vermutlich sehr irritierende Neuigkeiten für die moralinsauren haltungsschwangeren Kreise in Deutschland, die täglich skandieren, dass sie mehr wären und unsere AKA ihre Weltanschauung von Demokratie verteidigen. Also der fand das ja auch ziemlich gut. Die Rede, und hier gibt es nochmal dieses Sky News Austria zitiert ihn hier mit, wenn die amerikanische Demokratie 10 Jahre Greta Thunberg ausgehalten hat, dann könnt ihr auch ein paar Monate Elon Musk ertragen, und das ist eigentlich auch ziemlich wahr, also ohne Scheiß. Ich fand das aber auch wieder ein bisschen seltsam. Also nicht, weil ja, es geht ja eigentlich um die politische Einmischung von Elon Musk in den Wahlkampf, dass er sich über Politiker äußert. Da wäre halt ein Beispiel gewesen, was bei der letzten Wahl in Amerika los war, wie sich halt die Medien hier und die Politiker hier zu den Wahlkämpfern geäußert haben. Das hätte ich ein besseres Beispiel gefunden. Dass er das gar nicht erwähnt hat, fand ich seltsam. Aber ja, aber es ist doch auch quasi so, dass sich die Leute ja auch darüber aufregen, was Elon Musk für Einstellungen angeblich hat. Und bei Greta Thunberg, da war das alles prima, und jetzt ist die Frau mit einem Palituch unterwegs. Ja, okay, das hatte ich schon wieder fast verdrängt. Ja, doch, Herr Kubicki hat sich hier ganz vernünftig geäußert. Er hat zwar schon gesagt, dass der Teil, wo Herr Wenz, der hat sich natürlich auch mit Alice Weidel getroffen im Vorfeld, und es ging ja dann auch irgendwie um die Brandmauer und so, und Kubicki sagt ja einfach nur, dass es natürlich nicht so ist in Deutschland wie in Amerika jetzt, also dass man irgendwie zwei Parteien hat und eine von denen wird dann halt gewählt und die muss dann halt was machen. Das ist ja schon ein bisschen komplizierter, aber er sagt jetzt auch nicht, dass es, also er ist natürlich nicht der Meinung, dass man jetzt irgendwie mit der AfD gar nichts zusammen abstimmen darf oder irgendwie solche Dinge. Das ist eine kurze Zwischenfrage, die Weidel hat sich getroffen mit wem? Mit dem Wenz oder was? Ja, also okay. Soweit ich weiß. Deshalb wurde irgendwo, hieß es das. Und ja. Zu einem möglichen Treffen mit Herrn Scholz hat er angeblich gesagt, der ist eh nicht mehr lang Kanzler, den brauchen wir nicht zu treffen. Okay. Tja, also ich an seiner Stelle hätte mich schon mit dem getroffen, um nochmal hinter verschlossenen Türen richtig die Meinung zu sagen. davon ab. Immer du Wicht. Ja, und hier waren auf jeden Fall ein paar ganz gute. Hofnarr von Trump. Sachen mit drin. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so schnell nochmal finde, aber er hat hier einfach auch darauf hingewiesen, dass dieses mit den ganzen, was sich da teilweise Leute rausnehmen und auch während der Wahl schon, also wo ja quasi das Außenministerium sich lustig gemacht hat über Donald Trump und so, dass das ja auch nicht gehen würde. Also erst recht nicht halt eben. Ja, genau, das fand ich ganz gut. Wir tun also gut daran, nicht gleich selbstbewusst aussehende, aber faktisch ängstliche Beißreflexe zu verfallen, wenn kritische Worte an uns herangetragen werden. In der Politik noch viel mehr. In der Außenpolitik geht es um die Interessen und den Versuch des Ausgleichs. Es geht nicht um unsere Gefühle. Ja, und das mit dem Selbstbewusst, das war auch so ein bisschen das Titel von heute, mit dem Selbstbewusstsein. Aber ich hatte ja schon das Gefühl, dass sich da viele Leute halt einfach breitbeinig hingestellt haben, so nach dem Motto, ja, was war das denn jetzt hier? Ich meine, wir wissen doch hier ganz genau, was wir tun. Und wenn wir irgendwas einschränken oder so, dann machen wir das doch nur, weil wir ja genau wissen, was wir hier irgendwie einschränken und so weiter. Und wieso und weshalb und wo es hinführt und was es bringt. Das ist ja immer diese absolute Selbstbewusstsein, was wir in Deutschland ja immer haben, wenn es darum geht, irgendwie, was irgendwie die Grenzen des Sagbaren, wo die zu verlaufen haben und was irgendwie wahr und falsch ist und wer hier irgendwie ein Schwurbler ist und dieses ganze Zeug. Also es ist bei uns ja wirklich so stark ausgeprägt, dass man da immer genau weiß, irgendwie welches Sprachhygienekonzept man da irgendwie anwenden darf und wo die Freunde und die Feinde sind und dieses ganze Zeug. Also es ist ja wirklich so, Fantastisch. Und ja, sowas kann man halt nicht machen und gleichzeitig irgendwie sagen, dass die Leute sich äußern sollen und dieses Ding vom Verfassungsgericht, was er ja auch zitiert, was er auch bei dem Podcast mit Kuhle und Vogel gemeint hat, dass ja ganz klar da gesagt wurde beim Verfassungsgericht, dass diese Meinungsfreiheit halt das Allerwichtigste ist, damit man sich halt eben überhaupt über diese ganzen Dinge, die den Staat betreffen und die Ausrichtung vom Land und diese ganzen Kämpfe da um die Art und Weise, wie man hier irgendwie zusammenlebt, dafür braucht man das halt eben mit der Meinungsfreiheit. Das ist dafür die Voraussetzung. Ja, und das ist genau das, wo die Gramscianer und diese Leute dann beigehen und sagen, nee, das muss aber nur in unsere Richtung laufen, weil ansonsten ist es Faschismus und böse und Nazi und pfui. Und wir wissen das ja, weil wir sind ja ausgebildete Gramscianer und von daher, ja, und das ist genau das Problem. Ja, wenn Machtkritik im schlimmsten Fall zur Hausdurchsuchung führt, dann ist das eine Grenzüberschreitung, sagt Herr Kubicki. Ja. Wenn Meldestellen errichtet werden, die entsprechende Äußerungen dokumentieren, dann ist das eine Grenzüberschreitung. Wenn staatliche Akteure erklären, wir müssen schon Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze verfolgen, dann ist das eine Grenzüberschreitung. Frau Künast sieht das anders. Hm. Ja, allerdings. Die Moralisierung des öffentlichen Raumes führt am Ende zur Ideologisierung des öffentlichen Raumes. Und genau, da würde ich sagen, Herr Kubicki, das ist genau das Ziel. Das ist genau das Ziel, was diese Leute verfolgen. Eine Ideologisierung des öffentlichen Raumes. Siehe, wir können kein Wort, keinen Satz mehr formen, ohne irgendwie darzulegen, ob wir da drin rumgendern. Nämlich unsere Ideologie. Das ist eine Abkehr vom Leitgedanken der Aufklärung. Eine Moralisierung führt am Ende zu einer faktischen Banalisierung der Politik, ja, die wir erleben, jeden Tag. Sie verhindert die Verbesserung des Lebens und die Lösung von Problemen, das wir erleben, jeden Tag, würde ich da auch wieder hinzufügen. Ja, ich glaube, da stimmt der Kubicki wahrscheinlich immer zu. Ja, das würde ich auch denken. Ja, es ist ja auch eine längere Geschichte, aber ich glaube, so die besten Sachen davon habe ich, glaube ich, gerade vorgelesen. Und hier, jetzt kommen wir zur CDU, hier haben wir einen CDU-Europa-Abgeordneten, der sagt, die Rede von Wenz unterstreicht, wie moralisch verrottet die Regierung Trump ist. Moralisch verrottet. Nach der Rede, sind die moralisch verrottet? Nee, die moralisch Verrotteten sind Leute wie du. Und welche Agenda sie verfolgt? Ja, was, eine freiheitliche Agenda verfolgt die? Welche Agenda verfolgst du denn? Feind sind nicht Russland und China, Feind ist, wer die liberale Demokratie verteidigt. Nee, die verteidigst du nicht. In Europa wird die nicht verteidigt, die wird von solchen Leuten verteidigt wie in Vance. Also tut mir furchtbar leid. Und hier haben wir den Herrn Merz, den designierten nächsten Bundeskanzler. We respect the presidential elections and the congressional elections in the US and we expect the US to do the same here. Ja, Herr Merz, also das, was in der Rede übrigens vorkam, war gerade dieser Appell, diese Wahlen zu respektieren und den Ausgang davon zu respektieren und das Votum der Leute zu akzeptieren. Das war in der Rede drin. Nichts anderes. My second comment goes to our shared values and shared powers. We stick to the rules, which are given by our democratic institutions. Ja, das ist schon mal der Beweis dafür, dass ihr nicht diese Shared Values habt. Weil given by our democratic institutions bedeutet so viel wie, wir halten uns an die Regeln, die an der Scheune stehen, die von den Weisen der Institutionen uns gegeben wurden. Nein, Demokratie bedeutet was anderes, Herr Merz. Demokratie bedeutet den Willen des Volkes, dass ihr den als Machtträger auf Zeit hier ausführt. Das bedeutet das. Und nicht wie follow the rules. Ja, genau. Das haben wir jetzt zu anderen Zeiten gemacht, wo wir die Regeln gefolgt haben. Bis zum geht nicht mehr, bis zum logischen Konsequenz. Ohne eigene Verantwortung. Meine Fresse, ey. Aber alle sind so Transatlantiker, ne? Ja, ganz groß. Keinerlei Fingerspitzengefühl. Ja. Kommen wir nicht klar mit den Leuten dann von Transatlantien an Dantien. This includes our own legal approach to deal with, for example, published information and opinions. Deal with it. Ja, du musst mal damit dealen. Aber deal with it. Und nicht verhindern. Oh, oder so. Deal with opinions. Ja, okay. Keine Macht. Ja, genau. We have our own way to deal with opinions. Hm, ganz bestimmt. Ja, die habt ihr. Free speech remains free speech. And is ja, but we cannot guarantee freedom after speech. Oder was kommt jetzt? Alter Schwede, ey. And remains part of our open democratic society. But fake news, hate speech. Leck mich am Arsch, ey. But fake news, hate speech. But Scheiße, die mir die Linken erzählt haben und ich geglaubt habe, weil ich ein Idiot bin. And offenses, ja. Ja, weil konservativ in Deutschland ja auch nur heißt, halte ich an die Regeln und wenn in den Regeln drin steht, du darfst den Islamisten nicht beleidigen, weil seine Fühlis. Und du darfst ihm nicht sagen, dass er keine Tiere zu schächten hat, weil seine Fühlis. Dann machen wir das halt so. Because, ja, weil im Gesetz nicht drinsteht, du sollst selber denken, weil im Gesetz drinsteht, gehorche, oder wie? Alter Schwede, das ist, okay, da hab ich, dann haben wir Blutdruck, ey. And offenses remain subject to legal restraints and control by independent courts. We respect. Leck mich am Arsch, ey. Ja, es ist diese wunderbare, ja, hat einer eine Rede gehalten für Meinungsfreiheit und Beispiele aufgezählt, Beispiele, wirklich objektive Beispiele für Dinge, die einfach Unrecht sind und die ihr euch irgendwie zu Recht erklärt habt, wegen irgendwelchen Rechten, die angeblich geschützt werden von anderen Leuten, was vollkommener Bullshit ist, was euch halt aufschwatzen lassen von Kulturkämpfern. Kulturkämpfern, die hier auf der Straße die Leute erschießen würden und in Lager packen und was uns Zwangsarbeit den aufbrummen würden, um irgendwelche Utopia zu errichten. Von diesen Leuten habt ihr euch diese Scheiße aufschwatzen lassen. Und dann stellt ihr euch hin und macht diese pseudo-intellektuelle Schwurbelei, dieser Scheißdreck von wegen, ja, aber die freie Rede hat schon Schranken. Ja, Friedrich Merz, wir wissen es. Wir wissen, dass es irgendwelche Abwägungen gibt mit anderen Rechten, das wissen wir alles, aber das ist nicht so jetzt sage ich dir aber mal schon, das stimmt aber nicht, was du gerade gesagt hast, scheiße, was du hier irgendwie meinst, was du hier irgendwie für einen Beitrag leistest, du leistest keinen Beitrag hier mit deiner Kacke und du kannst dich ja noch nicht mal rausreden, dass du den nicht verstanden hast, weil du hast ja angeblich in Amerika gearbeitet für irgendwelche amerikanischen Firmen oder haben die dir da alles von ChatGPT übersetzt geschrieben oder so, du kannst doch Englisch verstehen oder nicht. Also, du hast es doch wohl verstanden, was der Mann sagt, oder nicht? Also wirklich, das ist doch wirklich unglaublich. Also ich meine, von diesen ganzen linken Heinis, da erwartet man ja nichts anderes, aber diese Scheiße hier, da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein, also. Nun, ja. Chris, der Herr Merz geht wie wir alle morgens zur Scheune. Ja, ich glaube auch. Und da liest er, was dran steht. So einfach ist das. Ja. Finde ich auch ein gutes Paar. Fake News, das, was ja rechtlich nicht definiert ist, Hassrede, was rechtlich auch nicht definiert ist, und Straftaten unterliegen rechtlichen Beschränkungen. Genau. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, mein Lieber. Ja. Hast du das auf deiner Hand geschrieben und unten drunter steht gezeichnet wüst, oder wie? Also. Na, sorry, wenn ich den Namen wüst höre, dann werde ich immer deprimiert. Ja, wo ist die Gehirnschnecke angesetzt? Ich sehe sie nicht. Ist sie auch blau, sodass sie da hier verschwindet vor dem blauen Hintergrund oder wie? Oder grün, sodass man sie rauskriegen kann. Bei Politikern sind Gehirnschnecken rektal, weil der Eingang schon so gut gedehnt ist. Auch wieder wahr, ja. Das kann auch sein, ne? Mutmaßlich. Ja, in Minecraft. Ja. Ja, der große Pistorius, er hat sich natürlich auch geäußert. Boah, der war genauso peinlich, ey. Ja. Und das läuft ja halt auch hinaus auf, ja, weiß ich ja gar nicht, wovon sie reden, Herr Wenz, weil die AfD ist doch zur Wahl zugelassen. Ach so. Obwohl ich mir auch wieder denke, du Typ, du bist gerade vor einer Woche oder vor zwei Wochen, also wir hatten es vor einer Woche in der Sendung, also was vor zwei Wochen wahrscheinlich, bist du hier gelaufen mit Omas gegen rechts in Hannover, in deinem Wahlkreis, in meinem Wahlkreis. Und wo da der Juli-Typ, der noch schreibt, Omas gegen rechts sind vernünftig, wo ich nur die Hände vor dem Kopf zusammenschlage über diesen Typen, der aus meiner Sicht halt wirklich hier falsch ist in der FDP, der wird da ausgeladen, weil ja die FDP schon nicht mehr da ist ja die Grenze des Ertragbaren ja schon überschritten, ne? Die gehören ja schon mit dazu, zu den Bösen mittlerweile. Die sind ja schon nicht mehr satisfaktionsfähig im politischen Diskurs. Und das kannst du alles tragen, ne? Da kannst du laufen und marschieren und deine dumme Rede halten. Na? Und dann kannst du dich hier hinstellen und irgendwie sagen, so, ja, ist doch alles hier, es geht doch alles, dürfen doch alles hier noch. Du kannst ja nicht davon reden, dass es hier irgendwie zu weit geht oder so und wir irgendwas einschränken, was irgendwie zu weit gehen würde oder so. Du bist der beste verdammte Beweis dafür, warum das genau angebracht war, diese dämliche Rede. Normalerweise, wenn der Bescheid gewusst hätte, hätte er dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, direkt noch mit einbringen sollen in seine verdammte Rede. Das wäre eigentlich noch passend gewesen. Du bist nämlich das beste Beispiel dafür. Du bist die SPD, verdammte Hannover, SPD. Stellt sich da hin und beklagt sich darüber, dass man nicht genug über den bösen Putin redet. SPD Hannover. Ich komme nicht klar, ey. Gerhard Schröder Club, SPD Hannover. Stellt sich da hin und beklagt sich darüber, dass andere Leute darüber reden, über genau das, was du vor zwei Wochen gemacht hast. Und nicht über den bösen Putin und wie böse der ist. Das ist wirklich... Das ist so... Jetzt lass auch mal gut sein, Chris. Lass mal die alten Geschichten. Kann einem wirklich der Schädel explodieren. Diese Leute merken es nicht. Sie merken es nicht. Also ich will es hoffen eigentlich, dass sie es nicht merken, weil ansonsten... Ich weiß es nicht. Es ist doch eigentlich auch ein Trick, ein Orwell-Trick eben. Alles verdreht. Ja, aber das Schlimme ist halt, dieser Orwell-Trick funktioniert mit Hilfe dieses riesigen Spiegels, der da heißt Medien. Und es hat eben schon jemand auch im Chat gesagt, frag mal einen Normie nach der Rede. Und das befürchte ich halt auch, nachdem wir auf allen Kanälen damit zugebombt worden ist, wie unverschämt und rechtsradikal diese Rede ist. Weiß ich nicht, ob die überhaupt angekommen ist, wirklich. Ja, das mit Sicherheit nicht, weil da ist immer noch ein Filter drüber und es wird halt gerufen und so. Aber wirklich dieses Ding hier. Und das ist auch wieder dieses Selbstvertrauen, was die Leute an den Tag legen. Ne? Stellt sich danach hin und sagt so, ja, meine Rede, die ich eigentlich vorbereitet hatte, da muss ich jetzt erstmal nochmal drauf eingehen, hier auf den Quatsch, der hier gerade gesagt worden war. Also kann ja wirklich keine Rede von sein, dass wir hier irgendwas einschränken würden. Und alter Schäde, ey. Ja, ist auch gar nicht so, dass die Leute irgendwie der Meinung wären, dass hier die Meinungsfreiheit ein bisschen einschränkt wäre oder so. Nein, überhaupt nicht. Mittlerweile sind es mehr als 50%, die der Meinung sind, dass es irgendwie auch in der Beziehung so nicht weitergehen kann. Hendrik Widowidelt. Ja, das ist einer von der FAZ, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Und der hat da eigentlich in der Vergangenheit auch nicht so geistreiche Takes irgendwie rausgehauen. Aber ja, bei der Sache jetzt auf jeden Fall hat er absolut recht. Und deswegen wollte ich jetzt hier mal so drei Tweets zum NetzDG vor allem, wo wir hier eigentlich auf diesem Kanal, eigentlich würde ich behaupten, den meisten Content zu gemacht haben damals zu diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, weil wir haben das ja wirklich sämtliche Bundestagsdebatten, sämtliche Reden auf der Republika von diesem Herrn Kelber, der das da ja mit ausgearbeitet hat, ne, von der SPD, dem Typen und so, und dann unsere Rede hier mit diesem Alva Freude von den Grünen und so. Also wir haben da wirklich Stunden an Content dazu produziert. Wir haben auch oft über den Herrn Fotz gesprochen. Ja, aber es war noch was anderes. Muss man trotzdem immer, wenn es um Meinungsfreiheit geht. Ja, da haben ja auch mehrere Leute was zugemacht, aber zum NetzDG hatte ich schon das Gefühl, dass es eigentlich bei vielen Leuten nicht so richtig auf dem Schirm war, was da überhaupt vor sich ging. Wisst ihr noch, da war noch der Maas dran. Und also er schreibt hier, der Widowidelt schreibt, seit dem NetzDG und vor allem beim DSA hat Deutschland eine kritische Debatte über Plattformregulierung praktisch widerstandslos der AfD überlassen. Es ist ein Vollversagen aller anderen Parteien und deshalb kann JD Vance da drauf dreschen. What the fuck? Also was NetzDG angeht, ist eigentlich nicht wahr, weil die FDP war ja schon gegen das NetzDG, beim DSA haben sie sich ja dann dahinter geklemmt, zumindest manche Leute, und dann einfach behauptet, ja, wir wollten es ja nur nicht, weil es nicht europäisch einheitlich war, bla bla bla. Ja, ganz toll. Viele Juristen haben sich in der Fachwelt den Mund fusselig geredet. Wie oft haben sie gewarnt, dass Desinformation ein Gummibegriff ist, der zum Missbrauch einlädt und vor allem explosionsartiges Misstrauen provoziert? Aber die Hass- und Hetze-Community behielt die Korken in den Ohren. Ja, absolut wahr. Desinformationsscheiße. Also Desinformation gibt es, gibt schon länger, ne? Also genauso wie mit dem Beispiel vorhin von den gesteuerten Anschlägen und so, gibt es auch diese Desinformation, natürlich eine Sache, die historisch verbrieft ist, die in vielen Punkten passiert ist, die auch immer noch passiert, aber man kann, es bringt halt eben nichts, immer davon auszugehen, dass gerade das, was man selber nicht mag, immer Desinformation ist. Das ist halt einfach Schwachsinn. Und der letzte Tweet aus der Reihe, jetzt kann die AfD mit transatlantischer Unterstützung einen Schlussspurt hinlegen mit dem Thema Meinungsfreiheit. Sie kann die ganze Wut und den ganzen Frust auflöffeln und sich in die Waagschale kippen. Jetzt ist es zu spät. Was für ein Desaster. Ja, kann ich leider nicht widersprechen, weil ich kann natürlich nur sagen, bei der FDP gibt es auch Leute, die es eingesehen haben und so. Aber dann könnt ihr wieder sagen, ja Chris, aber sind das denn genug? Und läuft das dann hinterher auch so? Und da kann ich euch leider wieder immer nur sagen, kann ich nicht garantieren, kann ich mich nur für einsetzen und ja. Tja, erinnert euch noch an die Demonstration gegen Artikel 13? Hier, ja, Uploadfilter und die ganze Angelegenheit. Ja, ach ja, das waren einfachere Zeiten. Ja, da war auch noch alles günstiger damals. Ne? Hast du noch einen Hamburger für 1 Euro gekriegt bei McDonald's? Das waren noch Zeiten. Und seit ich eine konservative Tendenz habe, fühlt sich alles noch viel teurer an. Das hat die Zeit rausgefunden. Für AfD-Wähler fühlt sich alles viel teurer an. Du kannst jetzt mal vielleicht, wir können uns mal hier eine von den Grafiken, wir sollten, glaube ich, nicht den ganzen Bezahlartikel zeigen. Das könnte Unmut erzeugen. Ja, und hier sehen wir halt, dass das angeblich nach diesen Umfragen vom Institut der deutschen Wirtschaft, ich traue es mich kaum zu sagen, ich meine, ja, wie weit ich traue dem Institut der deutschen Wirtschaft so sehr, so weit, wie ich das Hauptquartier des Instituts der deutschen Wirtschaft werfen kann. Aber laut deren Zahlen. IW und nicht DIW. Hier steht Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat das erhoben, okay. Steht im Artikel. Ja, gut. Okay, so aber ich bin vielleicht ja überrascht, die Grünen sind der Meinung, dass Benzin nicht teurer geworden ist. Wie kommen die nur darauf? Kann das vielleicht sein, dass sie kein Auto fahren? Aber wie geil auch, ne? Ich meine, was macht diese Geschichte denn für einen Sinn, wenn Teilnehmer im Wolkenkuckucksheim wohnen, offensichtlich? Benzin ist nicht teurer geworden. Ich meine, gut, ich fahre ist komisch, ist, ja. Ist es wirklich so gleich geblieben? Ich fahre nicht wirklich viel Auto, aber. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Tanken dabei. Ich glaube, das ist auch wirklich von den Milieus, was diese machen, weil wenn die hier bei Miete gerade die FDP-Wähler halt sehr, die sind halt wahrscheinlich die eher Eigentum haben, würde ich mal sagen. Ne? Also. Genau wie die Garten zum Lehrer bei den Grünen. Das. Und warum haben sie jetzt bei dem Energiepunkt irgendwie drüber geschrieben, Anteil der Befragten eingefärbt nach Parteipräferenz? Das ist nur ein Beispiel, oder wie? Das gehört jetzt nicht zum Energie-Grün-Thema dazu, oder? Ich glaube schon, ja. Weil es ja auch die erste Grafik ist. Ja, das Inflationsempfinden hat sich von der Wirklichkeit entkoppelt, sagt eine der Forscherinnen, sagt ein Forscher, Entschuldigung. Wer die Alternative für Deutschland oder das BSW wählt, fühlt sich besonders stark von der Inflation getroffen. Demnach schätzen AfD-Wähler, dass die Verbraucherpreise im Jahr 2024 im Schnitt um 18,7% gestiegen seien. BSW-Anhänger schätzen die Teuerung auf 18,1%. In Wahrheit lag die Inflationsrate bei nur 2,2%. Ach ja, sicher, wie wollen Sie das denn erzählen? Das ist geil, oder? Na, wirklich, ist so eine Frechheit. Hm? Ja, das ist wahrscheinlich wieder diese Sache mit dem tollen Einkaufskorb. Ja. Genau, ja, das ist wieder der fucking Einkaufskorb und den ziehen Sie jetzt hier. Ja, gerade das DIW halt, das ist halt eigentlich alles nur peinlich. Dieser ganze Artikel, diese ganze Nummer, die Umfrage. Ja, und dann kommt natürlich irgendwann auch die allgegenwärtige Begründung, weil halt Nichtwähler, BSW und AfD die untersten Einkommensschichten darstellen. Also ja, das finde ich aber eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil ich denke mal, die Leute werden es auch am ehesten bemerken, weil sie halt eben darauf achten müssen ja auch. Ne? Also wenn da dann der Unterschied ist zwischen ich muss aufpassen, was ich kaufe und ich muss Sachen schon streichen, weil es halt nicht mehr reicht ist, dann fällt das natürlich auch mehr auf. Und natürlich muss man einberechnen, dass bei AfD-Anhängern eventuell auch mehr alleinarbeitende Einzelverdiener unterwegs sind und Partner, die sich um Kinder kümmern. Na klar ist das Haushaltseinkommen dann niedriger als was ich bei den anderen. Der dann eine Selbsteinschätzung, Gesundheitswesen und Preise bereiten den Menschen Sorgen. Wenn man immer nur Container hat, dann merkt man das noch nicht mit der Inflation, das ist klar. Also das Gesundheitswesen bereitet eigentlich allen größere Bauchschmerzen. Die Kriminalität zum Beispiel finden Leute von Linker und Grünen absolut unwichtig als Thema. Wir träumen das alles nur. Denk dran, dass Attentate sind nur ein neurologischer Trick. Vermögensungleichheit interessiert nicht FDP, CDU und AfD. Interessiert ein bisschen BSW, Grüne und SPD. Und es interessiert ganz deutlich die Linke. Bildung interessiert die AfD laut dem Ding hier gar nicht. Komisch, interessant. Dass die AfD-Anhänger... Ja, was fragen die denn Bildung. Zu Bildung? Ja, die fragen, welche Themen für die Wahlentscheidung eine Rolle spielen. Dann sagen die AfDler halt äußerst selten Bildung und dann machen sie ihren Haken halt bei den anderen. Ukraine-Krieg ist auch sehr kleines Thema bei allen Parteien eigentlich. Und interessanterweise auch Wohnraum. Wohnraum ist ein kleines Thema. Wenn doch alles sich so teuer anfühlt, warum ist für die AfD wieder dann Wohnraum kein Entscheidungskriterium? Marcel, ich habe Fragen. Was all das für die aktuelle Wahl bedeuten kann, wird deutlich, wenn man eine weitere Studie des Instituts für Weltwirtschaft, diesmal schon Weltwirtschaft, in Kiel hinzuzieht. Die Forscher Jonathan Federle und Katrin Mohr haben gemeinsam mit IFW-Präsident Moritz Schularik 365 Parlamentswahlen in 18 Ländern seit 1948 untersucht. Dabei fanden sie heraus, dass ein überraschend starker Preisanstieg in der vorhergehenden Legislaturperiode führt, dass die Wähler eher ihre Stimme einer populistischen oder extremistischen Partei geben. Ja, aber natürlich kommt am Ende raus, 15 Jahre nachdem die Populisten gewählt wurden, lag das reale Bruttoinlandsprodukt eines Landes 10% niedriger, egal ob Rechts- oder Linkspopulisten. Der wirtschaftliche Schaden war ähnlich groß. Nur hier schafft es die Zeit halt nicht, den Zirkelschluss zu ziehen. Irgendwie, Moment. Extremisten. Leute, die einfach Kraftwerke kaputt schlagen, weil sie ihrer Ideologie nicht passen. Leute, die alles Mögliche tun, um noch mehr Leute mit unsicheren Zukunftsaussichten in unser Land zu bringen. Könnten das Linkspopulisten sein? Aber so weit kommt die Zeit hier halt nicht. Sie, ja. Bleibt weiterhin auf der Warte, natürlich, die AfDler sind zu arm und zu dumm und können nicht mal die Inflation richtig ausrechnen. Tja, und die Nichtwähler, die sind gut dabei. Ja, die Inflation war aber nicht bei Mieten vielleicht nicht so hoch, ne? Ne, die Nichtwähler schneiden einkommensmäßig noch schlechter ab als BSW und AfD-Wähler. Naja, ja, hier gibt es nicht, statt des Wahlomat gibt es hier einen Steueromat, also ein Wahlomat mit Steuerfragen. Und den können wir mal durchgehen, da sind relativ wenig Fragen. Ich habe am Ende 0% Übereinstimmung mit der SPD gehabt, da war ich ganz stolz. Da kann man schon mal feiern. Genau, speziell wenn es jetzt hier um Steuerfragen geht, könnte man da mal durchklicken sozusagen, den Steueromat. Wie viel gibt es denn da zu klicken? Ich glaube so 10 ungefähr waren das. Okay. Aber ich sehe schon, die Zielgruppe ist der smarte Neubürger. Woran siehst du das? Naja, an dem Bild. Achso. Ja, es ist auch ein bisschen beeinflusst, könnte man sagen. Ja, Schuldbremse festhalten. Was würfeln wir jetzt, oder was? Oder? Sag du was. Nee, Chris ist von mir, glaube ich. Arbeitnehmerpauschbetrag soll erhöht werden, also pauschale Steuergrenze. Bitte. Kann man erhöhen, ja, genau. Pendlerpauschale auch. Und Freibetrag sowieso. Na ja, damit. Genau, Überstunden. Ja, gibt mir. Naja, hätte ich jetzt so gedacht. Ja. Der kann auch weg. Kindergeld. Nein. Ah, muss nicht. Haben schon jede Menge. Nee. Ja. Nein. Erbschaftssteuer, nein. Kapitalertrag, nein. Vermögensteuer, nein. Spitzensteuer, also ja. Ab höheren Einkommen gelten, naja. Ja. Sonderreiche, Bullshit. Auch die Superreichen wieder. Ja. Wer hat das denn hier gebaut? Also Superreiche. Gibt's auch schon, die Wegzugsteuer. Abgehörpflichte Steuererklärung soll für Rentner entfallen. Ja, besser. Ja. Gewichtung. Okay. Schuldenbremse, genau. Ach so, drei. Okay, drei Gewichtungen. Dann zum Ergebnis. Jetzt reicht's. Ich wähle CDU. Genau. Schnauze voll, jetzt wähle ich CDU. Aber du könntest auch weiter FDP wählen, Chris. Das ist alles in Ordnung. Mhm. Linke und dann SPD ist gar nicht dabei mehr. Das mit der Alleinerziehenden hat es wahrscheinlich so gekostet. Wenn wir das noch mit reingenommen hätten, wäre wahrscheinlich FDP vorne gewesen oder so. 6%, so ist recht. Ja, Olaf, so wird das nix. Ja, Finanzmeister. Ja, wisst ihr Bescheid. Nochmal versuchen, finde ich auch gut. Ich kriege ein besseres Ergebnis. Nochmal versuchen. Ne? Wie war Steuererklärung? Oh ja. Ja, das fand ich ja auch ganz interessant. Die Alicia Joe hat hier so ein Video gemacht, wo es darum geht, um ein Video, was über sie gemacht wurde. Und zwar hatte sie ein Video gemacht, wo es um Häuser kaufen ging und um Inflation und um Kredite. Und sie hat im Endeffekt verschiedene Dinge gesagt, die aus ihrer Sicht da mit reinspielen, warum halt das für Leute, die schon Geld haben, einfacher ist, da, also früher zumindest, die halt eben quasi das Geld hinterhergeschmissen gekriegt haben, geliehen, um Sachen damit zu finanzieren, also Immobilien damit zu finanzieren, die sie dann vermieten können und dann praktisch selber nichts dafür bezahlen müssen, weil das Geld so günstig ist und mit der Miete das dann halt direkt das sich dann abbezahlt, der Kredit. Und ja, das Video war ganz okay auf jeden Fall für manche Leute, sicherlich auch, die sich da noch nicht groß mit beschäftigt haben. Sicherlich auch sehr informativ. Für mich war jetzt nicht so wirklich viel Neues dabei. Ich meinte auch, dass sie vielleicht noch mehr darauf hätte eingehen sollen, dass ja auch dieser Leitzins und das Schulden machen ja auch was mit der Geldmenge, also auch mit der Inflation zu tun hat, weil dadurch, dass ich ja als Bank irgendwelche Kredite vergebe, schürfe ich ja quasi dieses Geld auch. Also ich trage das ja dann ein als Verbindlichkeit und die Zentralbank gibt mir das ja dann, dass ich das dann den Leuten geben kann, diesen Kredit, und dadurch erhöht sich ja quasi auch die Geldmenge. Das ist ja. Ja, und zwar mit einem Faktor, der immer größer wird. Genau, ja. Das war jetzt in ihrem Video halt nicht vorhanden. Das wäre halt noch ganz wichtig gewesen eigentlich, aber ich rieche mich da jetzt auch nicht tierisch drüber auf oder meine irgendwie, die wäre blöd oder irgendwie so. Es war halt ein Versuch, an dieses Thema ranzugehen. Er hat dazu recherchiert und hat Sachen vorgetragen, die jetzt auch nicht falsch waren. Aber dieser linke Heini hier, dieser Stay, Der hat sich halt tierisch drüber aufgeregt und auch über irgendwelche Formulierungen von ihr, wo sie in Anführungsstrichen so, ja, so Airquotes gemacht, ne, also so mit den Fingern und irgendwie gemeint, die Leute, also die Bank gibt das Geld nicht an Hallodries und bei diesem Hallodri hat sie dann irgendwie so diese Anführungsstriche gemacht. Und da hätte man halt auch noch ergänzen können, dass es diesen anderen Fall, mit dem wir vergeben Kredite eigentlich fürs Bauen irgendwie an jeden, den hat es ja gerade in Amerika gegeben bei dieser Immobilienblase. Ne? Also da hat man ja wirklich diesen Fall gefahren, wo man irgendwie gesagt hat, alle Welt muss irgendwie Wohneigentum haben. Und, ja, oder Benko oder Windhorst, natürlich gibt die Bank Geld, hallo Dries. Und dann halt diese ganze Geschichte halt durch dieses ganze System, das da noch dahinter hing, man hat ja diese ganzen Verbindlichkeiten und Versicherungen der Verbindlichkeiten und das ganze Zeug hat man ja dann alle möglichen Derivate verpackt und tausendfach irgendwie veräußert. Und das war ja das Problem. Ja, die Immobilienblase zum Platzen gebracht war aber, dass die meisten Immobilienkredite mit einem variablen Zinssatz versehen war und wo die Zinsen gestiegen sind, ist der, ja, dann war es nicht mehr ein 0,5%, sondern 2-3% und dann sind die Leute, die letzten Jahre halt immer ein billiges Haus gegen billiges Haus gekauft haben, ein paar Monate gewartet, verkauft, nächstes Haus gekauft und so. Das war ja so, ist ja ein paar Jahre gut gegangen, nur dann hatten sie irgendwann ein Haus für 1 Million oder 2 Häuser für 2 Millionen und fast 2 Millionen Kredit bei 100% Finanzierung. Und ja, dann ging es wieder nicht, weil dann konnten sie das Geschäftsmodell nicht mehr weitermachen. Ja, aber auch im kleineren Rahmen. Das war ja auch schon im kleineren Rahmen so, dass die Leute dann ihr Eigentum da verloren haben, weil es ja eben mit gestiegenen Zinsen dann halt nicht mehr möglich war, das zu bedienen für die Leute. Und da hat man ja Leuten halt eben dieses Geld auch gegeben. Bei 0% Finanzierung, bei 100% Finanzierung vom Immobilienkaufwert kann man, und die Immobilien steigen immer mehr, da kann man eigentlich wenig falsch machen, haben die meisten Leute gedacht. Ja. Ja, aber es gab ja wirklich diese politische Entscheidung und es gab ja auch extra diese Agentur dafür, genau, die ja dann auch hops gegangen ist, um halt diesen einfachen Leuten im Endeffekt das zu ermöglichen. Also, und das wäre auch ein Aspekt, den man da eigentlich noch hätte unterbringen können. Na, also. Aber ja, sie hat halt es eben gesagt, sie hat gesagt, Hallodries, und der hat sich tierisch über das Wort Hallodri aufgeregt, weil das ja dann menschenverachtend und was dem nicht was irgendwie ist, ne? So wie so Leute wie der Typ halt eben denken. Und er ist halt so ein linksextremer Heini und da denke ich mir auch wieder nur so, sie hat jetzt hier in diesem Video quasi auch so ein bisschen gemeint mit der Kapitalismuskritik und Marx und so, hat sich quasi versucht, bei diesen Leuten insofern noch zu entschuldigen, so nach dem Motto, ja, das ist ja auch mir irgendwie, für mich irgendwie interessant und ich habe mich auch mal mit befasst und so. Dabei muss man halt ganz klar sagen, an diesen Leuten mit diesem Stay, da sieht man eigentlich viel mehr, wo dieses Ding halt wirklich hingeht. Also Leute wie der Alicia Joe, die denken halt aus meiner Sicht halt wirklich irgendwie, dass man mit diesen ganzen Ideen über Kapitalismuskritik und solchen Sachen halt wirklich irgendwie das Leben von irgendwelchen Leuten verbessert. Aber in diesem Stay siehst du halt ganz schön wieder, dass das halt Ressentiment ist und Hass auf irgendwelche Leute, denen es halt besser geht, weil der kriegt halt eben so einen Hals, wenn du halt nämlich nicht so direkt schreist, ja, der baut Häuser, weil er Geld hat, weil er reich ist, ne, und dieses Zeug, das wirft er ihr halt vor, dass sie nicht sofort rumbrüllt, irgendwie, die Leute sind reich und deswegen ist es ja von vornherein schon irgendwie falsch, dass sie irgendwie mit ihrem Geld dann was machen. Ja, weil das ja auch so unmoralisch ist, mit seinem Geld neue Wohnungen zu schaffen und weil ja auch das Angebot auf so einem Wohnungsmarkt auch überhaupt nichts mit dem Preis macht, ne. Also das sind ja auch wieder so Ideen, die solchen Leuten halt nie im Leben irgendwie einfallen würden, dass das vielleicht gar nicht mal so unmoralisch ist, mehr Wohnungen zu schaffen für die Leute und dass halt die Leute den Antrieb dafür brauchen, um das zu tun. Dass sie das halt nicht einfach nur so machen, um sich dann hinzusetzen und zu sagen, ach ja, wenn ich hier mein Eigentum verliere, dadurch nur, dann macht mir das ja nichts, weil ich bin ein guter Mensch und ich baue jetzt Wohnungen. Also... Ja, ich weiß noch nicht, ob man auf die Kritik von so einem Stay wirklich was geben sollte, weil sie hat ja völlig recht. Sie ja im Endeffekt ja auch nicht. Sie sagt ja quasi auch selber, dass sie lange überlegt hat, ob sie da überhaupt drauf eingehen soll. Und witzigerweise ist ja auch noch so, dass sie jetzt hier auch Sachen aufarbeitet, was ich halt auch nicht gewusst hätte. Also sie spielt hier ab von diesem Dekadent, der irgendwie ein Kumpel von diesem Stay irgendwie ist. diese berühmte Szene, die ich halt auch kenne von ihm, wo er halt irgendwie sagt, man soll die AfD-Wahlzettel einfach ungültig machen und verbrennen und so, da rufe ich jetzt so auf und so. Und da haben die jetzt irgendwie in dem Stream irgendwie sich dann drüber lustig gemacht, dass sie ja da denen auf den Leim gegangen ist, weil die haben das dann nur satirisch gemeint. Und wenn man sich das im Kontext anguckt, dann wäre das wohl auch irgendwie klar, weil er da irgendwie zwei Minuten vor diesem Clip oder ein paar Sekunden vor diesem Clip dann irgendwie sagt, sich irgendwie bezieht auf irgendwas, was irgendwelche AfDler irgendwie meinten und daraus dann irgendwie sich wohl ergeben würde, dass das dass es quasi sich darauf bezieht und nicht ernst gemeint ist. Aber dieser Typ ist ja auch, also so ein überzeugendes Arschloch, muss ich mal sagen. Und sein ganzer Chat ist voll von Antifa-Fahnen und so, dass das ja einfach stringent mit seiner Weltanschauung ist. Also tut mir furchtbar leid. Ich wäre dem auch auf den Leim gegangen. Ich hätte das nicht gewusst, dass das irgendwie nicht wirklich so eingeordnet werden kann. Für mich wäre das auch ein klarer Fall gewesen. Ich habe da auch immer gedacht, dass das so gewesen wäre. Aber das sieht man zwar wieder so schön, ne? Und da sollte man dann vielleicht als solche Leute sich nicht so verrennen in diese ganzen Sachen und nicht so viel Antifa-Leute da irgendwie in seinem Chat haben und so. Und dann glauben einem die Leute das vielleicht auch nicht, wenn man sich hier satirisch hinstellt und sagt, einfach verbrennen und ungültig machen. Weil ich meine, das ist doch eure Ideologie. Die besagt das doch, dass man die Leute mit allen Mitteln bekämpfen soll. Also inwiefern ist das dann irgendwie davon abweichend? Das ist es doch nicht. Das war keine Satire. Aber um das nochmal zu Ende zu führen, was ich jetzt schon dreimal irgendwie angefangen habe, an diesem Typen sieht man halt ganz gut, wo diese linke Weltordnung halt wirklich endet. Das ist halt eben auch das, was in diesen Kulturrevolution immer hinterher bei rausgekommen ist, so Leute wie dieser Stay, so Leute, die halt mit ihren Ressentiments und mit ihren Feindbildern und mit ihrem Scheißdreck dann irgendwie losgerannt sind und diese Revolution da irgendwie gemacht haben und es da nicht irgendwie darum ging, irgendwelche Leute, denen es schlecht ging, denen irgendwie ihr Leben zu verbessern, sondern es immer irgendwie darum ging, dass diese Leute, auf die ihr in Hass schiebt und wo ihr irgendwie meint, dass das die Bösen sind, die anderen irgendwie unterhalten, diese Leute fertig zu machen, diese Leute runterzumachen, diese Leute zu foltern, diese Leute zu zwingen, dass sie irgendwelche Arbeiten verrichten, irgendwelche Dinge verlautbaren, sagen öffentlich, dass sie böse sind und die Schuldigen und lauter solche Sachen. Das sieht man in diesen ganzen Kulturrevolutionen, hat man das immer und immer wieder erlebt. Und das ist das Wesen von diesen marxistischen Dingen. Das ist das, worauf es hinausläuft. Das sind nicht irgendwelche Alicia Joes, die sich denken, ja, hier voll interessant und man könnte doch das Leben der Leute irgendwie verbessern. Und ich habe ja auch mal irgendwie gelesen, dass Karl Marx auch irgendwie an Zinssatz irgendwas kritisiert hat oder so. Sondern das sind diese Leute wie dieser Stay, die da irgendwie rumsitzen und sich drüber aufregen und denen irgendwie was platzt da irgendwie an ihrem Kopf, dass man nicht sofort geschrien hat, ja, der böse Mann ist reich! Das reicht! Also, das sieht man hier auf jeden Fall schön aufgearbeitet. Also, auch wenn das nicht das Thema von dem Video eigentlich ist, aber das ist auf jeden Fall das, was ich da gesehen habe. Der meinte ja so nach dem Motto, dass man irgendwie Geld dadurch hat, dass man eben Geld hat oder so. Und das ist ja auch ein bisschen, zumindest hat er das dann nicht erklärt. Und das ist natürlich ein bisschen wenig auch, ne? Als kapitalistische Erklärung oder Kritik. Der Elon hat im Lotto gewonnen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ungefähr. Auf dem Niveau argumentieren so Leute halt. Ja. Also er macht das, glaube ich, tatsächlich irgendwie als Geschäftsmodell, ne? Er sucht sich die Videos raus und stänkert da ein bisschen gegen. Ein Kollege hat erzählt, der hat den bei anderen Situationen erlebt, da wäre er ganz normal. Schon komisch. Goldplating. Was ist denn Goldplating? Tja, das ist, wenn du dein Latinum im Gold frisst. Genau, das kleine Latinum, das ist nicht das Platinum-Latinum, haha. Ich sollte nichts auf Latein sagen. Ich habe zwar das große Latinum, aber egal. Die EU will Mitgliedstaaten künftig daran hindern, europäische Gesetze auf nationaler Ebene mit zusätzlichen Regelungen zu vergolden. Ist das nicht eine schöne Formulierung? Also. Europäische Gesetze auf nationaler Ebene mit zusätzlichen Regelungen zu vergolden. Also, was impliziert wird, ist, was weiß ich, es gibt eine EU-Regelung, Schadstoffwerte dürfen maximal so und so viel sein und dann sagt Deutschland, ja, aber wir machen strengere Regelungen, weil wir setzen noch einen drauf und so. Aber ihr wisst, worüber ich rede. Irgendwelche, ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel genommen. Das heißt jetzt Goldplating, also vergolden. Bürokratieabbau hört sich gut an. Ne, hört sich gut an. Und da haben die sich gedacht, okay, was machen wir als erstes Projekt beim Bürokratieabbau? Wir beschneiden die nationalen Parlamente in ihrem Gesetzgebungsrecht über die EU-Gesetze. Ja, ne? Seit langem kritisieren Unternehmensverbände die Praxis, denn für sie bedeutet es einen Mehraufwand beim Einhalten der Vorschriften. Gewerkschaften hingegen befürworten das Goldplating, ebenso Länder wie Deutschland und Schweden. Es ist ausdrücklich das Ziel der Kommission, Zersplitterung und Goldplating zu bekämpfen. Deswegen im Rahmen der Bürokratieabbauoffensive nimmt die EU-Kommission das Goldplating ins Visier. Das neueste Vereinfachungspapier ist der bisher schärfste Vorstoß. Nach mehrfachen Überarbeitungen wird die Praxis mittlerweile 6-mal häufiger in einem negativen Kontext erwähnt als noch in einer früheren Version. Das Hinzufügen zusätzlicher Vorschriften zu EU-Gesetzen wird als möglicher Grund für rechtliche Schritte gegen Mitgliedstaaten genannt. Ja. Ja. Hört sich das so gut an? Es ist schwer, gegen Goldplating vorzugehen, da es sich um autonomes nationales Recht handelt. Deswegen gehen wir den Umweg über den Bürokratieabbau. Es sei nur dann möglich, wenn das Goldplating selbst gegen EU-Recht verstoße, etwa bei Vorschriften, die ausdrücklich eine einheitliche Regelung erfordern. Solche Fälle sind jedoch sehr selten. Ja, so die Krümmungsgrad von der Gurke und sowas, glaube ich, wenn sie, dass die einheitlich sind. Wenn die einzelnen Länder zu wenig machen, dann müssen sie, glaube ich, zahlen, ne? Und ja, wenn sie zu viel machen, dann ist das eben noch gutiert bisher oder was, ja. Ja, also neben dem Digital Shield ist dieser Bürokratieabbau ja auch einer der Eckpfeiler im Wahlkampf von unserer Imperatorin gewesen, die ja wiedergewählt wurde. Oder die gewählt wurde. Naja. Und ja, Goldplating. Wo, ihr wisst, wohin der, wo der Hase hinläuft. Bald gibt es Probleme. Ne? Es läuft ja im Endeffekt so. Die Länder wählen ihre Regierung. Die Regierungen schicken dann die Kommission nach Brüssel. Das Parlament wird nochmal gewählt von der Bevölkerung. Und die Kommission, die macht die Gesetzesvorschläge und das Parlament stimmt drüber ab. Und Bürokratieabbau ist Priorität. Ne? Und die Länder, das, was dann im EU-Gesetz steht, das muss innerhalb von ein paar Jahren dann ja in Länder, nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Da gibt es immer einen gewissen Interpretationsspielraum. Und ja, wenn man mal gucken, wie weit der Begriff des Goldplating gefasst wird. Ja, das ist im Sinne des Erfinders. Ob das jetzt Ironie ist oder nicht, könnt ihr euch selbst überlegen. Inzwischen läuft übrigens der Kanzler-Vierkampf zwischen unseren Kandidaten. Oh mein Gott. Wow. Günther Jauch hat den legendären Bierdeckel schon ausgepackt. Und Scholz und Merz zoffen sich darüber, ob Spitzensteuersatz Handwerker betrifft oder nicht. Können die dann auch einen Telefonjoker benutzen? Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Habeck auch schon Frau Weidels Partei als rechtsradikal bezeichnet. Und er hat sie mahnend darauf hingewiesen, dass alle Aussagen durch ein Faktenchecker-Team vom Stern geprüft werden. Ja, das ist sehr lustig. Von welchem Stern kommen die denn? Ja. Aldebaran. Vom Aldebaran kommen sie auf jeden Fall nicht. Da wäre Ordnung. Ja. Nice. Ja, hier ist zwei neue Studien, die angeblich wieder gängige Rollenklischees widerlegen, nämlich über Männer. Und hier heißt es einmal, dass Männer feste und romantische Beziehungen suchen würden. Im Text heißt es dann auch, dass sie irgendwie auch mehr leiden würden als die Frauen und so weiter. Nein, doch. Oh. Aber wirklich, ja. Mehr also so leiden, ist das jetzt auch nicht. Sie haben, da steht eigentlich nicht, dass sie mehr leiden. Da steht nur, dass sie ihr Leiden nur ihren festen Partnerinnen gegenüber ausdrücken können und nicht irgendwelchen Fremden, irgendwelchen Freunden und so. Also Frauen fällt es leichter, auch mit anderen Leuten über ihre Sachen, Probleme zu sprechen. Richtig. Und bei Männern bleibt da wohl nur die Partnerin angeblich laut diesem. Aha. Auf jeden Fall hat sich angeblich auch ergeben, dass Frauen gar nicht so sehr auf ältere Männer stehen. Aber auch das ist jetzt so überraschend für mich irgendwie. Ich glaube, mit älter ist in der Regel auch irgendwie so 2, 3, 5 Jahre älter gemeint und nicht unbedingt eine ganze Generation oder so. Ja, weiß ich nicht so genau. Also das ist auf jeden Fall eine Metastudie. Ja, da kann man sich ja auch wieder fragen. Also das Problem mit den Metastudien, habe ich ja letztens gelernt, ist ja auch, dass ganz häufig bei so Studien, die gar nicht veröffentlicht werden, wenn sie nicht das herausfinden, was sie eigentlich herausfinden wollten. Mhm. Also das ist dieses, es hat doch irgendwie so einen Namen. Du hast ja dann quasi so ein Forschungsziel. Und wenn du jetzt aber, also du willst prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen diesem und jenem gibt. Und wenn du diesen Zusammenhang halt nicht findest, dann ist es häufig so, dass dann die Publisher irgendwie sagen so, ja, du hast ja jetzt keine Beweise dafür gefunden, dass es das irgendwie gibt und deswegen veröffentlichen wir das nicht. Dabei sind diese Sachen, dass man das halt eben nicht findet, ja eigentlich auch interessant, weil das ja dann quasi auch ein Indiz dafür sein könnte, dass es diesen Zusammenhang halt eben nicht gibt. Aber dadurch, dass diese Dinge nicht veröffentlicht werden, wenn dann irgendwelche Leute sich das angucken und diese Metastudien machen, wo man sich ja verschiedene Studien für anschaut, dann tauchen diese Werte da halt gar nicht drin auf und dann hast du halt immer nur diese Sachen, die halt das sagen, so, ja okay, wir haben dies, das und jenes irgendwie gefunden, ja, und damit ist es halt eben auch irgendwie verzerrt, ne? Also das ist so ein Problem, was wir diese Metastudien haben. Wegen ja, ist noch schlimmer. Ich habe es mir angeguckt. Okay. Ja. Also ich glaube, das Fachwort, was du meintest, war geliefert wie bestellt. Nee, glaub, das meinte ich nicht. Das hatte irgendwie so ein sowieso Bias irgendwie. Ja, Bias auch, ne? Je nachdem, wie hoch die Rechnung ist. Aber ja, ich lese einfach mal vor. Anhand von Prinzipien und Erkenntnissen aus der interdisziplinären Literatur zu Beziehungen zwischen Männern und Frauen unterbreiten wir 4 Thesen zu den Unterschieden zwischen Männern und Frauen und ihren romantischen Beziehungen. Wir gehen davon aus, dass im Vergleich zu Frauen A, Männer sich durch die Bildung einer Beziehung größere Vorteile versprechen und sich daher stärker um einen romantischen Partner bemühen. B, Männer im Hinblick auf ihre geistige und körperliche Gesundheit mehr von romantischen Beziehungen profitieren. C, Männer seltener Trennung initiieren. Und D, Männer stärker unter Beziehungsabbrüchen leiden. Wir bieten theoretische Erklärungen zu den Unterschieden zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Verfügbarkeit sozialer Netzwerke, die Intimität und emotionale Unterstützung bieten. Also die haben Social-Media-Artikel ausgewertet. Nee, das denke ich in diesem Fall nicht. Also die meinen mit sozialen Netzwerke, meinen die Freunde. Das steht zumindest in diesem Artikel so. Also das ist ja das Ding, was ich eben meinte, dass sie halt meinen, dass die Leute sich ihren Partnern gegenüber besser anvertrauen können und Frauen. Also okay, stimmt, genau. Das habe ich jetzt selber, das ist mir jetzt selber durchgerutscht, weil ich es jetzt auch bei Google-Dings übersetzt habe, um es vorzulesen. Ja, soziale Netzwerke. Nee, es gibt ja auch soziale Netzwerke außerhalb des Internets. Ja. In diesem Fall zurück, aber trotzdem. Echt jetzt? Ein? Theorien, Thesen, sehr, ne, fürs Abstract halt wirklich sehr. Ne, und ja. Habe ich ehrlich gesagt danach nicht weitergelesen, weil es alles sehr hypothetisch war. Und weil diese ABCD auch was anderes sind, als hier in dem Artikel standen. Aber trotzdem interessant. Und weil ich meine, ich würde dem jetzt so aus meiner persönlichen Erfahrung gar nicht widersprechen, aber Menschen sind unterschiedlich. Ja, Anziehung ist nicht verhandelbar. Menschen sind unterschiedlich, ja. Manche Leute sind auch tolerant gegenüber Leuten, die nicht tolerant sind. Das ist zum Beispiel der Esther Bockwhite passiert. Die hat ja so ein, die erstellt ja Gutachten und psychologische Gutachten, unter anderem ja auch für Gerichte und auch mit so Sachen mit Glaubwürdigkeiten von Frauen und solchen Dingen. Da hatte sie auch schon mal von gesprochen, auch ganz interessant. Und die hat auch mehrere Angestellte wohl und hier hatte sich jemand beworben bei ihr, also auch eine Psychologin. Und hatte in ihrer Bewerbung schon gegendert. Das ist der untere Tweet hier. So bewarb sich gestern jemand bei mir mit sehr geehrte Damen, Herren und diverse. Aber die Frau Bockwhite hat wohl die Dame dann auch angestellt, trotz dieser Bewerbung, weil, wie sie meint, die Qualifikationen von ihr halt eben passten. Und muss man ja schon sagen, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Also ich weiß nicht, ob ich das glauben würde, dass so jemand bei mir irgendwie glücklich wird und dass es nicht nur Auseinandersetzungen gibt, unnötige. Aber gut, sie hat es halt gemacht, aber es gab die Auseinandersetzungen, die unnötigen, denn nach 7 Tagen möchte sie jetzt kündigen, wie man in dem Tweet oben drüber sagt, hatte mit der Frau aufgrund ihrer Quali einen Vertrag geschlossen, unabhängig ihrer ideologischen Haltung. Nach 7 Tagen möchte sie jetzt kündigen, weil Gendern in unseren Gutachten eben so unerwünscht ist, wie Konzepte aller heteronormativer Erziehung. Also das schreibt sie hier irgendwie, dass also die betroffene Angestellte, noch Angestellte, dass sie jetzt kündigen möchte, weil man nicht genderneutral formulieren möchte. Ja, na gut, also ich meine, es ist jetzt kein Riesenproblem, aber Fand ich trotzdem ganz interessant. Und noch sind wir ja zum Glück nicht so weit, dass man solchen Leuten nicht kündigen darf. Weil, obwohl, wenn jetzt vielleicht der Chef ein Mann gewesen wäre oder so, vielleicht wäre das ja schon ein antifeministischer Fall für die Meldestelle oder so. Wer weiß. Tasch Hilterscheid arbeitet seit kurzem als Pfarrperson für queersensible Bildungsarbeit. Die neu geschaffene Stelle soll dabei helfen, Gleichberechtigung für alle Geschlechter zu erreichen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Realität für queere Menschen häufig Ausgrenzung und Diskriminierung bedeutet. Immer noch. Mein Traum ist eine Art Gütesiegel. Da ist ein Raum, in dem queere Menschen sich sicher fühlen können, dass sie darauf vertrauen können und dass es auch sichtbar wird. Tasch Hilterscheid hat zum Jahresbeginn die Aufgabe queersensible Bildungsarbeit übernommen, eine Projektstelle im Hauptbereich Generationen und Geschlechter. Schon bevor es losging, gab es viele Anfragen. Das hat mich gefreut, aber auch gezeigt, der Bedarf ist immens. Ja. Wenn du ein bisschen runterscrollst, kommt noch ein Foto vom ganzen Team. Geplant sind vor allem Fort- und Weiterbildungsangebote. Bei Schulungen von TeamInnen der jungen Nordkirche fließt künftig die queersensible Perspektive mit ein. Und die Beteiligung der Nordkirche an Veranstaltungen und Demonstrationen für Vielfalt und Toleranz soll noch sichtbarer werden. Es geht darum, dass viele erfahren, was es bedeuten kann, sich ausgeschlossen zu fühlen und gleichzeitig etwas zu leisten, dass wir auch in der Realität eine inklusive Kirche sind. Dass alle Geschlechter, weiblich, männlich, divers sowie nicht binär anerkannt und gleichberechtigt sind, ist in der Nordkirche gesetzlich verankert. Dann haben wir nochmal alle Glück gehabt, die wir in der Nordkirche sind. Es ist eigentlich auch generell gesetzlich verankert, aber gut, ne? Die Realität von queeren Menschen, auch in Deutschland, besteht aus Ausgrenzung und Hass, falsch gelesen werden, überlesen und übersehen werden, bedroht, bespuckt, beschimpft und geschlagen. Übersehen werden. Übersehen werden. Ihr werdet übersehen und das ist Ausgrenzung und Hass, wenn ihr übersehen werdet. Glaubt mir, es gibt niemanden, der mehr übersehen wird als ein weißer Mann Mitte 50, der alleine durch eine Stadt geht, glaubt mir. Dagegen seid ihr im Spotlight, wenn ihr mit euren lila Haaren oder euren coolen Stola da reinkommt. Die Neon-Fraktion, ihr wird immer übersehen. Und bedroht, bespuckt, geschimpft und geschlagen. Gott, wahrscheinlich sieht die nicht. Das ist wahrscheinlich das Problem. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, Psalm 18, 30. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, sagt Tasch Hilterscheid. In der Predigt im Einführungsgottesdienst ging es aber um Paulus' Brief an die Galater. Da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist nicht versklavt oder frei, da ist nicht männlich noch weiblich, denn alle ihr seid einzig im Messias Jesus. Eine Vision, sagt Tasch Hilterscheid. Die Vision beschreibt ein Miteinander von Menschen, die dich verstehen, die dich bei deinem Namen nennen, dem richtigen Namen, die dich kennen und so lieben, wie du bist. Selbstbestimmt, mit Narben und Liebe. Ja, und angesichts der politischen Situation sei es wichtig, dass Menschen in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit sich sicher fühlen, ohne sich rechtfertigen zu müssen, so die Mahnung. Dafür sei es wichtig, die Beteiligung der Nordkirche an Veranstaltungen und Demonstrationen für Vielfalt und Toleranz noch sichtbarer zu machen, allein damit der Name Gottes nicht für eine menschenverachtende Politik missbraucht wird. Dazu führt Tasch Hilterscheid die Kampagne Wähl Liebe von CSD Deutschland an, für die in vielen Städten vor der Bundestagswahl Demonstrationen am 15. Februar organisiert werden. Ach, war gestern. Ja. Super. Queer zu sein, das bedeutet für die 2009 ordinierte Pfarrperson Tasch Hilterscheid etwas Urchristliches. Queer sein ist urchrist. Was? Normen nicht für einzementiert zu halten, sondern zu hinterfragen, so hat Jesus gelebt. Er hat sich mit ausgegrenzten Gruppen wie Zöllnern, Sexarbeiterinnen und Frauen Frauen? Ausgegrenzte? Oh Gott. Ausgegrenzt. Ja, total. Von der Gesellschaft links liegen gelassen. Ja. Praktisch. Die dürfen nicht mal in Kirchen. Muss, warum sind da welche auf dem Bild? Ich muss schon sagen, wie war eben die Formulierung? Gott war... Gott. Division oder was meinst du? Urchristlichen, Urchristlich, genau, ja. Ich muss schon sagen, also sich für irgendwas zu halten, was nicht wirklich existiert, ist schon urchristlich, ja. Das kann ich nicht leugnen. Und queer sein, das beinhaltet auch eine spirituelle Komponente. Jetzt ist es endgültig vorbei, Leute. Es ist ein Wachsen und Werden. Eine Entwicklung kann grenzüberschreitend und befreiend sein. Ich darf meine Flügel ausbreiten, obwohl es Mauern gibt. Und ich bin überzeugt, dass Gott es auch so will. Das ist eine Religion. Es ist eine fucking Religion. Sie fügt dir nur zusammen, was zusammengehört. Ja. Gott ist queer. Aber mich stören an der Sache, an der ganzen Sache eigentlich im Grunde genommen nur zwei Dinge. Das eine sind die Aufrufe zu den Demonstrationen und das zweite ist die Kirchensteuer. Ja, aber es ist auch, ich finde es irgendwo, was ist das von der Kirche über? Ne, da habe ich schon schlimmere Sachen gehört, die haben nicht zu Gewalt aufgerufen. Ich finde es auch lustig, dass da das Wort Luther oben drauf steht und der hat auf jeden Fall zu Gewalt aufgerufen und zwar nicht wenig. Warum macht sowas nicht der CSD? Warum muss das jetzt auch die Kirche machen und der Kleintierzüchterverein und das und das und das? Überall. Es gab einen weisen Mann, der für unsere Sünden gestorben ist. Sein Name war Antonio Gramsci. Und der ist der Grund. Ich dachte Harambe. Nee. Ja, Pfarrperson. Allein schon so ein Unwort, Fahrperson. Und natürlich die Sternzerstörerflagge, ne? Mit allen Konsequenzen. Aber kommen wir jetzt zu den guten Nachrichten. Lehrkräfte müssen nicht neutral sein. Regenbogen. Ja, das ist so ein Ding, das, ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht sogar schon mal dabei hatten, weil es nämlich vom letzten Jahr eigentlich schon, aber diese Woche ging das nochmal wieder rum. Gab auch auf den Tichis einen Blick. Artikel dazu, aber ich habe das hier nochmal rausgesucht, das Original von der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und die sagen hier halt dieses Ding mit Neutralitätsgebot und diese Beutelsbacher Konsens, dass man keine Propaganda im Unterricht machen soll und so. Ja, das gibt's zwar alles, aber das bedeutet ja natürlich nicht, dass wir die Leute nicht SchülerInnen, dass wir die nicht mit Demokratieerziehung für Menschenrechte und Toleranz, demokratische Werte denen beibringen können. Also wir müssen sogar im Unterricht über die böse AfD reden und wie böse die ist. Und wir müssen doch das alles thematisieren. Und wir müssen doch sagen, dass die Menschenrechte gewahrt werden müssen und die Toleranz gewahrt werden muss und die demokratischen Werte. Das müssen wir doch alles machen. Und das ist ja ein Irrglaube, dass wir das nicht machen dürfen. Weil wir müssen ja diese Werte, müssen wir den Leuten vermitteln und das beißt sich doch alles überhaupt gar nicht mit Neutralitätsgebot und hier Überwältigungsverbot und Propagandaverbot und so. Weil das ist ja nur den Leuten sagen, dass man ein guter Mensch sein muss. Das kann ja nicht falsch sein, das müssen wir ja sogar tun. Und an Demonstrationen teilnehmen müssen wir auch für die gute Sache. Kann ja nicht sein, dass wir uns da irgendwie gehemmt fühlen oder so, weil wir dann irgendwie vielleicht Ärger kriegen mit unserem Dienstherrn wegen Teilnahme an irgendwelchen Demos gegen die AfD und so. Das kann ja nicht sein, weil wir müssen ja sogar daran teilnehmen, weil wir müssen noch die Werte, müssen wir doch leben. Ja, da habt ihr es. Juhu. Auch mal wieder geil, ne? Dass sie nicht glauben, dass das nicht jeder sich so hindrehen kann. Die glauben echt, dass die anderen Leute selber das wissen, dass sie die Bösen irgendwie sind oder so. Und dass sie nicht auch irgendwie der Meinung sind, dass sie das was als letzter Schluss irgendwie haben und gegen die Feinde einfach nur ankämpfen von uns allen. Wir hatten ja genau das schon zweimal, dass die Jugendlichen in zwei Diktaturen ja nur den gequirlten Scheiß vorgesetzt bekommen haben, den die Arschlöcher oben halt ihnen vorsetzen wollen. Um sie als Waffe zu benutzen später. Mit dem klaren Ziel, sie später als Waffe zu benutzen. Beim einen umgesetzt, beim anderen nicht. Ja, dieser durchgegenderte Scheißdreck hier, also ist wirklich unmöglich zu lesen. Das ist schon Propaganda für die Leute. Und Überwältigung ist es im Endeffekt auch, weil das ja auch super schwer für die Leute zu verstehen ist, gerade wenn man die Sprache erst lernt und so. Das sind die nicht in Sternen. Und dieses irgendwie daran denken, wo man das machen soll und was alles irgendwie geschlechtlich ist und was man dann nicht mehr geschlechtlich machen muss und so. Also, das ist ja schon wortwörtlich das, selbst ohne den ganzen anderen Kram. Aber sie sehen es einfach nicht. Also. Oder sie tun so, als würden sie es nicht sehen, keine Ahnung. Ja, den nächsten Artikel liebe ich auch. Ganz großartig. Ja, das habe ich mir gedacht, oh, dass der dich ganz Gott besonders erfreuen wird. Diese ich habe das drei auch schon gesehen die Woche über. Ja, grauenhaft. Also ja, einfach nur mal so. Erinnert ihr euch an die Szene aus South Park, wo Steven Spielberg und George Lucas Indiana Jones auf dem Flipper nehmen? Genau so habe ich mich gefühlt, als ich dieses Foto hier zum ersten Mal gesehen habe. Ich bin ja nicht so ein Star Trek-Nerd wie Chris. Also ich habe Next Generation und so, ja klar. Und die Filme, na klar. Aber das hier, dass das halt die Hauptfiguren einer neuen Star Trek-Serie sind, da möchte ich einfach nur meinen Kopf auf den Tisch hauen. Das ist wirklich, also, ja, sieht halt voll nach Star Trek aus, auf jeden Fall. Ist halt Starfleet Academy, spielt wohl dann wohl an der Raumflottenakademie und im Simulator und vielleicht mal irgendwann auf einem Schiff oder so, aber ja. Allein diese drei Gesichter, da könnte ich schon aus dem Fenster springen, weil keins davon sieht in irgendeiner Form irgendwie so aus, als möchte ich das in einem Star Trek-Universum sehen. Aber so ist es leider. Leute Frauen sind und ja, auch dieses ganze jetzige Jahr wieder dieses amerikanische Highschool-Aufmachung irgendwie von diesen Leuten, das ist einfach kein Star Trek. Also sorry. Es ist vor allem zu dunkel. Zu dunkle Atmosphäre. Ist nicht, genau, ja, das ist halt wahrscheinlich auch wieder, ja. Und es fehlt halt die grundlegende Ethik von Gene Roddenberry. Ja, fehlt es ziemlich halt alles Kurtzman. Ja, das Lustige ist ja auch, dass bei diesem Kram dann hier, man weiß halt jetzt schon wieder, dass es so ein Woman of Science Ding irgendwie sein wird. Gehe ich mal fest von aus. Und wo der gerade meint, ist, dass du nicht so ein Nerd wie ich bist, ja, und ich bin nicht so ein Nerd wie meine Schwester zum Beispiel. Also meine Schwester ist ein richtiger Star Trek Übernerd. Also die hat sogar eine Tätowierung von einem Charakter aus Star Trek, den sie mag. Und von wem denn? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag's lieber nicht. Du musst ja nicht sagen, wo, sag nur wen. Nee, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, deswegen sage ich es lieber nicht. Aber sie vielleicht hat von Rocha und Betor. Und es ist auch eine gelungene. Also hat ein richtig guter gemacht. Ist richtig, sieht richtig gut aus. Also bei solchen Sachen da weiß man ja mal nicht so richtig. Und die verzweifelt auf jeden Fall richtig an diesem neuen Star Trek-Scheiß, weil, ja, also. Die schiebt da richtig in Hass da drauf. Also ich schieb ja schon Hass, aber die schiebt erst recht in Hass. Und das ist ja so lustig, weil diese Leute ja gerade meinen, dass sie da irgendwie Frauen für sowas begeistern und ja, also bei meiner Schwester ist es schon mal nicht angekommen. Die fand die früheren Sachen auf jeden Fall besser. Alles, was ich dazu sagen kann, ist Och, Lackpackdala! Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ja, gehen wir mal kurz auf die ganze Grönland-Sache ein. Ja, da werden zwar viele Witze drüber gerissen, allerdings ist das eine Sache, die man ernst nehmen kann, weil sie nicht komplett, also das letzte Mal, dass Amerika mit Dänemark über Grönland verhandelt hat, war halt 1910, aber das ist jetzt auch nicht so lange her. Ja, und möglich ist vieles, da will ich jetzt gar nicht sagen, aber da läuft jetzt halt in Amerika auch ein gewisser Trollprozess in der Legislative ab, was ich eigentlich ganz gut finde, weil es lustig ist. Und da wurde jetzt im Endeffekt ein Gesetzesvorschlag eingebracht von einem Abgeordneten, wo drin steht, okay, der Präsident soll überhaupt erstmal damit betraut werden, dass er diese Verhandlung aufnehmen kann, um halt Grönland zu kaufen oder anderweitig zu akquirieren. Und Punkt 2, dass halt ähnlich wie der Golf von Mexiko, der jetzt der Golf von Amerika heißt in Amerika, Grönland umbenannt werden soll in Red, White and Blue Land, also Rot, Weiß und Blauland, falls das irgendjemand nicht verstanden hat. Aber ja, und halt die amerikanischen Flaggenfarben und ja, es kann tatsächlich sein, dass dieser Bill durchgeht und dass dann auf den Karten das erstmal Red, White and Blue Land genannt wird von den Amerikanern. Ich meine, das hat ja keinerlei großartige Konsequenz. Und ne, wir nennen es ja auch nicht Greenland, sondern Grönland. Und ne, wen interessiert es an sich? Aber es ist halt ein ziemlicher Troll-Move. Und ja. Aber ernst. Was sagt denn der Grönländer dazu, der Gemeine? Der Gemeine? Ich weiß es nicht. Also da gibt es ja Vorschläge, jeder Grönländer kriegt ein paar hunderttausend US-Dollar oder sowas. Vielleicht finden die das ja gut. Boah, das ist wahrscheinlich gegen die Bodenschätze, die da sind, nicht genug. Also das Einzige, was wirklich klar ist, ist, man muss mit Dänemark verhandeln, es sei denn, Grönland macht sich unabhängig von Dänemark, was jetzt auch nicht so weit hergeholt ist. So, ja. Ne, da gibt es gewisse Strömungen und ich wage da keine Prognose drüber abzugeben, aber wenn es passieren sollte, dann ja. Wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Heißt Herbert Grönemeyer dann auch Herbert Red, White and Blunemeyer? Ja, eine Sache, die ich noch als interessantes Detail finde, natürlich Bodenschätze in Grönland und die arktische Route, wenn sie denn auftauen sollte, wirklich komplett, sind natürlich eine Sache, aber Grönland ist ein extrem guter Standort, um da Weltraumhäfen plural zu bauen, weil von da halt bestimmte Winkel besonders gut zu erreichen sind. Einer der Gründe, der nicht oft genannt wird, warum Amerika Grönland haben will. Ja. Und das wäre halt auch eine Sache, wenn das hier und diese Namensänderung und die Aufnahme der Verhandlungen, die sind halt nicht per Executive Order vom Präsidenten eingebracht worden, wie viele andere Dinge, die letztlich passiert sind, sondern schon auf dem normalen legislativen Prozess. Das heißt, das wäre dann auch nicht, wenn ein neuer Präsident kommt, direkt rückgängig machbar, wie viele andere Sachen. Ja, ein Kino. Ja, hier sind wir bei einem Artikel, einer kleinen Studie von der Weltbank. Die hat eine interessante Geschichte. Da wurde im Endeffekt eine Kontenüberprüfung gemacht bei der Weltbank und da sind ein paar Leuten in der Buchhaltung sind ein paar Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Die haben eine Projektgruppe gegründet und haben da ein ganzes Paper drüber geschrieben, was denen aufgefallen ist. Und dann sollte es gar nicht veröffentlicht werden, aber einer der Autoren hat es auf seinem privaten Blog veröffentlicht und dann wurde es auch von der Weltbank tatsächlich veröffentlicht. Und was haben sie rausgefunden? Bei einer ganz einfachen Kontenüberprüfung konnte man herausfinden, dass auf den Entwicklungshilfekonten der Weltbank 7,5% abgezweigt werden auf irgendwelche Konten und das auch nicht großartig verschleiert wird. Ach, so viel durch. Schwund direkt ohne großartige Prüfung, einfach nur bei der Kontenlistenprüfung. Dann haben die, da wurden in der Studie auch andere Sachen ausgeschlossen, also nicht irgendwelche Verschiebungen, weil große Katastrophen waren oder verschiedene Sachen wurden da schon ausgeschlossen. Also es geht wirklich nur um Sachen, die wirklich veruntreut wurden. Und es gibt ja viele, viele Sachen über Entwicklungshilfe, USAID und sowas ist ja auch ein Thema, ne? Oder beziehungsweise nicht USAID, sondern USAID, ne? So. Sollte es eigentlich richtig aussprechen. Da passiert halt sehr viel Schwund, da wurde auch schon sehr viel drüber berichtet. Ich meine, erinnert euch auch noch so an Sachen wie die Panama Papers und sowas, da haben solche Entwicklungshilfe-Sachen auch immer eine große Rolle gespielt. Und das wollte ich nur nochmal aufs Thema bringen, dass diese ganze Verschwendung bei USAID und sowas, das ist eigentlich bewusst und das ist klar. Und USAID ist halt tatsächlich mehr es geht nicht nur um Entwicklungshilfe, es wurde ja explizit gegründet, um kommunistischen Einfluss international einzudämmen. So, ne? So. Wie die NATO ist es halt weiterhin, besteht es halt weiterhin. Ja, Das und ein kleiner Seitenhieb zu USAID und dann noch ein Buchtipp als nächstes, was auch ein bisschen was damit zu tun hat. Und zwar Bekenntnisse eines Economic Hitman oder Confessions of an Economic Hitman. Ein ziemlich bekanntes Buch, weiterhin ein sehr gutes Buch. Ich sage direkt die Auflage von 2004 lesen, weil das Buch wurde nochmal neu rausgebracht und einige Punkte wurden verändert, sage ich jetzt mal. Und das Buch, wo es rausgekommen ist, man ja auch hier bei Deutschlandfunk Kultur in der Review, die sagen so Sachen wie so, okay, so viel Neues war da nicht drin, man weiß ja das meiste schon, aber trotzdem ist es halt ein interessanter Einblick. Und da wollte ich kurz eine kleine Passage vorlesen. Wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall absolute Leseempfehlung. Wirtschaftskiller, Economic Hitmen, sind hochbezahlte Profis, die Länder auf der ganzen Welt um Billionen von Dollar betrügen. Sie schleusen Geld von der Weltbank, der US-Behörde für internationale Entwicklung, USAID, und anderen ausländischen Hilfsorganisationen in die Kassen riesiger Konzerne und in die Taschen einiger weniger reicher Hintermänner, die die natürlichen Ressourcen des Planeten kontrollieren wollen. Zu ihren Werkzeugen gehören betrügerische Finanzberichte, Wahlmanipulation, Bestechungsgelder, Erpressung, Sex und Mord. Sie spielen ein Spiel, das so alt ist wie jedes Imperium, das aber in dieser Zeit der Globalisierung neue und erschreckende Dimensionen angenommen hat. Das Militär wird kontrolliert, wir zahlen ihre Gehälter und kaufen ihre Ausrüstung. In Lateinamerika beispielsweise kontrolliert derjenige, der die Armee kontrolliert, den Präsidenten und die Gerichte. Wir dürfen Gesetze schreiben, Strafe für Ölverschmutzung festlegen, Lohnsätze, alle Gesetze, die für uns wichtig sind. Der amerikanische Steuerzahler zahlt dafür, das Geld fließt durch USAID, die Weltbank, verschiedene Geheimdienste und das Pentagon, aber jeder weiß, dass es nur um Profite für Firmen geht. Ja. Und dann beschreibt er einige seiner Tätigkeiten und die meisten Sachen, die er macht, sind halt relativ gut belegt. Manchmal ist es ein bisschen übertrieben, aber es ist halt sehr nah an der Wahrheit, was halt bei Büchern schwierig ist. Ne, wie gesagt, die 2004er Edition lesen, nicht die Neuauflage. Wäre mein Tipp auf jeden Fall. So, kurze Science News, ganz schnell geht's durch. Nano-enabled dynamically responsive living acellular hydrogels. Hier geht es im Endeffekt um eine sehr interessante Sache, was die Medizintechnik angeht. Ihr müsst euch ein Gel vorstellen, was man auf Wunden zum Beispiel schmiert und was dann den Heilungsprozess nachmacht. Und das kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, so Biogel. Und das große Problem war, dass alle Materialien, die irgendwie so Eigenschaften hatten, die man dafür benutzen könnte, halt giftig sind für den menschlichen Körper. Und jetzt hat man es halt geschafft, durch neue Materialtechniken lebende, nicht-zellulare Gels zu schaffen. Ja, und da braucht man jetzt noch einen Fertigungsprozess, dass man das Ganze industriell herstellen kann. Und dann kann das ein schöner Durchbruch in der Medizintechnik sein. Ja, das ist interessant, weil ich kann mich noch erinnern, dass es, als der Irakkrieg war, da gab es eigentlich so Berichte über so ein Schneckensekret, mit dem sie wohl angeblich ganz viele, also da war das Verhältnis von Verwundeten zu an den Verwundeten Gestorbenen, war bei dem Irakkrieg ziemlich gering. Und das haben die eigentlich gemeint, dass es an dieser Versorgung lag mit diesem Schneckensekret, was irgendwie die Wunden ganz toll schließen kann. Aber da habe ich danach auch nie wieder was von gehört irgendwie. Na, braucht man dann nicht nähen praktisch, ja? Ja, was heißt nicht nähen? Es geht erstmal Blutung stoppen. Und das war wohl gut irgendwie. Das hat das wohl gut gemacht, irgendwie so in dem Verband irgendwie. Okay. Also. Ja, Tales on Rails sage ich direkt. Ich glaube, biomimetisches Gel war noch was anderes. Ach. Aber... das war bei Star Trek. Ja, das war doch das irgendwie mit diesen Prozessoren oder so, ne? Ich weiß es nicht. Auf was für Replikatoren war, aber ich glaube nicht. Das war Synthehol. Ja, und deren Medizin bestand ja nur aus Hypospray hier. Ja. Aber ja, stellt euch Bacta vor, ne? Luke Skywalker, der im Bacta-Tank langsam heilt, irgendwie sowas. Also schon crazy stuff. Und halt auch wichtig, nicht irgendwie Schneckensekret oder sowas, sondern halt, man weiß ja, welche, da gibt es so Matrizen, die da gebildet werden. Man weiß ja, wie man heilt. Das hat man ja erforscht, das weiß man ja größtenteils. Nur man konnte es halt nicht mit künstlich geschaffenen Sachen, die nicht giftig sind für den Menschen, nachbauen. Und jetzt kann man das. Und wir reden hier wirklich über Kunststoff. Absolut nichts Schneckengeliges. Braucht euch nicht zu ekeln. Ne, nicht so wie Mehlwürmer woanders oder anderes Thema. Ja, und hier ein Problem der Unintended Consequences, um es jetzt wirklich ganz kurz zu fassen, Thema Feinstaub. Diesel, Benzin, Partikelfilter, Feinstaubwerte werden gesenkt durch elektrische Autos, aber da elektrische Autos schwerer sind, kommt es halt zu mehr Bremsabrieb, und weil Autos generell auch größer und schwerer werden, kommt es zu mehr Bremsabrieb bei den Bremsen, und der Feinstaub der Bremsen wird langsam zum Problem. Also nächstes Feinstaubthema. Könnt ihr euch. Langsam, nächstes ist auch schon ewig ein Feinstaubthema mit dem Bremsabrieb. Bremsabrieb. Ja, schon seit Jahren. Ja, ganz abgesehen von der Straßenbelastung durch die hohen Gewichte der Elektroautos. Ja. Ja, also wirklich Partikelwerte halt nicht von Abgasen, sondern vom Abrieb der Bremsen. Ja, gut, ja, gibt es aber auch schon ewig. Gibt schon lange. Wagen. Ja. Das ist nichts Neues. Okay. Ja, gut, dann bin ich einfach uninformiert, aber trotzdem finde ich es interessant. Also müssen jetzt die Bremsen, wie bei den Staubsaugern, dürfen nicht so stark bremsen oder so? Was werden die sich wohl überlegen? Bin gespannt. Dieser Zug hat keine Bremsen. Sich überlegen. Alle Leute dürfen doch so schnell anfahren, dass sie ohne Abrieb wieder bremsen können. Ja, die Franzosen haben sich überlegt, sie möchten die Einweg-Elektrozigaretten verbieten. Macht Schluss mit Wegwerf-Vapes, heißt es hier. Die bunten kleinen Wegwerf-Plastikdampfer müssen Tabakhändler Ramon und seine Kollegen in Frankreich in den nächsten Tagen aus dem Regal nehmen, heißt es im Text. Denn der französische Senat setzt mit seiner Zustimmung den Schlusspunkt unter einen länger als zweijährigen Gesetzgebungsprozess. Ja, wegen der Batterie. Also vor allen Dingen wegen der Batterien, die da drin sind, die ja eben dann auch echt einfach so in den Müll und vor allen Dingen in die Umwelt kommen. Es sind auch relativ viele, glaube ich, die da verpafft werden in Frankreich, 300 Millionen oder so. Eigentlich war die Zahl, muss ich nochmal gucken. Der federführende französische Senator sagt, die Wegwerf-E-Zigarette, die wir jetzt seit einigen Jahren schon haben, sind ein Markt, der auf die Jugendlichen zielt. 47% der Jugendlichen zwischen 12 und 15 haben ihren ersten Kontakt zum Nikotin über diese Produkte gehabt. Ja. Das ist dann da die Begründung. Ich meine, sie haben halt diese anderen, die normalen E-Kippen, das bleibt erlaubt, also normale, diese elektrischen Geräte, mit denen man dann den Dings verdampfen kann, das bleibt erlaubt, nur dass eben die Wegwerfteile nicht. Und das haben sie eben so verteuert über diese Flüssigkeiten, dass da viel jetzt auf dem illegalen Markt passiert, heißt das genau. Mehr als 300 Millionen Stück pro Jahr sollen zuletzt für den französischen Markt produziert worden sein, also von diesen Einwegdingern. Das ist aber auch abartig, wenn du dir überlegst, dass da halt jedes Mal ein aufladbarer Akku drin ist. Ja. Ist schon abartig. Im Prinzip ja. Ne? Alle jammern über seltene Erden, Hilfe, Hilfe und so. Und wir leisten uns den Luxus halt, die Rohstoffe für so einen Rotz rauszuhauen. Ja, finde ich auch komisch. Auch so der halt eine Dampfe und gut ist. Auch gar nicht so billig, die Dinger. 5 Euro, 8 Euro und sowas. Jo, in Deutschland sind sie vorerst weiter im regulären Handel zu haben. Eine EU-Batterieverordnung sieht jedoch vor, dass die Wegwerf-E-Zigaretten bis Ende 2026 in der gesamten EU vom Markt genommen werden müssen. Naja, okay. Ja, die Asteroiden-Geschichte. Asteroiden-Nachrichten, ja. Headlines. Potenziell gefährlicher Asteroid. Das Risiko steigt ganz langsam weiter. Neuer Asteroid steuert in Richtung Erde. ESA untersucht möglichen Einschlag. NASA warnt, Risiko eines Einschlags steigt deutlich an. 1:88 Chance, uns im Jahr 2032 zu treffen. Ah, okay. Ja, was ist passiert? Ein neuer Asteroid, der jetzt im Dezember erst entdeckt wurde, was auch immer so ein gutes Gefühl ist, dass die immer so bestimmte Asteroiden sind halt so klein und haben so ganz einen hohen Eisenanteil, deswegen sehen wir die immer erst relativ spät. Relativ spät, ne? Also ich meine, ein paar Jährchen haben wir noch, bis 32, aber gut, der hat halt so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er direkt auf Platz 1 der Liste gejumpt ist und dann kommen die ganzen, Meldungen dazu. Ja, das Beste war irgendwie Vorbereitung für planetare Verteidigung laufen. Heise, ja, sehr gut. Ja, der Asteroid kommt noch nicht. 2% ist nicht so eine hohe Chance. Apophis dachte ich, hätte noch eine höhere Chance gehabt, aber der ist wohl zurückgestuft worden. Aber da haben wir auch noch ein paar Jahre Zeit. Also, ich muss euch enttäuschen. Wer jetzt dachte, ach, endlich ist er da. Nee, es dauert noch ein bisschen. Der fliegt auch noch ein paar Mal um uns herum. Echt? ne, ja, und im Jahr 32 könnte er halt treffen, mit einer 2%igen Chance, 1:88. Aber das kann sich auch nochmal verändern, ne? Höher werden, billiger werden. Es ist auch keiner, der uns wirklich auslöschen würde. Ja. Nö, das Ding, was die da in den Medien haben, ist aber schon irgendwie ein ganz schöner Brocken. Ja, klein ist er nicht, aber nicht. Irgendwie, 90 Meter Durchmesser ist schon nicht schlecht, aber ist jetzt kein Stadion großer. Das sind ja die Kategorien. Du hast irgendwie Auto, Flugzeug, Stadion, das sind so die Kategorien von der NASA, ganz Union. Kommt halt auch drauf an, wo er drauf fällt, nicht? Sowas mitten im Meer könnte irgendwie für einige Küstenstädte sehr unangenehm werden. Also es wurde verglichen, könnte so einen Effekt haben wie der Tunguska-Asteroid. Wenn das denn ein Asteroid war und kein Experiment von Tesla, aber jetzt... Es war wieder Funkwellenstörungen. Da können die Russen doch mal und die Amis doch mal ihre Raketen drauf richten. Die können sagen, hier, da müssen wir forschen, statt wie bringe ich Leute um. Ja, Asteroidenabwehr. Ja, es ist ein gutes Thema. Aber jede Asteroidenabwehr kann natürlich dann auch auf die Erde gerichtet werden. Ne? Rods from God. Oder wie wäre das? Wir sollten so ein dreieckiges Raumschiff bauen, das sich ganz schnell in beide Richtungen drehen kann. Und so ein Schubtaster muss das auch haben, damit es die Asteroiden umfliegen kann. Tja, es war einem bleibt nur eins zu tun. Ne? Das schöne Wetter genießen und in den Wald zu gehen. Ja, solange er noch da ist. Solange da noch kein Asteroid ist, wo früher der Wald war. Tut eure Bürgerpflicht und meldet lustige Sachen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze auf tinyurl.com/meldekm. Also meldet. Sagt eurer queeren Fahrperson, dass ihr sie lieb habt. Fahrperson, wohin soll die denn fahren? Was für eine Fahrperson? Fährt die auch mit dem Zug und nicht mit dem Individualverkehr. Das war eine Fahrerin, ja. Das war eine Fahrperson. Keine Fahrerin, eine Fahrerin. Eine Fahrperson, Mann. Das ist keine Fahrerin. Oh, du bist nicht wohl nicht ernst. Ja? Ich versuche nur deine menschliche Seite zu verbreitern und zu sagen, hier, nehmt doch alle so an, wie sie sein wollen. Die Pfarrbitch. Bald auch in ihrer evangelischen Kirche vielleicht. Die Pfarrbitch. Wahrscheinlich, ja. Jeder kann alles sein, Mama. Ja, die Pfarrbitch, Ray, oder wie? Ja, genau. Lady Bitch Pfarr. Oh Gott. Die Pfarrqueen. Der Queen. Im Pfarrwasser. Ja. Schwester P. Tja, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten erzählen, wie es bei euch mit der Meinungsfreiheit aussieht. Das sind alles russisch bezahlte Agenten, die nur eure Auspuffe verstopfen wollen. Ja? Also seid vorsichtig. Axel Foley damals mit der Banane. Lasst euch nicht den Bärlauch klauen, meinst du? Ja, genau. Schafft euch so einen Bärlauch-Spürhund an. Als nächstes klauen sie die Spreewaldgurken, boah. Aber dann. Jetzt geht's aber los. Und den Hopfen. Dann steht das Volk auf. Oder wie heißt das? Irgendwie sowas. Naja. Nee. Hm. Ne? Also bis zum Marsch auf Berlin immer ruhig bleiben. Ne? Der Ebel arbeitet dran und weiter. Wie das ist ein vollkommen friedlicher, symbolischer Marsch auf Berlin, liebe Teilnehmer vom Verfassungsschutz. Genau, denn das Motto lautet natürlich: fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Nächstmiete pro Kopf. Flauschig. Ne? Mammon-Magazin abonnieren. That's safespace.net. Miete pro Knopf und Kicklicht. Nein, andersrum. Lesen. Kickellicht. Ja, wir haben gar nichts zu Österreich. Also von hinten nach vorne lesen. Macht's gut. Tschüss. Nächste Woche ist Wahlstreben. Ja, ne? Ja, genau. Nächste Woche wird's wild. Der übel Wahlstreben. Nächste Woche ist Notbesetzung wieder angesagt. Ich bin dann, aber ich komme auch irgendwann wieder. Ich weiß noch nicht wann, aber ja. Ne? Da wird die Notbesetzung ja richtig notbesetzt. Nächste Woche ist auch nicht alle Tage, aber Preis kommt wieder. Ja. Keine Frage. Müssen wir mal gucken, dass wir noch jemanden irgendwie besorgen unter der Woche. Printmaster, das Mormon-Magazin ist besonders gut. Ja, exzellent gut. Sehr gut, das ist absolut. Ja, mal Ebel anspitzen, dass er kommt. Ja, genau. Ah ja, ich habe bei mir auch mal was gebastelt vom Harald Schmidt, wer den mag, der kann sich das bei mir angucken. Auf deinem Kanal. Weißt du, wer der Wahlhelfer raus? Ich werde der Nächste. Nee. Chris und Preis sind Wahlhelfer. Boah, das ist ja, boah, überdurchschnittlich. Ja, dieser Wahl ist geholfen, wie zuvor, würde ich sagen. Vor Sylt schwimmt gerade einer, der droht zu explodieren. So ein toter Wahl. Also, wenn du da helfen könntest, wären dir die Sylter sicher sehr dankbar. Ja, also in meiner Funktion als Wahlhelfer sage ich euch, wählt bitte nicht die Grünen. Darfst du das denn so sagen in deiner Funktion als Wahlhelfer? Kannst du das nicht? Kannst du nicht die grünen Dinger raussuchen und im Wahllokal oder mal? Sonst ja. Könnte ich wahrscheinlich schon, aber nicht ohne, dass es auffällt. Oh mein Gott, ich lese gerade, dass Jauch den Bierdeckel hat fallen lassen im Studio, obwohl es eine Leihgabe vom Museum war. Seine Steuererklärung. War es wenigstens ein Paulaner Bierdeckel? Mit seiner Steuererklärung, ja, das passt dann. Ne? ich kann es nicht erkennen, das sieht aus wie billiges, ja, das ist billiges Königpilsner. Mit ziemlicher Sicherheit. Contenance, Contenance. Alter Schwede. Da kann man doch nicht auf so. Muss man ein bisschen Bevölkerungsnähe zeigen. Ja, Hansapilz. Nee, dieses ganze gefilterte Zeug da. Ordentliches Weizen. Den wähle ich, den ordentliches Weizen, der auf dem ordentlichen Weizenbierdeckel seinen Steuervorschlag ausrichtet. Hol mal eine Flasche Bier, sonst streik ich. Der Wladimir ist doch kein schlechter. Rein, guter Freund, ja genau. Und die Kim Jong-un mag den auch.